Sie hören Der Kannibale aus Kentucky. Die wahre Geschichte eines gesetzlosen Mörders und Kannibalen. Von Ryan Green. Übersetzt von Tanja Lampa. Gelesen von Jakob Seel. 1. Dutch Freds letzter Kampf. Dutch Fred war ein Kuriosum von einem Mann, der alles in sich vereinte, was sowohl einen Schurken als auch einen Helden im Wilden Westen auszeichnete. Tagsüber war er ein Bergmann, angesehen und ehrlich durch und durch. Die anderen Männer, die mit ihm in den Minen um Florence herum arbeiteten, vertrauten auf seinen scharfen Verstand und sein zuverlässiges Bauchgefühl, um alle Schwierigkeiten zu meistern, die der Goldabbau mit sich brachte. Anfangs nannten sie ihn scherzhaft Chief, doch schon bald verflog die Ironie, während der Name blieb. Selbst die besten Bergleute randalierten manchmal in der Stadt, wenn sie ihr Geld ausgeben wollten. Er dagegen blieb so ruhig, dass der Sheriff ihn um Hilfe bat, um die Streithähne zu beruhigen. Dabei war er alles andere als ein Heiliger. Er trank genauso viel wie jeder andere Minenarbeiter und spielte öfter als die meisten. Allerdings gewann er viel öfter, als er verlor, egal wie viel Whisky man ihm einflößte. Ein Mann wie er, der alle anderen an Größe überragte, erregte natürlich immer Aufmerksamkeit. Und mit dieser Aufmerksamkeit kamen auch die kleinlichen Rivalitäten und die Wut der weniger erfolgreichen Männer, die den Whisky nicht so gut vertrugen oder nicht so gut Karten spielten wie Dutch Fred. Das Oregon der 1860er Jahre war ein Ort für harte Männer. Männer voller Selbstbewusstsein, die sich nicht mit einem Schulterklopfen oder einem Lächeln abspeisen ließen. Jeder Verlust war ein Affront für diese stolzen Männer. Und dieser Affront musste mit Blut beantwortet werden. So fand sich Dutch an vielen Abenden auf der Straße wieder, die Fäuste gegen jemanden erhoben, der seine Geduld so sehr strapaziert hatte, dass sogar er das Bedürfnis verspürte, mit gleicher Münze zu antworten. Das stürzte seine Widersacher direkt in ihr nächstes Problem. Der Mann kämpfte wie ein moderner Herkules. Daher endeten die meisten Schlägereien damit, dass sein Gegner im Pferdetrog lag, während ihm kein einziges Haar gekrümmt worden war. Er konnte boxen, als wäre er im Ring geboren worden, und die lebenslange harte Arbeit in den Goldminen hatte ihn stark wie einen Ochsen gemacht. Die Männer, die ihn hassten, konnten sich also nicht auf einfachem Wege rächen. In den Augen der Leute bedeutete Macht Recht, so dass Dutch Fred in jedem seiner zahlreichen Streitereien mit Sicherheit der Gerechte war. Gewalt war das Gesetz des Landes, und die Gewalt hatte herausgefunden, dass keiner von Freds Feinden an ihn heranreichte. Brave Kirchgänger hätten vielleicht den Blick abgewandt, wenn er auf der Straße an ihnen vorbeiging, aber hier draußen galt das Gesetz des Menschen nur wenig. Und das Gesetz Gottes, das verlangte, dass jeder Mensch, der die andere Wange hinhielt, um erneut geschlagen zu werden, galt noch weniger. Tatsache war, dass er so sympathisch war, wie man es sich von einem Bergarbeiter nur wünschen konnte, und es gab viele Orte im Westen, an denen ein solcher Mann eine ganze Stadt in die Knie zwingen konnte, anstatt nur im Saloon ein- und auszugehen und sich mit Leuten zu prügeln, die ohnehin schon unerwünscht waren. Er war zwar kein Volksheld, aber er war auch kein umherziehender Bandit, wie er es hätte sein können, wenn sein schlechter Charakter ihn beherrscht hätte. Im Dunkel der Nacht, wenn sie versuchten, ihr Scheitern vor sich selbst zu rechtfertigen, redeten sie sich ein, dass er durch seine Sanftheit die Menschen in Florence in seiner Hand hatte. Ein echter Mann würde kämpfen, um zu töten. Ein echter Mann würde seinen Willen durchsetzen, anstatt das Leben einfach so weiterlaufen zu lassen. Dutch Fred war weich. Sein Rücken mochte gerade sein, seine Fäuste mochten blutig sein, aber im Innern fehlte dem Mann die Härte, von der sie überzeugt waren, dass er sie besaß. Boone Helm war nicht so sanftmütig. Er ließ sich nicht aus freien Stücken von seinen schlechten Eigenschaften beherrschen. Er besaß einfach keine besseren Eigenschaften, auf die er sich stützen konnte. Als er in Florence ankam, war sein Ruf bereits so schlecht, dass die Männer schon bei der Erwähnung seines Namens zusammenzuckten, und sein Aufenthalt in der Stadt würde die Situation nicht gerade besser machen. Er hatte es noch nicht einmal bis zum Saloon geschafft, als ihn die gefährlichsten Männer von Florence überfielen und zu einer der abgelegenen Farmen schleppten, wo sie ihn mit Whisky und Lügen versorgen konnten, weit weg von den Augen derer, die seine Gesellschaft hätten bemerken können. Gewalt war Gesetz, Macht schuf Recht. All diese unausgesprochenen Regeln des Wilden Westens machten einen Mann wie Boone zu einem begehrten Gut. Es war nicht das erste Mal, dass ihm seine Vorliebe für das Töten einen Job verschafft hatte. Und er war sogar mehrmals versucht gewesen, sich bei den Konföderierten zu verpflichten und sein Hobby zu einem ehrlichen Beruf zu machen. Aber selbst die Graumäntel hatten eine Grenze für die Extravaganzen, die sie bei ihren Truppen akzeptierten und die er längst überschritten hatte. Eine Plünderung hier und eine Vergewaltigung da in Ausübung ihrer Pflicht war tolerierbar, aber für Berufsverbrecher, Banditen und Geächtete hatten sie nichts übrig und behandelten sie wie die Pest, die sie ja auch waren. Was die Geächteten für die normalen Menschen waren, war Boonhelm für die Geächteten. Ehre und Kameradschaft bedeuteten den Gesetzlosen immer noch etwas, wahrscheinlich mehr als zivilisierten Männern, die innerhalb der Grenzen der Gesellschaft ein sicheres Leben führten. Aber welche Grenzen sie sich auch immer auferlegt haben mochten, um menschlich und unversehrt zu bleiben, Boon hatte sie bei der Verfolgung seiner Ziele einfach übersprungen. Das machte ihn zwar zum perfekten Werkzeug für die Pläne der bösen Männer von Florence, aber gleichzeitig auch unberechenbar. Ein zweischneidiges Schwert, das denjenigen, der es gegen ihn zu schwingen versuchte, leicht treffen konnte. Wie sich herausstellte, hatten die wütenden Männer, die einmal zu oft ihr Gesicht vor Dutch verloren hatten, Glück. Boon ließ sich gerne von den verkommensten Menschen der Stadt feiern, spülte den Whisky hinunter und erzählte seinem etwas nüchterneren und entsetzten Publikum seine vergangenen Abenteuer. Er sprach mit einer Leichtigkeit von Dingen, die zu schrecklich waren, um sie auch nur in Erwägung zu ziehen, mit der andere über eine Rasur sprechen würden. Andere Menschen in seinen Geschichten waren kaum mehr als Knorpel, die er zerkaut und wieder ausgespuckt hatte. Das vorgetäuschte Lächeln verschwand nie, aber als er ihnen den Rücken zudrehte, sprangen ein paar panische Blicke zwischen den Verschwörern hin und her. Auf den ersten Blick hatte alles nach einem guten Plan geklungen, aber jetzt, wo sie mit diesem Mann auf engem Raum gefangen waren, erschien er alles andere als eine gute Wahl gewesen zu sein. Boon hatte gerade eine Reihe von Klagen über die wenigen Leute heruntergerattert, die ihm in die Quere gekommen waren und immer noch mehr oder weniger unversehrt auf der Erde wandelten, als Dutch Fred zum Gesprächsthema wurde. Sie brachten ihre Beschwerden über den Mann vor, spielten sie jedoch herunter und erklärten ausführlich, wer oder was er war. Dickbäuchig, aber groß genug, um in einer kleinen Stadt wie dieser das Sagen zu haben. Dabei pflanzten sie den gewünschten Samen in Boons Ohr. Wenn ein Mann Dutch Fred töten würde, hätte er wahrscheinlich das Sagen in der Stadt, bis die Polizei käme. Und das nicht in irgendeiner Stadt im Grenzgebiet, sondern in einer reichen Minenstadt, in der es genügend Huren und Schnaps gab. Boon dachte darüber nach, während er seinen Tabak kaute und an seinem Whisky nippte. Er kaufte ihnen ihre Geschichten zwar nicht ab, überlegte aber dennoch, was er tun könnte. Ein Mann wie er könnte eine Menge Ärger bedeuten. Wenn diese Stadt so reich wäre, wie ihr behauptet, gäbe es mindestens einen vernünftigen Mann, der Geld bieten würde, um diesen Holländer ins Grab zu bringen. Nachdem ihr erster Versuch gescheitert war, sammelten die Männer hastig Geld. Alles, was über einen Dollar hinausging, würde Boon in Versuchung führen. Schließlich brachten sie etwas mehr als $5 zusammen, die sie nach Erledigung des Auftrags zahlen würden. Immer noch sturzbetrunken und von der gleichen schwarzherzigen Wut beseelt, die ihn immer antrieb, schüttelte Boon einige Hände und machte sich auf den Weg in die Stadt, als die Dämmerung gerade hereinbrach. Niemand dachte auch nur daran, ihn zu begleiten. Jede Minute in der Gesellschaft des verhassten Mannes barg die Gefahr, dass sein wildes Temperament umschlug. Als er außer Sichtweite war, verriegelten sie die Tür hinter ihm. Das Zentrum von Florence war ein warmer und einladender Ort mit frisch getünchten Häusern, die im Fackelschein leuchteten, und einer unbefestigten Straße, die von den Maultieren der Bergleute so plattgedrückt worden war, dass ein Ball mühelos darüber gerollt wäre. Wenn Boonhelm die hässliche Seite des Wilden Westens war, dann war dies das hübsche Gesicht, an das sich die Amerikaner gerne erinnerten, das Gesicht, das Western-Romane und Hollywood-Filme in den kommenden Jahrhunderten rund um den Globus zu verbreiten versuchten. Romantisch, voller Südstaaten, Gastfreundschaft und Revolverhelden, die im Angesicht von Schurken mit schwarzen Hüten das Richtige taten. Ein schöner Traum, den Boonhelm ohne zu zögern in einen Albtraum verwandeln würde. Dutch Fred saß an seinem gewohnten Platz am Kartentisch, spielte ein wenig und trank zu viel. Er machte sich nicht einmal die Mühe, den Kopf zu heben, als ein Betrunkener in den Salon stürmte und aus voller Kehle brüllte. Selbst als das Geschrei zu einem Strom von Beleidigungen wurde, die ihm entgegengeschleudert wurden, ließ er sich Zeit und legte seine Karten verdeckt auf den Filz. Dies war nicht das erste Mal, dass ein junger Bursche sein Spiel störte, um sich einen Namen zu machen, aber das Schweigen seiner Trinkkumpanen verriet Fred, dass es um mehr ging als nur um den Lärm, den dieser Junge veranstaltete. Er drehte sich auf seinem Stuhl ganz langsam um, damit er einen Blick auf den Mann werfen konnte, der mit seinem Revolver herumfuchtelte und nach seinem Blut gierte. Als sie sich schließlich in die Augen sahen, knurrte Boon: »Du und ich, Dutch. Lass uns auf die Straße gehen und das wie Männer regeln. Du hast schon genug Zeit damit verbracht, Dreck zu schaufeln. Es ist längst an der Zeit, dass jemand etwas davon auf dich schaufelt.« Der Anblick von Dutch Fred, der sich von seinem Stuhl erhob, ließ die meisten Männer innehalten, und das Bowie-Messer, das er mit weißen Knöcheln umklammert hielt, hätte die anderen in ihren Bewegungen gestoppt, aber Boonhelm war nicht wie die meisten Männer. Sein schiefer Mund verzog sich bei dem Anblick des riesigen Mannes zu einer Art Lächeln. »Von mir aus, Junge. Komm und hol dir, was dir zusteht.« Helms Worte waren undeutlich, aber sie waren deutlich genug, um Dutch in Bewegung zu setzen. Beide Männer waren betrunken, beide waren wütend und beide waren bewaffnet. Niemand konnte abschätzen, wie der Kampf ausgehen würde. Die anderen Gäste stürzten sich auf sie, warfen die beiden ringenden und wütenden Männer zu Boden und schlugen ihnen die Waffen aus der Hand. Es war ein himmelweiter Unterschied zwischen Dutch, der einem frechen Jungen ein paar Zähne ausschlug, und einer blutigen Schlägerei mitten im Saloon. Und Letzteres würden die Einwohner von Florence nicht dulden. Nachdem beide Männer entwaffnet waren, wurden Pistole und Messer dem Barkeeper zur Aufbewahrung übergeben. Als sich Boons Litanei von Beleidigungen und Flüchen dem Ende neigte, verstummte allmählich auch das Gebrüll. Boon löste sich aus der Menge und taumelte rückwärts. Jetzt, wo sich die beiden gegenüberstanden und seine Waffe weg war, überlegte er, ob er diesen Kampf überhaupt noch wollte. Dutch Fred war ein Riese von einem Mann. Boon war zwar nicht gerade schmächtig, er hatte ein hartes Leben hinter sich, das ein schwächerer Mann nicht überlebt hätte, aber dieses harte Leben hatte auch seinen Tribut gefordert. Hungersnöte hatten Boons Muskeln geschwächt, während Dutch am Lagerfeuer gesessen und die Früchte seiner Arbeit genossen hatte. Boon zweifelte nicht daran, dass er gemeiner war, nur dass er vielleicht nicht die Gelegenheit bekam, diese Gemeinheit auszuspielen. An einem Ort, an dem es von aufgeblasenen Egos und allgegenwärtigem Stolz nur so wimmelte, erlebte man nur selten, dass ein Mann seinen Stolz herunterschluckte. Noch seltener sah man, dass ein Mann wie Boon Helm, der überall als Wilder bekannt war, dies tat. Doch an diesem Abend erlebten die Gäste des Florence Saloon genau das. Seine Worte waren undeutlich vom Whisky, aber klar genug, dass sie jeder der Anwesenden verstehen konnte. »Sorry, Dutch, ich war sehr unhöflich. Das war unangebracht. Ich habe einfach zu viel Whisky getrunken. War nicht böse gemeint.« Die Entschuldigung klang zwar nicht besonders aufrichtig, aber war weit mehr, als man erwarten konnte. Alle Augen richteten sich auf Dutch. Würde er der Klügere sein, oder würden sie ihre Meinungsverschiedenheit auf der Straße austragen? Er atmete tief durch und setzte sich wieder auf seinen Thron. Er war noch immer der unangefochtene König von Florence. »Ich spiele sowieso lieber Karten.« Boon zog den Schwanz ein und ging in die dunkle Nacht zurück, ohne einen einzigen Freund, der ihn trösten konnte, während Dutch Hof hielt und die ganze Stadt über den Vorfall redete. Und mit jeder Erzählung wurde die Geschichte größer. Ihr Lokalheld hatte einen der härtesten Killer des Westens zur Strecke gebracht, ohne ins Schwitzen zu geraten oder die Fäuste zu heben. Nachdem sie die ganze Nacht hindurch die Runde gemacht hatte, war Boon Helm schließlich ein Riese von einem Mann, der mit Schrotflinten bewaffnet war, während ihr lieber alter Dutch unbewaffnet gewesen war und trotzdem diesen Wüstling mit einem Schlag und einem harten Wort außer Gefecht gesetzt hatte. Es kam fast einer Enttäuschung gleich, als Boon ein paar Stunden später nass vom Morgentau in die Bar zurückkehrte und nun, da er langsam wieder nüchtern wurde, weitaus erbärmlicher aussah. Dutch beobachtete ihn aufmerksam, als er sich auf den Weg zur Bar machte, erhob aber keine Einwände. Was ihn betraf, so war die Angelegenheit erledigt und es gab keinen Grund, sie wieder aufzugreifen und am verletzten Stolz des Mannes zu rütteln. Doch die anderen Gäste konnten den Blick nicht von diesem großen Mann nehmen, der angeblich eine Legende war. Boon Helm sah aus wie jeder andere, vielleicht ein bisschen größer und ein bisschen hagerer, aber nicht wie irgendeine Legende. Er schien vor ihren Augen zu schrumpfen, als er schweigend zur Bar ging und höflich um die Rückgabe seines Revolvers bat. Er habe etwas Geschäftliches zu erledigen und würde nicht mehr in die Stadt zurückkehren. »Ich verspreche, dass ich still und leise gehen werde.« Das Feuer, das der Whisky in ihm entfacht hatte, war längst erloschen. Boon war entkräftet und besiegt. Der Barkeeper warf Dutch Fred nicht einmal einen misstrauischen Blick zu, bevor er Boon mit einer mitleidigen Grimasse seine Waffe zurückgab. Es war schwer, all seine Wut und seinen Stolz hinunterzuschlucken, wie es dieser Mann getan hatte. Das Richtige zu tun, selbst wenn man innerlich vor Wut schäumte, erforderte mehr Mut und Gelassenheit, als jeder seiner Stammkunden aufbringen konnte. Boon nahm seine Waffe an sich und bedankte sich höflich beim Barkeeper. Dann wandte er sich zum Gehen, ohne auch nur einen Hauch von Scham zu zeigen. Das hätte eigentlich ein Warnzeichen für diejenigen sein müssen, die ihn beobachteten. Seine Schultern waren plötzlich nicht mehr gebeugt und sein Blick hob sich vom Boden, bis er Dutch Fred direkt ansah. Den Mann, der ihn beschämt hatte. Der Revolver unterbrach seinen Weg in Richtung Holster und sprang nach vorne. Der erste Schuss ging daneben und ließ die Armlehne von Dutch Freds Stuhl in 1000 Stücke zerplatzen. Totenstille erfüllte den Raum. Alle Augen waren auf die überlebensgroßen Akteure der Tragödie gerichtet, die sich vor ihnen abspielte. Dutch erhob sich, um dem Möchtegern-Attentäter mit einem spöttischen Lächeln gegenüberzutreten. Er verschränkte die Arme vor der Brust und starrte Boon an. Der Mann glaubte eindeutig seine eigene Legende. Er glaubte wirklich, er könne die unmöglichen Dinge tun, die ihm in den Saloon-Geschichten zugeschrieben wurden. Als sich die erste Rauchwolke verzogen hatte, öffnete er den Mund, um den Hund von Boon zu beschimpfen, weil er auf einen unbewaffneten Mann geschossen hatte. Boon hatte alle Zeit der Welt und es gab niemanden, der ihn aufhalten konnte. Er zielte sorgfältig und sein zweiter Schuss traf Fred mitten ins Herz. Der große Mann sackte zusammen wie eine Marionette, der man die Fäden durchgeschnitten hatte. Er war tot, bevor er den Boden berührte. Boone blies grinsend den Rauch aus dem Ende seiner Waffe und drehte sich langsam im Kreis, um sich der Menge zuzuwenden. »Möchte sonst noch jemand drankommen?« Keiner von ihnen wollte das. Mit neuem Schwung machte sich Boone Helm auf den Weg in die Dunkelheit der Nacht. Sie konnten ihre Geschichten haben und ihre Gerüchte wanderten durch sämtliche Kneipen der ganzen Nation. Sie konnten sich aufplustern und andere niedermachen. Alles, was zählte, war, wie diese Geschichten endeten, und wieder einmal hatte er gezeigt, dass er derjenige war, der das entschied. Die Menschen konnten ihn ein Monster, einen Verräter, einen Feigling oder Schlimmeres nennen, aber das konnten sie nur hinter seinem Rücken tun. Ihre Geschichten endeten, wenn er beschloss, sie zu beenden. 2. Meine alte Heimat Kentucky. Die dicke Schneeschicht ließ das Licht der Morgendämmerung vor dem Farmhaus in der Luft tanzen. Drinnen sah es weniger schön aus. Die arme Nancy Helm quälte sich durch heftige Wehen. Sie hatte bereits 7 Kinder ohne Zwischenfälle auf die Welt gebracht und hatte daher erwartet, dass sie ihre Babys ebenso leicht gebären würde wie die Kuh ihr Kalb auf der Weide. Doch hier lag sie und schrie und grunzte, ohne Hebamme, Schwester oder Mutter, die ihr die Hand hielt. Ihr Mann war im anderen Zimmer, passte auf die Kinder auf und tat sein Bestes, um sie trotz des Geschreis ihrer Mutter zu beruhigen. Er hielt sich für einen Mann, der mit Schmerz und Mühsal vertraut war, aber selbst er hatte einen gesunden Respekt vor dem, was Nancy auf sich nahm, um das Werk des Herrn zu vollbringen. Dennoch war es nichts, was die Kinder sehen oder hören sollten, also tat er sein Bestes, um sie abzulenken. Er sang ihnen Lieder vor, erzählte Geschichten und unterdrückte den Drang, ins Schlafzimmer zu stürmen, um bei seiner Frau zu sein, da ihre letzte Stunde auf Erden gekommen sein könnte. Sie stammten beide aus Großfamilien, hatten dieses natürliche Netz der Unterstützung allerdings weit hinter sich gelassen. Ungelernte Arbeitskräfte waren leicht zu finden und Gesinde und Grabengräber mussten mit den Jahreszeiten reisen, um neue Arbeit zu finden. Joseph und Nancy gingen überall hin, wo es Arbeit gab, auch wenn dies bedeutete, dass ihre Familie immer wieder fortgerissen wurde, bevor sie Wurzeln schlagen konnte. Hier in Lincoln County hatten sie kaum Zeit gehabt, um Bekanntschaften zu schließen, geschweige denn Freunde zu finden, die ihnen nah genug standen, damit sie bei einer Geburt helfen könnten. Die Gemeinde hätte sich um sie geschart und sie unterstützt, wenn sie darum gebeten hätten, aber trotz ihrer Armut waren sie stolze Menschen, die nie jemanden um etwas baten, das sie sich nicht verdient hatten. Lincoln County war ein perfektes Beispiel dafür, wie die Ausdehnung nach Westen denjenigen Wohlstand brachte, die als Erste loszogen, und denen, die folgten, Elend. Normale Männer und Frauen, die nach Westen gekommen waren und ihre Ansprüche angemeldet hatten, waren nun eine eigene Klasse von Landbesitzern. Mit garantiertem Einkommen, kostenloser Unterkunft und Verpflegung auf dem Grundbesitz, der ihnen umsonst überlassen worden war. Diejenigen, die später kamen, konnten auf einer der Farmen Arbeit finden und ihre Arbeitskraft gegen einen Hungerlohn eintauschen. Aber so wie der Landadel in den alten Ländern, aus denen sie nach Amerika geflohen waren, alles beherrschte, so kontrollierte nun diese neue Mittelschicht alles in Lincoln County. Land war der wahre Schatz Amerikas, nicht die reichen Goldvorkommen in den Minen, und wer zuerst kam, malte zuerst. Nancy hielt sich an den Knien fest und stieß die Luft aus, wobei ihr Atem in dem kühlen Raum kleine Wölkchen bildete. Die Betäubung durch die Kälte erleichterte das, was nun folgte. Es wäre schlecht für das Baby, aber es war zu spät, das Feuer wieder zu schüren, selbst wenn sie es wollte. Schmerzen und Kälte hin oder her, er kam. Nancy biss die Zähne zusammen, um nicht zu schreien, und betete, dass sie es schaffen würde. Am 28. Januar 1828 kam Levi Boone Helm inmitten von Schreien und Blut auf die Welt, während sein zahnloses Zahnfleisch bereits auf der Suche nach etwas war, an dem er nagen konnte. An dem Baby war nichts Bemerkenswertes. Er war gesund und munter, trotz all der Gründe, die die Welt gegen es vorgebracht hatte, und die Familie Helm schätzte sich glücklich, dass sie zusätzlich zu Nahrung und Kleidung nicht noch Medikamente kaufen musste. Die Jahre vergingen ohne nennenswerten Fortschritt und Josephs Zeit und Energie flossen in die Unternehmen von Männern, die mit fruchtbarem Land und dem Steuerrat der Industrie gesegnet waren. 3 weitere Jahre brachten 3 weitere Babys, und mit 11 quengelnden Mäulern, die es zu stopfen galt, geriet selbst die unbändige Arbeitsmoral von Joseph Helm angesichts der Widrigkeiten ins Schwanken. Wie hart er auch in Lincoln County arbeitete, die Familie kam nie voran. Ganz gleich, wie viel Zeit und Schweiß er in die Erde steckte, die Ernte würde ein anderer einfahren. Sie mühten sich ab, um seinen Lohn aufzubessern, ihre Kleidung war geflickt und ihre Bäuche knurrten. Als die Nachricht kam, dass in Missouri neue Siedlungen entstehen würden, ergriffen sie die Chance. Das war ihre Möglichkeit, endlich einen Schritt weiterzukommen, ein eigenes Haus zu besitzen und einige ihrer Hoffnungen und Träume zu verwirklichen. Sie packten ihre spärlichen Habseligkeiten zusammen und machten sich auf den Weg zur Grenze, wobei sie ihre letzten Ersparnisse für einen Güterzug ausgaben, der sie sicher an ihr Ziel bringen sollte. Die neue Siedlung in Missouri lag zwar näher am gefährlichen Grenzland als ihre Heimat in Kentucky, überraschenderweise gleichzeitig aber auch näher an der Zivilisation. In unmittelbarer Nähe der zu vergebenden Grundstücke befand sich eine Stadt und der Santa Fe Trail verlief direkt durch ihren Hinterhof und verband sie sowohl mit dem endlosen Strom von Männern, die nach Westen zogen, um im Goldrausch ihr Glück zu suchen, als auch mit dem ebenso steten Strom von Reichtum, der zu den Familien im Osten ging. Joseph dachte an die Zukunft seiner Familie, als er ihren Platz auswählte. An diesem Ort in Missouri würde es jede Menge Arbeit für sie geben, wenn die Kinder groß waren. Sollten sie eher dem Stadtleben zugeneigt sein, gäbe es einen klaren Weg zurück in den Osten, aber wenn ihr Ehrgeiz weiter in die Ferne reichte, hätten sie leichten Zugang zu den Risiken und Belohnungen des Grenzlandes. Mit eigenem Land, das sie bewirtschaften konnten, stabilisierte sich der Zustand der Familie allmählich und sie bekamen sogar einen kleinen Vorgeschmack auf den lang versprochenen Wohlstand, den der Westen seinen Pilgern angeblich bot. Mit einem Haus, das sie ihr eigen nennen konnten und einem Ende des Nomadendaseins auf der Suche nach Arbeit, hatte die Familie Helm endlich die Chance, Wurzeln zu schlagen und sich als Teil der Gemeinschaft zu etablieren, was sie auch mit Begeisterung tat. Sie waren bald beliebt und respektiert, bekannt für ihre harte Arbeit und ihre Hilfsbereitschaft. Wenn die Erntezeit kam und Joseph nur mit seinen Kindern als Hilfskräfte die Arbeit kaum bewältigen konnte, halfen alle Nachbarn mit, und wenn seine Nachbarn einen starken Rücken brauchten, um bei einer schweren Arbeit zu helfen, gab es niemanden, der eher bereit war, seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, um zu helfen. Nancy war bei den Ehefrauen in Missouri ebenso beliebt. Sie brachte ihnen Rezepte bei, die sie in Kentucky aufgeschnappt hatte, und verriet ihnen die alten Tricks, mit denen sie über Jahre hinweg ihre Mahlzeiten aufgewertet hatte, selbst wenn die Lebensmittel knapp gewesen waren. Sie hatten der Gemeinschaft so viel zu geben, was sie auch bereitwillig und ohne Vorbehalte taten. Die Stadt wuchs weiter, als immer neue Wagenzüge aus Independence und Westport eintrafen und der Wohlstand aus den Bergen zurückfloss. Dank dem guten Essen und dem Dach über dem Kopf wuchsen und gediehen die Kinder. Sie führten kein behütetes Leben, wie sie es vielleicht in Kentucky getan hätten, aber es half den Jungen, etwas schneller zu Männern zu werden. Es dauerte nicht lange, bis Boone einen Wachstumsschub erlebte und durch die harte Arbeit auf der Farm immer mehr Muskeln aufbaute. Mit seinen 10 Jahren war er fast so groß wie mancher Jugendlicher aus der Gegend und er rannte mit ihnen umher, als hätte er schon immer dort gelebt, und lernte alle Tricks, die die Väter seiner Freunde, die Kürschner waren, ihnen beigebracht hatten. Das Anpirschen und Fangen der Tiere der Prärie. Während die älteren Jungen zimperlich sein konnten, hatte Boone keine solchen Bedenken. Kaum war er alt genug, um ohne ins Stolpern zu geraten, das Bowie-Messer tragen zu können, das sein Vater ihm geschenkt hatte, häutete er Kaninchen, wenn er eines in die Hände bekam. Die anderen Jungen brachen ihnen zuerst das Genick, aber Boone dachte oft erst daran, wenn er das Fell bereits durchtrennt hatte und das wilde Gekreische begann. Für Boone reichte es nicht aus, von seinen älteren Freunden akzeptiert zu werden. Obwohl er der Jüngste in der Gruppe war, verlangte er ihren größten Respekt. Und wenn er ihn mit seinem ausgefeilten Wortschatz und Schimpfwörtern und seiner üblichen Litanei und Drohungen nicht bekommen konnte, forderte er ihn mit Gewalt ein. Er hatte die Kraft seines Vaters geerbt, aber nichts von dessen Anmut und Gutmütigkeit. Bei der ersten Andeutung einer Beleidigung setzte er die Fäuste ein und zum Entsetzen aller Jungen, die sich einbildeten, ein Held zu sein, schlug er jeden, der ihm gegenübertrat, mit Leichtigkeit um. Es ging nicht nur darum, dass er für sein Alter groß und stark war. Wenn er das gewesen wäre, dann wäre er irgendwann gegen jemanden angetreten, der größer oder stärker war und der ihn in seine Schranken verwiesen hätte. Boone verfügte über eine Gerissenheit, mit der die anderen Jungs nicht mithalten konnten. Er überraschte sie oder lockte sie in einen Hinterhalt, wenn sie allein unterwegs waren. Schlimmer noch, er besaß jene Art von Grausamkeit, die Tyrannen auf der ganzen Welt zu Vor- und Schreckensbildern von kleinen Jungen machte. Wo andere Jungen einen Schlag landeten und einen ihrer Kameraden zu Boden streckten, folgte Boone ihm mit gefletschten Zähnen und schwingenden Armen. Die anderen kämpften, als wären sie Jungs beim Spielen, er kämpfte, als wären sie seine Todfeinde. Und während die anderen die Schläge, die er austeilte, nach ein paar Tagen der Heilung mit einem Achselzucken abtaten, hielt sein Groll so lange an, bis er die Kränkung, die ihm seiner Meinung nach zugefügt worden war, dreifach zurückgezahlt hatte. Mehr als einmal musste Boone von einem anderen Jungen weggezogen werden, weil man befürchtete, er würde ihn töten, und meistens rächte er sich dann an denen, die ihn davor bewahrt hatten, ein Mörder zu werden. Das Ganze ging weit über kindliche Wutausbrüche hinaus, denn trotz seiner Wildheit schien Boone nie wirklich wütend zu sein. Die Gewalt, die er ausübte, war von einer kalten Effizienz, als würde er nur seine Pflicht erfüllen und keine wirkliche Freude daran haben. Wäre er ein Tyrann oder Schläger gewesen, hätten die anderen Kinder ihn einfach ausgrenzen können, aber Boons Ego war zu widerstandsfähig. Oder, einfacher ausgedrückt, sein schlechter Ruf war ihm völlig egal. Er machte einfach weiter, ungeachtet der kalten Schultern, die man ihm zeigte. Außerdem gab es immer genügend Leute, die von seinen Eskapaden mitgerissen wurden, sodass er niemals einsam war. Er genoss die Aufmerksamkeit, sowohl die gute als auch die schlechte, aber er war nicht auf sie angewiesen. Der Ruf, unberechenbar zu sein, trug allerdings nicht dazu bei, dass sich die Stadt weniger über seine Aktivitäten amüsierte. Er vollführte Kunststücke auf dem Pferderücken und Meisterleistungen, was Kraft und Beweglichkeit betraf. Als Teenager veranstaltete er Schaukämpfe im Ringen und Boxen, bei denen er gegen die erwachsenen Männer der Stadt antrat und ihre Ambitionen zerstörte. Dabei bewies er immer wieder, dass er der härteste Mann in der Gegend war, auch wenn ihm noch kein Haar am Kinn wuchs. Ein beliebter Trick von ihm war es, sein Bowie-Messer in den Boden zu rammen, während er auf dem Pferd ritt, dann im Galopp vom Pferd zu springen, sich das Messer zu schnappen und wieder aufzuspringen, bevor das Tier die Chance hatte, langsamer zu werden. Es war die Art von Kunststück, die eher in einem Zirkus als auf einem Marktplatz zu Hause gewesen wäre. Aber als er noch größer wurde, zog er allmählich eine ganz andere Art von Aufmerksamkeit auf sich. Die Art, die ihm nur Frauen bieten konnten. Als er älter wurde und seine alten Hobbys wie Jagen, Ringen und Raufen mit den anderen Jungen der Stadt nicht länger ausüben konnte, wurde Boone sogar noch dreister und fing absichtlich Schlägereien mit Männern an, wenn sie die Kneipe verließen, nur um zu beweisen, dass er sie schlagen konnte. Mit der Erfahrung war die Gefahr, die von ihm ausging, noch größer geworden, denn er war jetzt nicht nur ein geschickter Schläger, sondern auch stärker, als er es sein durfte, und ein bösartiger, berechnender Tyrann obendrein. Er verdrehte zwar den Mädchen in der Stadt den Kopf, die davon träumten, den wilden Mann zu zähmen, aber die Aufmerksamkeit, die er von seiner eigenen Familie erhielt, war weit weniger erfreulich. Sein Vater sprach nicht mehr mit Boone, weil er fürchtete, dass sein eigener Zorn geweckt würde, und seine Mutter weinte, als sie erkannte, was für ein Mann er geworden war. Sogar seine älteren Brüder, die sein erstes Publikum gewesen waren, als er seine Tricks einstudiert hatte, hatten das Interesse an ihm verloren, als klar wurde, dass er aus diesem Verhalten nicht herauswachsen würde. Stattdessen richteten sie ihren Blick auf den Horizont und die vielversprechende Zukunft, die sie anstrebten. Einige lernten beim örtlichen Bergbauunternehmen, andere suchten sich Frauen, die abenteuerlustig genug waren, um mit ihnen zu gehen, sobald sich im Westen die nächsten Grundstücke auftaten. Sogar seine Schwestern hielten in der Stadt nach geeigneten Ehemännern Ausschau. Boone würde zurückbleiben, seine Entwicklung fände ein jähes Ende und seine Zukunft wäre eine Sackgasse. Er würde in der gleichen alten Stadt festsitzen und seine Runden im Saloon, auf der Farm und im Bett drehen, bis er schließlich in sein Grab fallen würde. Der härteste Mann in der Mitte vom Nirgendwo. Der größte Fisch in einem kleinen Teich. Wie nicht anders zu erwarten war, geriet Boone bald mit dem Gesetz in Konflikt, bekam unzählige Drohungen und Verwarnungen wegen seines ausfälligen und ruppigen Verhaltens und verbrachte mehr als eine Nacht in einer Gefängniszelle, um sich von den Ausschweifungen des vergangenen Abends zu erholen. Immer wieder geriet er mit dem Sheriff aneinander und die beiden schrien sich auf der Straße an. Boone konnte zu gut mit dem Messer umgehen, als dass der Sheriff sich dabei wohlgefühlt hätte, und so lag die Hand des Sheriffs jedes Mal, wenn sie miteinander sprachen, viel zu nah an seiner Waffe, als dass Boone den Blick von ihm hätte abwenden können. Ihre Auseinandersetzungen gipfelten schließlich darin, dass der Sheriff bei Boone nach der letzten Schlägerei im Saloon mit einem Haftbefehl in der Hand auftauchte. Boone hatte natürlich andere Pläne. Er würde nicht von seinem Pferd absteigen und er würde auch nicht stillschweigend gehen. Stattdessen ritt er in die Stadt und direkt die Stufen zum Gerichtsgebäude hinauf. Es gab einen Aufruhr, als er in die Sitzung des Gerichts stürmte, Flüche und Beleidigungen aus voller Kehle brüllte und wissen wollte, welcher Idiot von Richter seinen Namen auf einen Haftbefehl gesetzt hatte. Sein Schreien und Drohen zeigte die gewünschte Wirkung. Der Richter hob den Haftbefehl auf und verzichtete auf die Anklage wegen Missachtung des Gerichts, die Boone unweigerlich auf sich gezogen hatte. Er kehrte um, immer noch hoch zu Pferd, und meinte grinsend zum Sheriff und seinen Männern, die draußen standen, »Beim nächsten Mal habt ihr vielleicht mehr Glück, Jungs.« Obwohl er den Haftbefehl ignoriert und das Gesetz niedergeschrien hatte, war Boone über die Beleidigung des Sheriffs verärgert. Er wollte Rache, aber zum ersten Mal in seinem Leben gab es einen größeren Tyrannen in der Stadt, und so gerne er es auch getan hätte, er konnte die Gesetze Amerikas nicht einfach aushebeln. Diese Gesetze galten mehr als jeder Mann und schützten Gesetzeshüter vor Menschen wie Boone, weil es einfach notwendig war. Es war das erste Mal in seinem Leben, dass Boone etwas wollte und nicht bekam. Und während sein Groll normalerweise so lange schwelte, bis es zu einem explosiven Ausbruch von Gewalt kam, wurde ihm selbst das verwehrt, da es um den Sheriff ging. Inzwischen war die bloße Gewalt vergessen. In dem jungen Mann tobten Mordgedanken. Nichts Geringeres als der Tod des Sheriffs könnte die Wut besänftigen, die sich in Boons sonst so ruhigem und berechnendem Gemüt eingenistet hatte. Doch wenn er seinen Frust an dem Mann auslassen würde, der ihm gerade in die Quere gekommen war, gäbe es ein Dutzend weiterer Männer, die nur zu gern bereit waren, an die Stelle des Gesetzeshüters zu treten und die mehr als einen Grund hatten, Boon für den Rest seines Lebens in Ketten zu legen oder ihn mitten in der Stadt an einem Seil aufhängen zu lassen, und sei es nur, um ihr weiteres Überleben zu sichern und ein Zeichen zu setzen, wie unklug es war, Sheriffs zu töten. Auf beiden Wegen schienen sich Zerstörung und Chaos mit erdrückender Unausweichlichkeit abzuzeichnen. Die Möglichkeit, sich zu ändern, kam Boon nicht einmal in den Sinn. Sein ganzes Leben lang hatten die Menschen um ihn herum ihn ermutigt, hart und wild zu sein. Es lag in der Natur der Sache, dass solche Männer an der Grenze geliebt und respektiert wurden, doch hier stieß er auf die alten Gesetze des Ostens, die allem zuwiderliefen, was seiner Meinung nach ein Mann sein sollte. Als er auf die 20 zuging, verließen seine Geschwister ihr Nest, doch Boon blieb. Er lebte immer noch auf der Familienfarm, aß immer noch am Tisch seiner Mutter und versoff jeden Penny, den er verdiente. Er hatte seine eigene Version von Männlichkeit in einem Alter erreicht, in dem die meisten Jungen noch Ball spielten, aber er war dort stehen geblieben, hatte nie etwas gelernt oder sich weiterentwickelt, was bedeutete, dass er niemals die Stadt verlassen würde und dass die Überwachung durch den Sheriff, die sicherlich dazu gedacht war, ihn zu vertreiben, in diesem Sinne niemals von Erfolg gekrönt sein würde. Jeder Schritt, den Boon tat, wurde beobachtet. Jeder Schlag, den er ausführte, wurde vermerkt. In dem Moment, in dem er die Grenze überschreiten würde, würde die ganze Härte des Gesetzes über ihn hereinbrechen, und inzwischen war er sich ziemlich sicher, dass sie wie eine Tonne Ziegelsteine auf ihn niedergehen würde. Da von allen Seiten Druck auf ihn ausgeübt wurde, etwas aus seinem Leben zu machen und zumindest den Anschein von Seriosität zu erwecken, unternahm Boon schließlich etwas Drastisches. 3. Das Leben in einem Stall. Lucinda Browning war nur eine der vielen Frauen, denen Boon den Hof machte, seit er zum Mann geworden war, und eine der klugen Frauen, die seinem fragwürdigen Schurkenscham nicht erlagen und nicht mit ihm im Heu landeten. Er nahm ihr diese Abfuhr zwar übel, besaß aber genug Scharfsinn, um diesen Groll zu unterdrücken, während er ihr weiterhin ernsthaft nachstellte. Bei den Frauen der Stadt genoss er keinen guten Ruf, sondern galt als ein Mann, der nicht sesshaft werden wollte, und so bemühte er sich, sie von seinen guten Absichten zu überzeugen. Mit 17 Jahren war Lucinda im besten Heiratsalter und es gab viele junge Männer, die sich für sie interessierten. Doch so sehr sie sich auch bemühten, gegen Boon Helms animalische Anziehungskraft kamen sie nicht an. Nachdem sie ihre Vorbehalte abgebaut hatte und Boon sehr überzeugend den Reumütigen spielte, konnte er sie schließlich davon überzeugen, seinen Antrag anzunehmen. Mit ihrem Einverständnis und dem Segen beider Familien heirateten die beiden und unterzeichneten ihre Heiratsurkunde in demselben Gerichtsgebäude, in das Boon erst wenige Monate zuvor geritten war, um einen Richter zu bedrohen. Trotz seiner hartnäckigen Bemühungen schien Boon seine Frau auf der Hochzeitsfeier nur am Rande zu beachten und widmete sich in dieser Nacht fast ausschließlich seiner ersten Liebe, dem Alkohol. Beide Familien hatten dazu beigetragen, dem Paar ein Haus für den Staat in ein neues gemeinsames Leben zu beschaffen, aber anstatt Lucinda über die Schwelle zu tragen, musste Boon selbst getragen und kurzerhand in sein Ehebett geworfen werden. Das Mädchen verbrachte die erste schlaflose Nacht als verheiratete Frau damit, dafür zu sorgen, dass ihr Mann nicht an seinem Erbrochenen erstickte, und wurde dafür mit grausamen Worten belohnt, als er schließlich mit rasenden Kopfschmerzen aufwachte. Seine Launen waren schon immer unberechenbar gewesen, aber mit Alkohol im Blut schien er sich im Handumdrehen von dem gutherzigen Mann, von dem er sie überzeugt hatte, in den grausamen Tyrannen zu verwandeln, den der Rest der Stadt kannte. Nachdem sie ihm das Frühstück zubereitet hatte, war es genau diese Veränderung, die ihn überkam. In der einen Minute bewunderte er die Eier, die sie ihm gebraten hatte, in der nächsten schimpfte er darüber, dass sie ihn in der Nacht zuvor um sein Recht gebracht hatte. Lucinda hatte keine Ahnung, wovon er sprach. Sie wusste nicht, dass mehr als ein Jahr der Zurückweisung an Boons Seele nagte und er sich an ihr rächen wollte, weil sie damals seine Annäherungsversuche abgelehnt hatte. Solange sie eine freie Frau gewesen war, hatte das Gesetz, das er von ganzem Herzen verabscheute, sie vor ihm beschützt. Doch nun war sie nicht mehr frei. Nun gehörte sie ihm und er konnte mit ihr machen, was er wollte. Das Konzept der Vergewaltigung in der Ehe wäre jedem im amerikanischen Westen des Jahres 1848 fremd gewesen, doch selbst die unschuldige Lucinda Boon erkannte, dass mit der Art, wie ihr Mann sie behandelte, etwas nicht stimmte. Schon am ersten Tag zerrte er sie an den Haaren ins Ehebett und mit der Zeit schien seine Behandlung nur noch brutaler zu werden. Es dauerte nicht lange, bis diese Gewalttätigkeit aus dem Schlafzimmer in ihren Alltag überschwappte. Alles, was sie tat, musste perfekt sein, sonst setzte er körperliche Strafen ein, um sie zur Ressort zu bringen. Besonders gern benutzte er hierzu seinen Gürtel. Dabei hätte sein eigenes Verhalten nicht weiter von jener Perfektion entfernt sein können, die er forderte. Er verbrachte die meiste Zeit damit, mit Freunden zu trinken und den wenigen Goldgräbern, die dumm genug waren, zu spielen. Das wenige Geld, das im Haushalt vorhanden war, stammte fast ausschließlich von Lucindas Eltern, die es ihr zusteckten, um sie am Leben zu erhalten, bis Boone auf die Beine kommen würde. Doch die ganze Zeit über tat Boone alles in seiner Macht Stehende, damit genau das nicht geschah. Niemand konnte ihm vorschreiben, was er zu tun hatte, nicht seine Familie, nicht die Brownings und ganz sicher nicht seine Frau. Selbst die Andeutung, dass er ihrer Familie Schaden zufügte, wurde mit Gewalt beantwortet. Lucinda verbrachte die meiste Zeit mit einem blauen Auge und irgendwann vergaß sie ihre Scham und ging ihren Besorgungen nach, als wäre es völlig normal, dass ein Ehemann seine Frau ins Gesicht schlug, weil sie es gewagt hatte, ihn anzusprechen. Hatte sein Verhalten zuvor niemandem außer ihm selbst und denjenigen geschadet, die dumm genug waren, ihm in die Quere zu kommen, so hatte die Stadt nun das Gefühl, dass Boons Benehmen eine neue Stufe der Verachtung erreicht hatte. Die Respektabilität, die er sich von einer Heirat erhofft hatte, wurde durch seine Behandlung seiner Ehefrau zunichte gemacht. Und auch wenn sich das Gesetz nicht in die Angelegenheiten einer Ehe einmischen konnte, so konnte die Gemeinschaft sein Verhalten dennoch verurteilen. Um diese Zeit herum überschritt Boone auch die Grenze zwischen einem normalen Trinkverhalten und offenem Alkoholismus, indem er in jedem Saloon anschrieb, der dazu bereit war, wobei er niemals die Absicht hatte, seinen Deckel jemals zu bezahlen. Die Rechnungen gingen an Lucinda, die ihr Bestes tat, um sie zu begleichen, obwohl sie selbst keinerlei Einkommen besaß. Zu allem Übel versuchte die neue Braut auch noch, das Haus in dem Zustand zu halten, den Boone verlangte, aber sie konnte dem Dreck, den er hineinschleppte, einfach nicht mehr Herr werden. Das Ganze wurde noch schlimmer, als er zu seiner alten Gewohnheit zurückkehrte, mit seinem Pferd ins Haus zu reiten. Beim ersten Mal tat Lucinda so, als handle es sich um einen dummen Scherz. Sie half ihm ins Bett und band das Tier draußen an, damit er sich am Morgen darum kümmern konnte. Doch von da an gehörte es für sie zum Alltag, sich umzudrehen und ein Pferd in der Küche stehen zu sehen. Boone kümmerte sich auf eine sehr abstrakte Weise um das Pferd, was wahrscheinlich der Grund dafür war, dass er es gerne mit ins Haus nahm und von seinem Teller fütterte. Doch seine körperliche Sorge für das Tier war nie ganz auf der Höhe der Zeit. Das Tier musste ständig gebürstet werden und seine Hufe waren verdreckt. Eben diesen Dreck brachte er jeden Tag ins Haus und verteilte es in der Erwartung, dass Lucinda alles irgendwie wieder in Ordnung bringen würde, bevor er am nächsten Abend zurückkam, um alles wieder schmutzig zu machen. Wenn sie dem Betrunkenen, den sie für ihre große Liebe gehalten hatte, ins Bett half, drehte Lucinda nicht mehr seinen Kopf, um ihn vor dem Ersticken zu bewahren, oder blieb auf, um nach ihm zu sehen. Das einzige Mal, dass sie sich nachts aus dem Schlaf rührte, aus der einzigen kurzen Atempause, die sie von dem Elend ihres Lebens bekam, war, wenn er sich direkt auf ihr erbrach oder wenn seine schmutzigen Hände ihren Weg unter ihr Nachthemd fanden. Sie musste versuchen, ihn so lange abzuwehren, bis er wieder ins Koma fiel und vergaß, welche Lust ihn gerade zu ihr getrieben hatte. Manchmal hatte sie Glück und es gelang ihr, manchmal hatte sie Glück und er verlor mitten im Akt das Bewusstsein und sie konnte ihn von sich herunterrollen, ohne die letzte Demütigung seiner sabbernden und grunzenden Darbietung ertragen zu müssen. Morgens hatte sie immer ein oder zwei frische blaue Flecken, um Boone zu versichern, dass er sich genommen hatte, was ihm seiner Meinung nach zustand, auch wenn er sich nicht mehr daran erinnern konnte. Für Lucinda waren diese Blessuren ein kleiner Preis im Vergleich dazu, dass sie sonst bis zum Morgen mit seinem fauligen Samen, der ihr Bein hinunterlief, daliegen musste. Ihre Qualen schienen kein Ende zu nehmen. Sie war von einem doppelzüngigen Teufel in die Hölle gelockt worden und würde dort bleiben, bis Boone schließlich zu weit gehen und sie töten würde. Die große Traurigkeit, die ihre Ehe in ihr ausgelöst hatte, hatte sich tief in ihre Seele gegraben, so dass sie sich wie betäubt mit ihrem Schicksal abfand. Die Welt außerhalb des Stalls, in dem sie inzwischen untergebracht war, schien blind zu sein für ihre Notlage und ihre Hilferufe. Weder das Gesetz noch die Kirche oder die Familie konnten sie von ihrem Mann retten. Der einzige Lichtblick in ihrem Leben war, als ein paar von Boons Saufkumpanen ihn überredeten, die Stadt für eine Weile zu verlassen und mit ihnen im Bergbau zu arbeiten. Er hatte noch nie in seinem Leben eine ehrliche Arbeit verrichtet, aber ihre Berichte, dass ihre Minen so reichhaltig seien, dass Gold nur so auf dem Boden liege, überzeugten ihn schließlich. Die Stadt schien ihm gegenüber nicht mehr großzügig zu sein, und die Drohungen seiner Schuldner machten dem härtesten Mann von Missouri nichts aus, aber er konnte in keinem Saloon mehr anschreiben, da so viele Deckel unbezahlt blieben. Ein bisschen Gold würde den Alkohol zum Fließen und die Würfel wieder zum Rollen bringen. Er fragte seine Frau nicht um Rat, bevor er die Entscheidung traf, und sie erfuhr tatsächlich erst nach seinem Verschwinden davon, aber sie gab ihr fast einen ganzen Monat ohne Schläge und Elend, um ihre Situation neu zu bewerten. Es bestand nicht die geringste Chance, dass Boone mit Geld in der Tasche zurückkommen würde. Dafür kannte sie ihn zu gut. Was er nicht vertrank, verspielte er, und selbst wenn er als reichster Mann der Stadt zurückkäme, wäre er in ihren Augen immer noch ein Monster. Dennoch brachte sie es nicht über sich, die Möglichkeit einer Scheidung in Betracht zu ziehen. Das war zu beschämend und sie war bereits zu tief gesunken, um weitere Demütigungen zu ertragen und zu überleben. Sie war so lange wie Dreck behandelt worden, dass Lucinda sich nicht einmal mehr um ihr eigenes Leben sorgte. Es gab nichts, was Boone ihr antun konnte, was er nicht schon getan hatte. Doch trotz dieser Resignation veränderte sich für Lucinda während der Abwesenheit ihres Mannes etwas. Das Blut, das jeden Monat kam, blieb aus, seit er weg war. Zunächst war ihr nicht klar, was das bedeutete, aber zu dem Zeitpunkt, als Boone ohne einen Penny zurückkam, war ihr die Realität ihrer Situation längst bewusst geworden. Ihr Scheidungsantrag war noch vor Boones Rückkehr bei Gericht eingegangen, und als er nach Erhalt dieser Nachricht in seiner üblichen Wut loszog, um den Mann zu finden, der das finanziert hatte und der ihm, wie er glaubte, Hörner aufsetzen wollte, erfuhr er, dass sein Vater das Geld zur Verfügung gestellt hatte, als sein schändliches Verhalten öffentlich bekannt geworden war. Boone hatte keine Möglichkeit, etwas gegen die Scheidung zu unternehmen. Er besaß weder das Geld für einen Anwalt noch die Mittel, um sich zu verteidigen. Und selbst wenn er beides gehabt hätte, so gab es mehr als genug Beweise dafür, was für ein Mann er war. Kein einziger Mensch in der Stadt würde ein gutes Leumundszeugnis über ihn ablegen oder einen Meineid leisten, indem er behauptete, die Liste an Misshandlungen, die Lucinda vor Gericht dargelegt hatte, wäre in irgendeiner Weise falsch. Boone hatte keine Chance. Nachdem er den Tag vor Gericht hinter sich gebracht hatte und sein Haus an die Widerspenstige, die bald ein Kind von ihm gebären würde, übergeben hatte, wollte Boone auf die Farm seiner Eltern zurückkehren und sein Leben als Junggeselle fortsetzen. Diese Fantasie fand beim Anblick des alten Farmhauses ein jähes Ende, das verschlossen und dunkel dalag. Seine Familie hatte ihn zurückgelassen. Joseph Helm hatte nicht nur Lucindas Scheidungsverfahren finanziert, er hatte die gesamte Summe gezahlt, die sein Sohn niemals für das von ihm gezeugte Kind und die von ihm verlassene Frau aufbringen würde. Diese Zahlung hatte die Familie Helm in den Ruin getrieben. Im alten Westen wurde viel über Ehre gesprochen, aber fast immer war es nur eine Ausrede für die Leute, um zu tun, was immer sie wollten und um sich für eine eingebildete Kränkung zu rächen, wenn ihnen der Sinn danach stand. Für sie war Ehre eine Maske, die die Grausamkeit verdeckte. Für den stillen Farmer Joseph besaß sie dagegen noch ihre wahre Bedeutung. Er würde tun, was zu tun war, um der Frau seines Sohnes zu helfen, und er würde alles tun, was zu tun war, um die Würde des Namens Helm angesichts der Handlungen von Boone zu wahren. Der amerikanische Traum der Helms starb, um den Preis der Ehre zu zahlen. Das Grundstück, für das sie so hart gekämpft hatten, war von der Bank zur Versteigerung freigegeben worden. Das Land, das sie sein ganzes Leben lang mühsam bestellt hatten, um es fruchtbar zu machen, würde an den Meistbietenden gehen. Das Land, für das sie gespart hatten und für das sie quer durch das gefährliche Land gereist waren, um es für sich zu beanspruchen, war weg. Geopfert auf dem Altar der Ehre, um für Boones Sünden zu büßen. Seine Eltern hatten sich dem Wagenzug angeschlossen, der das Gold in den Osten brachte. Seine übrigen Geschwister waren längst in alle Winde zerstreut. Er konnte das Schild, das die Versteigerung ankündigte, umtreten und über die Weichheit seines Vaters schimpfen, so viel er wollte. Es war vorbei. Er hatte alles zerstört, was seine Familie so lange aufgebaut hatte. Seine Frau hatte ihn verlassen, seine Eltern hatten ihn verlassen, sogar seine Brüder und Schwestern hatten ihn seinem Schicksal überlassen. Er war jetzt allein, was bedeutete, dass es niemanden mehr gab, der ihn zurückhalten konnte. 4. Der verachtenswerte Mord an Littlebury Chute. In Zeiten der Not und des Mangels kann man sich stets auf seine Freunde verlassen. Und ganz gleich, wie niederträchtig und erbärmlich Boone Helm auch sein mochte, es gab immer noch Menschen, die gerne mit ihm verkehrten und seine Gesellschaft genossen, auch wenn dies mit einem gewissen Maß an Gefahr verbunden war. Er selbst wäre lieber für sich selbst gewesen, als er noch eine Frau und Familie gehabt hatte, die auf ihn warteten, aber nun schien er sich fast verzweifelt nach Gesellschaft zu sehen. Es gelang ihm sogar, seine Schulden so weit zu tilgen, dass er hin und wieder eine Runde spendieren konnte. Er schien seinen Tiefpunkt erreicht zu haben und einen Neuanfang zu versuchen. Und die Siedler in den Grenzgebieten liebten nichts mehr als Wiedergutmachung, auch wenn seine zu spät kam, um die arme Lucinda Browning vor dem Schandfleck auf ihrem Namen und den Narben in ihrem Gesicht zu retten. Auf seiner verzweifelten Suche nach Anschluss schrieb er sogar seinen Brüdern, die längst weggezogen waren und vielleicht nichts von der großen Schande und dem Elend erfahren hatten, das er über ihren Vater gebracht hatte. Im Laufe seiner Bemühungen fand er heraus, dass er Cousins in Missouri hatte, Sprösslinge der Helm-Familie, die immer noch existierten, auch wenn der Hauptstamm entwurzelt worden war. An sie klammerte er sich wie ein Blutegel, lieh sich von ihnen Geld, um seine anderen Schuldner zu bezahlen, bevor er sich noch mehr von seinen Schuldnern lieh, um das Geld seinen entfernten Verwandten zurückzuzahlen. So ging es immer hin und her. Es dauerte nicht lange, bis er seine Cousins mit sich in den Abgrund zog, sie zu Trinkgelagen bis in die frühen Morgenstunden verführte und romantische Vorstellungen in ihren Köpfen einpflanzte, wie die Welt sein sollte und wieder sein würde, wenn starke Männer wie sie das Ruder der Zivilisation in die Hand nehmen und ihren Lauf korrigieren würden. Und obwohl Boone sie nach unten zog, steckten sie ihn mit ihrem jugendlichen Enthusiasmus und ihrer Hoffnung für die Zukunft an. Ihre Gespräche drehten sich um den Goldrausch in Kalifornien und das Vermögen, das starke Jungs wie sie dort machen konnten. Boone seinerseits blieb skeptisch. Er hatte als einziger von ihnen bereits Erfahrungen im Bergbau gesammelt und festgestellt, dass ihm diese harte Arbeit nicht gefiel. Dennoch ließ er sich von ihnen überreden. Nicht zuletzt, weil seine Lage in Missouri-Sota unhaltbar geworden war. Der Sheriff war ihm Tag und Nacht auf den Fersen und verwehrte ihm die gewalttätigen Vergnügungen, denen er einst gefrönt hatte. Keine Frau erlag noch seinen Avancen, nachdem sie gesehen hatten, was er mit der armen Frau gemacht hatte, die das getan hatte. Sowohl seine entfernten Verwandten als auch seine Schuldner wurden zunehmend misstrauisch, woher er das Geld nahm, das er verprasste, und drehten ihm den Geldhahn zu. Mehr noch, die Stimmung in der Stadt hatte sich völlig gegen ihn gewandt. Es hatte immer Leute gegeben, die ihn mit einem gewissen Maß an Bewunderung angesehen hatten, und ebenso viele mürrische alte Männer, die ihn dafür hassten, dass er frei herumlief. Aber nun begegnete ihm Abscheu, wohin er auch kam. Welches Heldentum die Stadt auch immer einst in ihm gesehen hatte, war durch seine jahrelange Anwesenheit, seine Schlechtigkeit und seine ungerechtfertigte Grausamkeit verschwunden. Nun sahen sie in ihm den kleinen, boshaften Mann, der er war, und wollten ihn loswerden. Littlebury Shute war Boones Cousin zweiten Grades, jung genug, um auf die Freundschaftsangebote des Mannes hereinzufallen, aber alt genug, um es besser zu wissen, als sich auf einen seiner Pläne einzulassen. Die beiden tranken regelmäßig zusammen, aber Littlebury war so vernünftig, sich rechtzeitig zu verdrücken, bevor eine Schlägerei ausbrechen konnte. Aber er musste seinen betrunkenen Cousin oft nach Hause schleppen, damit er auf seinem Fußboden seinen Rausch ausschlafen konnte. Niemand wusste, wo Boone genau seit seiner Scheidung schlief, aber so wie er roch, schienen die Gerüchte zu stimmen, dass er in den Ställen übernachtete. Obwohl Littlebury seinen Cousin auf Distanz hielt, regte sich sein Pioniergeist. Auch eine stehengebliebene Uhr hatte zweimal am Tag recht, und wer sein Glück im Goldrausch in Kalifornien machen wollte, hatte dazu reichlich Gelegenheit. Aber Texas, wo die etablierten Minen langsam austrockneten und die Chance bestand, die nächste große Ader zu finden, zog selbst besonnene Männer an. Boone konnte sich nicht zwischen den beiden Möglichkeiten entscheiden, aber nachdem er von den Tracks weitere Geschichten über das harte Leben in Kalifornien gehört hatte, klang Texas unvermeidlich attraktiver. Einer seiner älteren Brüder, der noch auf seine Briefe antwortete, war nach Texas gegangen und schien dort ein gutes Leben zu führen. Nachdem er eine Zeit lang ohne jede soziale Bindung gelebt hatte und sich nicht sicher war, wie sein Bruder ihn empfangen würde, wenn er unerwartet in Texas auftauchte, wollte Boone sein sicheres Elend nur ungern zugunsten der unbekannten Zukunft verlassen, die ihm der Wegzug bot. Er brauchte jemanden, der Wache hielt, während er schlief, und ihm den Rücken frei hielt, während er schürfte. Der Westen war kein Ort für einen einzelnen Mann. Es spielte keine Rolle, wie zäh er war. Eine Kugel im Hinterkopf würde ihn genauso töten wie jedes Weichei aus dem Osten. Boone hegte Sympathien für Littlebury, einen Cousin, den er für vertrauenswürdig und klug genug hielt, um seine eigenen schlimmen Exzesse zu zügeln. Der einzige Wermutstropfen war, dass Littlebury sich nicht entscheiden wollte. Selbst nachdem Boone ihn einen Abend lang mit Whisky überschüttet und ihm von den großen Abenteuern vorgeschwärmt hatte, die sie erleben würden, gab Shute keine feste Zusage. Nach wochenlangem Hin und Her gelang es Boone schließlich, den betrunkenen Mann in die Ecke zu drängen und ihn dazu zu bringen, sich zu entscheiden und die Vereinbarung per Handschlag zu besiegeln. Mehr brauchte Boone nicht. Am nächsten Morgen packte er sein gesamtes Hab und Gut zusammen und klopfte an Littleburys Tür. Noch immer verkatert und in dem Bestreben, eine Szene vor seiner Tür zu vermeiden, bat ihn sein Cousin herein und die Predigt begann. Normalerweise versuchte Boone jedem, der das Pech hatte, ihm zu widersprechen, seinen Standpunkt durch Wiederholungen und eine allmählich ansteigende Lautstärke aufzuzwingen, aber heute blieb er ganz ruhig. All seine Unverfrorenheit wurde durch seinen drängenden Wunsch gemildert. Er wollte keinen Streit mit Littlebury, er wollte seine Zusage. Er wollte so tun, als sei die Vereinbarung, die er seinem Cousin unter Alkoholeinfluss abgerungen hatte, verbindlich und als gäbe es nichts mehr zu besprechen. Er wollte, dass sich die Realität mühelos mit seinen Wünschen deckte. Leider gab es genügend Anzeichen, dass die Dinge nicht so liefen, wie er es sich vorgestellt hatte. Littlebury hatte nicht gepackt und schien tatsächlich genauso sesshaft wie jeder andere Mann in Missouri. Das war nicht das, was Boone sehen wollte. Er hatte erwartet, dass sein Cousin genauso aufgeregt sein würde wie er. Er hatte erwartet, dass sich die beiden sofort auf den Weg machen würden. Seine Erwartungen bröckelten bereits, als er schließlich fragte, »Und, was sagst du zu Texas?« Sie hatten sich am Vorabend für Texas entschieden, wobei sie davon ausgegangen waren, dass Littlebury bei seinem wohlhabenderen Cousin einen Job ergattern konnte, selbst wenn Boone das nicht gelingen sollte. Als Littlebury jetzt in die halb verrückten Augen des Mannes blickte, wusste er, dass dieser Weg ihn nur ins Unglück führen konnte. Er wusste nicht, was er sich dabei gedacht hatte, als er dem Plan zugestimmt hatte. Der Mann war eindeutig verwirrt und würde Littlebury vielleicht bewachen, während er schlief, aber er würde ihn auch genauso gut ermorden und alles an sich nehmen, was er bei sich trug. Boone konnte man beim besten Willen nicht trauen und draußen in der einsamen Wildnis, ohne Gesetz oder Zeugen, die ihn an die Leine nehmen und ihm einen Maulkorb anlegen konnten, war nicht abzusehen, was passieren würde. Selbst wenn Littlebury tatsächlich weggehen würde, wozu er sich noch nicht entschieden hatte, würde er das sicherlich nicht mit Boone tun. Ich sage nein. Bis zu diesem Moment hatte Boone sein berühmtes Temperament unter Kontrolle gehalten. Er hatte die Illusion aufrechterhalten, dass er seinen Willen durchsetzen und seinen Cousin mit ihm nach Texas gehen würde, obwohl es keinerlei Anzeichen dafür gegeben hatte. Trotz all seiner Boshaftigkeit neigte Boone nicht zu Gewaltausbrüchen. Sein Zorn war immer nur eine Ausrede für seine Handlungen gewesen und nicht die treibende Kraft. Normalerweise war seine Rache sorgfältig geplant und voller kalkulierter Bosheit, um den Empfänger daran zu erinnern, warum es eine schlechte Idee war, sich mit Boone Helm anzulegen. Dieser Planung war es auch zu verdanken, dass der Sheriff ihn trotz all seiner Bemühungen nie verhaften konnte. Er wusste, dass der Gesetzeshüter nur darauf wartete, dass er unvorsichtig wurde, also war er niemals unvorsichtig. Aus diesem Grund sah er auch ebenso verwirrt wie Littlebury aus, als er zwischen ihnen nach unten blickte und sein Bowie-Messer im Herzen seines Cousins stecken sah. Er hatte noch nie einen Blackout gehabt. Noch nie hatte ihn die Wut so sehr verzehrt, dass sie ihm die Sinne vernebelt und seinen Körper in Bewegung gesetzt hatte. Nun kehrte die Vernunft in einem heißen, feuchten Rausch des Blutes zu ihm zurück. Beide Männer waren davon durchtränkt. Beide Männer machten vor Überraschung große Augen, aber nur einer blieb stehen. Littlebury stürzte leblos zu Boden. Die Realität schien für Boone völlig aus dem Lot geraten zu sein. Er hatte das Gefühl, irgendwo auf dem Weg einen wichtigen Schritt verpasst zu haben, und nun musste er mit den Folgen dessen fertig werden, was eine andere Macht, die von seinem Körper Besitz ergriffen hatte, getan hatte. Wäre er ein gottesfürchtiger Mensch, hätte er vielleicht dem Teufel die Schuld gegeben, aber er war weit davon entfernt, ein gottesfürchtiger Mensch zu sein. Das einzige Monster, das in Boone steckte, war Boone selbst. Er überprüfte, ob Littlebury tot war, nahm jeden wertvollen Gegenstand aus dem Haus mit, der leicht genug zum Tragen war, und zog schließlich seinen persönlichen Gegenstand aus dem Herzen des anderen Mannes. Das Messer glitt so leicht heraus, wie es hineingeschlüpft war. Erst als er es wieder in der Hand hielt, wurde Boone die Wahrheit bewusst. Er hatte gewusst, dass Littlebury nicht wirklich daran interessiert gewesen war, mit ihm zu gehen. Er hatte es gewusst, aber trotzdem versucht, ihn zu überreden. Er hatte seine Wut immer als Entschuldigung für seine Handlung benutzt, aber diesmal hatte er so gehandelt, dass seine Wut einen Vorwand hatte, sich zu entladen. Wie auch immer er es zu rechtfertigen versuchte, die Wahrheit war, dass man ihn aus der Stadt jagen würde. Der Sheriff, die Einwohner, seine Familie, die sich von ihm abgewendet hatte. All diese abstrakten Kräfte, denen er nichts entgegenzusetzen hatte, wollten ihn aus Missouri vertreiben, und trotz seiner Wut gab es niemanden, den er anschreien konnte und kein Herz, in das er eine Klinge jagen konnte. In Littlebury Chute hatte er ein Sammelbecken für all den ziellosen Hass gefunden. Ein ganz gewöhnlicher, sanfter Mann, der seiner Familie gerade so nahe stand, dass Boone das Gefühl hatte, er würde es auch seinem verurteilenden Vater heimzahlen. Selbstreflexion gehörte nicht zu Boones Stärken und es bedurfte einer Offenbarung wie der Ermordung eines Mannes, bevor er seine Handlungen in einem anderen Licht sehen konnte. Dies war nicht der wilde und brutale Angriff, nach dem es aussah. Dies war kein zufälliger Ausbruch eines stumpfsinnigen Tieres. Dies war ein sorgfältig geplanter, vorsätzlicher Mord. Er hatte jemanden verletzen wollen. Er hatte jemanden für das, was man ihm antun wollte, bezahlen lassen wollen. Einen schlechten Mann zu verlieren, würde die Stadt das Leben eines guten Mannes kosten. Boones gesamter weltlicher Besitz war gepackt. Es würde Stunden, wenn nicht Tage dauern, bis man Littlebury finden und ein Aufgebot zusammentrommeln würde. Und der ganze Saloon hatte gehört, wie er am Vorabend ausgiebig über Texas gesprochen hatte. Die Option, die er von seinen möglichen Zukunftsaussichten am wenigsten verfolgen wollte. Er hatte seinen Fluchtplan ausgearbeitet, bevor er überhaupt wusste, dass er das Verbrechen begehen würde. Dieser kalte, berechnende Teil seines Verstandes machte einfach weiter, ohne dass der großmäulige, bewusste Teil involviert gewesen wäre. Er steckte das wenige Geld, das er finden konnte, in der vagen Hoffnung ein, dass man die Tat für einen Raubüberfall halten könnte, rieb das Blut an einer Decke von den Händen ab, stieg auf sein Pferd und ritt in Richtung Kalifornien. Obwohl sein Ego behauptete, er sei der raueste und bereitwilligste Mann im Westen, hatte Boone in Wirklichkeit nur sehr wenig Erfahrung in der Wildnis. Er hatte nicht genug Futter für das Pferd mitgenommen, um eine längere Strecke zurückzulegen, und sein kleiner Wasservorrat würde nur für ein paar Tage reichen, wenn er ihn rationieren würde, was er nicht tat. Eine schlechte Planung, die auf Unkenntnis beruhte, hatte seine rasante Flucht in ein erbärmliches Kriechen verwandelt, bei dem er auf der Suche nach Bächen, um seinen Wasserbeutel zu füllen, im Zickzack durch das Land ritt und lange Pausen machen musste, damit sein Pferd grasen konnte, um nicht tot umzufallen. Nach ein paar Tagen gab er das Reiten auf, ihm tat der Hintern weh und er war zu erschöpft, um zu riskieren, von dem widerspenstigen Tier abgeworfen zu werden, und führte sein geliebtes, immer dünner werdendes Pferd am Strick. Zu Beginn seiner Reise war er auf die Jagd gegangen, um seine schwindenden Vorräte aufzustocken, aber er hatte wenig Glück. Für ihn war das alles zu sehr wie harte Arbeit. Nachdem man in der Stadt die Leiche von Littlebury Shute gefunden hatte, hatten der Sheriff und der Rest der Helm-Familie in kürzester Zeit ein Aufgebot zusammengestellt, um nach dem offensichtlichen Täter dieses abscheulichen Verbrechens zu fahnden. Bald darauf machten sie sich schließlich daran, den Mann zu verfolgen. Niemand fiel auf das texanische Täuschungsmanöver herein, nachdem Boone nicht einmal daran gedacht hatte, auf der richtigen Straße aus der Stadt zu reiten, um es glaubhaft zu machen. Die einfache Suche, die sie erwartet hatten, wurde jedoch bald dadurch verkompliziert, dass Boone sich abseits der ausgetretenen Pfade bewegte. Niemand konnte sich einen Reim auf seine Handlungen machen, selbst wenn sie seine Spur aufnahmen. Jeder von ihnen hätte sich so schnell wie möglich aus dem Staub gemacht, wenn er gerade einen Mord begangen hätte, aber Boone schien in weiten Kreisen herumzureiten und kreuzte sogar mehrmals seinen eigenen Weg. Dies waren nicht die Handlungen des eiskalten Mörders, den sie zur Strecke bringen wollten. Wenn überhaupt, dann verhielt er sich wie ein entlaufenes Kind. Dennoch waren die Verfolger alarmiert. Nicht wegen einer besonderen List oder der Gefahr, die von Boone selbst ausging, sondern weil er sich auf seinen Streifzügen in ein Indianerreservat verirrt hatte, in dem die Gesetze des Landes nicht galten. Im Jahr 1848 waren die Spannungen mit den amerikanischen Ureinwohnern enorm. Es gab immer noch freie Völker, die sich gegen das Vordringen der Siedler im Westen wehrten, und mehr als einmal wurde ein Besuch in den Reservaten einer Invasion durch eine feindliche Macht gleichgesetzt. Dieses besondere Reservat lag in unmittelbarer Nähe von Monroe County. Wenn sich die Gemüter erhitzten, könnten die amerikanischen Ureinwohner in Massen losreiten und ungestraft ein Gemetzel in den kleinen Städten anrichten. Die Probleme der amerikanischen Ureinwohner in den Reservaten waren auf der Prioritätenliste des Militärs nach unten gerutscht, seit der mexikanisch-amerikanische Krieg anhielt. Auch nachdem der Vertrag von Guadalupe Hidalgo unterzeichnet und von der mexikanischen Regierung ratifiziert worden war, wurden die Truppenaufmärsche in den besetzten Gebieten fortgesetzt. Selbst an Orten, die als sicher galten, war Amerika immer noch eine Gefahr für die sich immer weiter ausbreitenden Pioniere. Einige Widerständler waren hinter den Frontlinien der Landnahme in Reservaten und Outlaw-Camps gefangen. Ein Dutzend tickende Zeitbomben, die alle auf den Moment warteten, in dem sie von einem Idioten wie Boone Helm aufgescheucht wurden. Es war reines Glück, dass sie Boone fanden, bevor er auf einen der amerikanischen Ureinwohner traf. Als sie ihn einholten, war sein totes Pferd an einen knorrigen Baum gebunden und Boone hockte in einem ausgetrockneten Flussbett und versuchte, die Feuchtigkeit aus dem Schlamm zu saugen. Seine Kleidung hing lose an seinem ausgemergelten Körper und er war bereit, jedes Verbrechen zu gestehen, das man ihm anhängen wollte, wenn es bedeutete, dass man ihn irgendwo hinbrachte, wo es ein Bett, Essen und frisches Wasser gab. Das Ganze war eher eine Rettung als eine Verhaftung. Zu viel Zeit in der Sonne und der Verlust seines geliebten Pferdes schienen Boones ohnehin schon fragwürdiges Denkvermögen beeinträchtigt zu haben. Während des langen Heimritts brach er in Gelächter aus oder führte Selbstgespräche. Ein paar Mal ließ er sich sogar vom Pferd des Sheriffs fallen und rannte in den Wald hinein, bevor man ihn schließlich fesselte und über den Sattel warf. Dem Sheriff war es unangenehm, dass ihm ein offensichtlich Verrückter im Nacken saß, und als die Nacht hereinbrach, bevor sie die Stadt erreicht hatten, ließ er den Verbrecher mit dem Befehl bewachen, Boone zu töten, falls er sich befreien sollte. Er zerriss zwar nicht seine Fesseln, aber am nächsten Morgen waren alle von seinem unaufhörlichen Geschwafel und Geschimpfe zutiefst beunruhigt. Er schlief nicht und er schwieg nicht. Boons Worte waren zu leise, als dass die anderen in der Morgendämmerung mehr als ein Flüstern hätten vernehmen können, aber er hielt einfach nicht den Mund. Das Ganze war geradezu beunruhigend. Als sie zu Hause ankamen, gab es keinen einzigen Mann, der ihn zum Tod durch den Strang verurteilen wollte. Jeder kannte Boon Helm als großmäuligen Angeber und Dummkopf, der zwar dazu neigte, Beleidigungen auszustoßen und die Fäuste zu schwingen, im Grunde genommen aber ein gesunder Mensch war. Dieses Etwas, das sie mitgebracht hatten, war nicht derselbe Mann. Er war kaum noch ein Mensch, erschreckte sich vor einem Schatten und zuckte bei jedem lauten Geräusch zusammen. Es war offensichtlich, dass der Verstand des Mörders gebrochen war und ob er nun von der Last seines Verbrechens oder durch die harten Bedingungen zermalmt worden war, die er draußen in der Wildnis erlitten hatte, machte keinen Unterschied. Er war eindeutig verrückt. Also wurde er vor Gericht gestellt und Zeugenaussagen gehört, um die Behauptung des Sheriffs zu stützen, er sei unzurechnungsfähig. Der Richter war schon einmal mit einem schimpfenden und schreienden Boon konfrontiert worden, als dieser beschlossen hatte, auf einem Pferd in den Gerichtssaal zu stürmen. Er hatte schon immer den Verdacht gehegt, dass mit diesem Mann etwas nicht stimmte, und wenn es durch die Wissenschaft korrigiert werden konnte, dann sollte es so sein. Ein Arzt wurde hinzugezogen, um ihn zu untersuchen und festzustellen, ob sein psychotisches Verhalten auf einen wirklichen Defekt in seiner Veranlagung zurückzuführen war oder ob es nur gespielt war, um dem Strang auf dem Dorfplatz zu entkommen. Ob der Arzt nun überzeugt war oder nicht, er unterschrieb die Papiere, die Boon zu einer lebenslangen Unterbringung in einer Anstalt verurteilten. Littlebury Shute wurde im Beisein seiner restlichen Familie zu Grabe getragen. Niemand hegte einen Groll gegen Boon wegen seiner Beteiligung an den Ereignissen, da nun klar war, dass er eher krank als ein Monster war. Für die meisten Menschen in Missouri war es eine Erleichterung zu wissen, dass Boons Schlechtigkeit einer Geisteskrankheit entsprungen war und nicht, wie manche befürchteten, einfach ein Spiegelbild des Ortes war, an dem er zum Mann geworden war. Sogar Lucinda mit dem Baby Lucy im Arm nahm an Littleburys Beerdigung teil und fand Trost in dem Gedanken, dass Boon ein Mann war, den eine Krankheit und nicht seine eigene Bosheit heimgesucht hatte. Wenn sie gelitten hatte, weil er nicht richtig im Kopf war, war das irgendwie weniger entsetzlich als der Gedanke, dass er ihre Qualen bewusst herbeigeführt hatte. Boon wurde in ein Sanatorium im Osten verfrachtet, wo er entweder den Rest seiner Tage als Studienobjekt für einen Arzt mit einem Faible für hoffnungslose Fälle verbringen sollte oder, was wahrscheinlicher war, einfach nur weggesperrt und vergessen werden würde, sodass er nie wieder rechtschaffene Menschen beunruhigen konnte. Das war mehr, als die Leute je erhofft hatten. Das war das beste Happy End, das die Geschichte von Boon Helm jemals haben konnte. Mit der Zeit vergaßen sie die Tragödie allmählich und sprachen fast freundlich von Boon. Man erinnerte sich an die wilden Dinge, die er früher getan hatte, machte Witze darüber, wie er mit dem Pferd ins Rathaus geritten war und verharmloste sogar seinen verrückten Moment, in dem er seinen eigenen Cousin erstochen hatte. Nun, wo er nicht mehr da war, wurde er zu einer Geschichte. Zu etwas, das nie wieder zurückkommen könnte, um ihnen weh zu tun. Wenn dem nur so gewesen wäre. 5. Der Pfad des Wahnsinns. Als der Richter davon ausgegangen war, dass die Irrenanstalt für einen Mann wie Boon Helm ein schmachvolles Ende bedeuten würde, hatte er wieder einmal unterschätzt, zu welch roher Gerissenheit dieser berechnende Mörder fähig war. Boon hatte schon in der Wildnis das Unheil erkannt, das ihn in der Stadt erwarten würde, und die Maßnahmen ergriffen, die er für sein eigenes Überleben für notwendig gehalten hatte. Im Westen würde es für einen Mörder kein Gefängnis geben, sondern nur den sicheren Strick des Henkers, falls der Suchtrupp, der ihn entdeckte, nicht schnell genug am Abzug war. Er brauchte also einen Ausweg, und seinen Wahnsinn vorzutäuschen fiel ihm so leicht, dass er fast erschrocken über seinen üblichen Geisteszustand nachdachte. Auf dem Weg zurück in die Stadt, während seines halbherzigen Prozesses und in der Postkutsche, die ihn in den Osten bringen sollte, behielt er sein bizarres Verhalten bei. Aber in dem Moment, in dem Missouri und all die Leute, die ihn einst gekannt hatten, außer Sichtweite waren, ließ er die Maske sofort fallen. Von dem Moment an, als er das Sanatorium betrat, wurde er zum Inbegriff eines Musterpatienten. Ruhig, gelassen und respektvoll gegenüber allem, was die Ärzte und Pfleger ihm sagten. Er gewann mühelos ihr Vertrauen und wurde bald zum Liebling vieler Mitarbeiter, die ihm als Gegenleistung für seine Bereitschaft, alles zu tun, was sie verlangten, Zigaretten zusteckten. Die Tatsache, dass der vermeintlich gefühllose Stumme einen ausgeprägten Sinn für Humor hatte, machte ihn nur noch beliebter. Doch trotz seines besten Benehmens war leicht zu erkennen, dass er unruhig wurde, weil er im Sanatorium eingesperrt war. Daher verordneten ihm seine Ärzte aus Mitleid Bewegung und Arbeit im Garten anstelle der heftigeren Hydrotherapien, mit denen sie an ihren anderen, weniger kooperativen Patienten experimentierten. Alles schien darauf hinzudeuten, dass er in der Anstalt ein langes und glückliches Leben führen würde, umsorgt und ohne die Notwendigkeit, sein gewalttätiges Temperament wieder zum Vorschein zu bringen. Seltsamerweise schien dieses unglaublich behütete Leben genau das Richtige gewesen zu sein, um Boones beste Eigenschaften hervorzubringen. Wenn er so geistlos und zufrieden gewesen wäre, wie er vorgab, hätte die Anstalt wirklich gut zu ihm gepasst. Sogar abends, nachdem er den ganzen Tag draußen verbracht hatte, konnte man Boone in seiner kleinen Zelle auf und ab gehen sehen. Ein bestimmter Pfleger hatte besonderes Mitleid mit ihm und machte jeden Abend einen Spaziergang mit ihm zum Waldrand am Rande des Anstaltsgeländes. Die Gärten, die Boone tagsüber pflegte, standen in voller Blüte und die Nächte waren noch so mild, dass eine Jacke weder nötig noch erwünscht war. Die Männer schlenderten wie Gleichgestellte, reichten sich eine Zigarette hin und her und plauderten über das Leben und den neuesten Klatsch und Tratsch im Haus. Boones Freundschaft schien nicht gespielt. Andere Patienten machten ihre Wünsche nur allzu deutlich, in der Hoffnung, Freundlichkeit gegen Gefälligkeiten einzutauschen, doch Boone verlangte nie etwas. Er nahm die Geschenke dankbar an, verlangte aber nichts. Doch unter der Oberfläche seines leeren Lächelns und seiner plumpen Witze drehten sich die Rädchen des Verstandes weiter, berechneten und planten seine Flucht. Es war kein genialer Akt, als er diesen Plan schließlich in die Tat umsetzte. Zu all seinen unzähligen Fehlern zählte niemals die Verkomplizierung. Jedes Mal, wenn er an einem Weidenwäldchen vorbeikam, bat er um Erlaubnis, sich abseits des Weges zu erleichtern. Da er der Meinung war, dass es nicht schaden könne, dem Mann ein wenig Würde zuzugestehen, willigte sein Pfleger ein. Jedes Mal, wenn sie auf ihren Abendspaziergang an demselben Wäldchen vorbeikamen, wurde es zur Routine, dass Boone in die Büsche ging, während sein Begleiter sich eine neue Zigarette drehte. Und jeden Abend kehrte der Insasse ohne Verzögerung oder Probleme zurück. Diese kleine Routine hätte monatelang so weitergehen können, wobei Boone sein Ziel allmählich in die Selbstgefälligkeit getrieben hätte, wenn nicht das Glück in Form eines Kollegen seines Aufsehers aus der anderen Richtung ihren Weg gekreuzt hätte. Aus offensichtlichen Gründen sollten Insassen nachts nicht auf dem Gelände umherwandern, also betete der Pfleger im Stillen, dass Boone nicht aus den Bäumen zurückkommen würde, während der andere Mann noch mit ihm plauderte. Schließlich ging der andere Pfleger weg, um das Gelände weiter nach verwirrten und umherirrenden Patienten abzusuchen, und Boones Pfleger trat in den Wald, um ihn zu suchen. Doch von dem Mann war nichts zu sehen. Er hatte seine Chance genutzt. Sein Verschwinden blieb unbemerkt. Der Pfleger, der ihn in den Wald gebracht hatte, wollte seinen Job nicht verlieren, indem er zugab, dass er an der Flucht eines mörderischen Verrückten beteiligt gewesen war, und ein einzelner Insasse konnte in dem geballten Chaos des Alltags in der Anstalt leicht übersehen werden. Als seine Abwesenheit schließlich bemerkt wurde, war es schon zu spät, um nach dem Mann zu suchen, und die Peinlichkeit, die seine Flucht für die Anstalt mit sich gebracht hätte, wurde als dringlicher erachtet. Man ging nicht davon aus, dass Boone lange allein überleben würde. Die Anstalt war absichtlich vom Rest der Zivilisation isoliert, und selbst wenn Boone sich auf den Weg in die nächste Stadt gemacht hätte, würde er dort kaum Hilfe bekommen. In dem weitaus wahrscheinlicheren Fall, dass er aus Angst vor Entdeckung in die entgegengesetzte Richtung gelaufen wäre, worauf die Beweise hinzudeuten schienen, wäre er auf seine Überlebensfähigkeiten angewiesen gewesen. Fähigkeiten, die sich bereits bei seinem letzten Versuch, der Justiz zu entkommen, als wenig vorhanden erwiesen hatten. Die Anstaltsleitung ging davon aus, dass Jäger oder Reisende Boones Leiche bald irgendwo in der Wildnis entdecken würden. Als diese Meldung jedoch nicht eintraf, änderte sie ihre Annahme dahingehend, dass seine Überreste von wilden Tieren gefressen worden waren. Der Mann hatte weder Ausrüstung noch Geld oder Vorräte. Draußen in der Wildnis war er so gut wie tot. Das Einzige, womit sie nicht gerechnet hatten, war die Freundlichkeit eines Fremden. Wieder einmal wurde Boone vor der Wildnis und seiner schlechten Planung gerettet, diesmal von einem einsamen Goldsucher, der sich auf den Weg in den Westen gemacht hatte, um sich dem nun boomenden kalifornischen Goldrausch anzuschließen. Die Verdienstmöglichkeiten waren in Kalifornien inzwischen so gut, dass die Zeitungen in New York mit der Größe der Fundstücke prahlten, die jeder dort zu erwarten hatte, was wiederum einen Großteil der neuen Schiffe, die aus der alten Welt kamen, dazu verleitete, direkt nach Westen zu fahren, ohne sich auch nur einen Augenblick zu orientieren. Dieser Goldgräber war einer von ihnen, älter und weiser als die meisten und mit Erfahrung im Bergbau, auch wenn ihm die Paranoia fehlte, die ihm besser bekommen wäre. Boone nahm die Hilfe seines neuen Freundes dankend an, trank gierig sein Wasser und hing faul herum, als es Zeit wurde, das Lager aufzuschlagen. Nachdem der Esel abgeladen und gebürstet war, dauerte es nicht lange, bis der Goldsucher Boone dabei erwischte, wie er den Rest seiner Sachen auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlte. Ihn anzuschreien half nicht. Er leerte einfach weiter die Säcke aus, bis er ihn festhielt und wegzerrte. Und dann kam es schließlich zu jener Auseinandersetzung, die sich bereits in dem Moment angebahnt hatte, als Boone den Mann das erste Mal gesehen hatte. Dies war etwas anderes als der einfache Mord, den Boone damals in Monroe County begangen hatte. Dieses Mal hatte er nicht den Überraschungseffekt auf seiner Seite. Er hatte auch keine Waffe in der Hand. Die große körperliche Kraft und die athletischen Fähigkeiten, die ihm einst so selbstverständlich gewesen waren, waren durch die Hungersnot, die unmittelbar auf den Haferschleim und die spärlichen Aktivitäten während seines Aufenthalts in der Anstalt folgte, zersetzt worden. Der Goldgräber wehrte sich und streckte Boone mit einem einzigen Schlag nieder. Doch dann beging er den fatalen Fehler, mit einem Mann reden zu wollen, der keinen Grund zum Zuhören kannte. Boone wollte, was der Mann hatte, und der Mann musste sterben, damit er es bekam. Das war das Ende seines Denkprozesses. Der Goldsucher behandelte ihn weiterhin wie einen Menschen und nicht wie ein Monster, obwohl die einzige Möglichkeit, Boone zu stoppen, darin bestand, ihn niederzuschlagen. Boone hatte keine Bedenken, wenn es um die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens ging, und jeder Gedanke an Ehre und Anstand war mit seinem Cousin und seinem Pferd gestorben. Er wollte etwas und würde sich durch nichts und niemanden davon abhalten lassen, es sich zu holen. Er stellte sich einen Moment lang tot, bevor er wieder auf die Beine kam und dem guten Samariter, der ihn zweifellos vor einem grausamen Hungertod bewahrt hatte, einen Stein ins Gesicht schlug. Was ihm an Kraft fehlte, machte er durch seine Bereitschaft, Schaden anzurichten, mehr als wett. Als der erste Schlag keine Wirkung zeigte, ließ er einen zweiten folgen, dann noch einen. Er schlug immer weiter auf den nassen roten Brei ein, der einmal ein Gesicht gewesen war, und hörte auch nicht auf, als der Mann längst nicht mehr atmete. Einzig die Erschöpfung ließ ihn schließlich innehalten. Er hatte den Tag mit nichts begonnen und nun hatte er Kleidung, um seine blutigen Sachen zu ersetzen, einige volle Wasserhäute, genug Vorräte und Bargeld für die Reise in den Westen, einen Esel und sogar ein Zelt, um die Nacht zu überstehen. Mit einem einzigen Mord hatte er sich alles genommen, was der andere Mann hatte, und es sich zu eigen gemacht. Er hatte sich ein neues Leben gestohlen. Am nächsten Morgen setzte er seine Reise aus Missouri fort, wobei er sich von den Straßen und Ortschaften fernhielt, in denen er auf jemanden treffen könnte, der ihn jagte. Diese Taktik hätte sich ausgezahlt, wenn es eine Fahndung gegeben hätte, aber wie sich herausstellte, kümmerte sich niemand um einen entflohenen Geisteskranken, und niemand würde überhaupt bemerken, dass sein letztes Opfer verschwunden war. Schließlich verschluckte der Westen solche Träumer jeden Tag. Wäre er nicht durch Boones Hand gestorben, wären es vielleicht wilde Tiere, Eingeborene, Höhleneinstürze oder Krankheiten gewesen. Sollte seine Leiche jemals in der Wildnis entdeckt werden, würde niemand an ein Verbrechen denken und niemand hätte es eilig, seine Gebeine zu begraben. Im Bundesstaat Missouri wurde Boone nie wiedergesehen, aber in der großen Weite von Kansas kreuzten einige andere Männer seine Wege. Einige waren selbst mit Tracks auf dem Weg nach Westen und luden ihn ein, mitzukommen. Einige waren bereit, das bisschen Geld, das er übrig hatte, gegen einen Teil ihrer Vorräte oder etwas Tabak einzutauschen, wenn seine Jagd erfolgreich gewesen war. Wenn er die Wahl hätte, würde er sich nicht in ihrer Gesellschaft aufhalten. Er schlug sein Lager jenseits der wärmenden Glut ihres Feuers auf und weigerte sich auch nur für einen Moment, seine Wachsamkeit zu vernachlässigen. Diejenigen, die mit einem Track reisten, hatten das größte Glück. Wenn er draußen in der Wildnis einem einzelnen Mann begegnete, konnte Boone ihn ganz einfach töten. Anfangs war es nur seine rabiate Natur, die ihn dazu veranlasste, Streitereien anzuzetteln und zu tödlicher Gewalt zu greifen, aber schon bald wurde es zu seiner Vorliebe, jeden, dem er hier draußen begegnete, zu ermorden, damit er in Ruhe dessen Hab und Gut plündern konnte. Seine Reise in den Westen ging nur langsam voran, da er ständig anhielt, um zu jagen und seine Vorräte aufzufüllen. Schließlich verlor er jedes Zeitgefühl. Die Tage dehnten sich zu Wochen und schließlich zu Monaten aus, während er immer weiterzog. Als seine Vorräte aufgebraucht waren, schlachtete er seinen Esel und aß ihn. Als das Eselfleisch zur Neige ging und er zu müde zum Jagen war, wartete er einfach auf den nächsten Unglücksraben, der seinen Weg kreuzte. Schließlich stieß er während einer dieser Hungertage auf einen Mann, der gerade auf der Jagd war, und erschoss ihn von einem Berghang aus. Als er zum Lager des Mannes hinunterstapfte, stellte er wütend fest, dass der Jagdtag des Fremden ebenso ergebnislos verlaufen war wie sein eigener. Unter seinen Habseligkeiten befand sich nichts Essbares und über dem Feuer kochte auch nichts. Boones Eingeweide fühlten sich an, als würden sie heißer brennen als die dürftige Flamme, die der Mann angefacht hatte. Hungern war ihm nicht fremd, aber die Schmerzen, die er nun empfand, übertrafen alle Krämpfe und Schwindelanfälle, die er jemals zuvor unbeirrt durchgestanden hatte. Er hatte schon zu lange nichts mehr gegessen, und wenn er nicht bald etwas aß, würden hier draußen zwei Leichen liegen, die nur darauf warteten, von irgendwelchen umherstreifenden Bestien angenagt zu werden. Und Boone hatte nicht die Absicht, zum Abendessen eines Kojoten zu werden. Er wollte leben, koste es, was es wolle. Er war kein Nahrungsmittel, er war derjenige, der aß. Seine Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit jenseits des Feuerscheins und die Leiche, die dort lag, wurde immer unschärfer, während Wellen der Erschöpfung über ihn hinwegspülten. Wäre er bei klarem Verstand gewesen, wäre ihm das, was er als nächstes tat, schwer gefallen. Es hätte ihm vielleicht den Magen umgedreht oder den Funken Moral, den er noch besaß, zum Handeln gebracht. Doch dafür war er viel zu hungrig. Überleben war das oberste Ziel in der Wildnis. Überleben um jeden Preis. Er zog sein Messer heraus und kroch zu der Leiche hinüber. Hier im Schatten sah sie fast wie ein Stück Rind aus. Ein großes, saftiges Rippenstück. Einige erstklassige Steaks. Er war so hungrig, dass er in ein Rindvieh sofort hineingebissen hätte. Warum sollte dieses Fleisch etwas anderes sein? Er zerschnitt die Kleidung des Toten und stach dann tiefer hinein. Das Blut, das in der Nachtluft bereits abgekühlt war, sammelte sich um seine Klinge. Das machte nichts. Rindfleisch war auch blutig. Er zog die Haut ab, spießte das zerfetzte Stück Muskel auf und trottete zurück zum Feuer. Als es zu kochen begann, war es, als ob er vom Rande des Todes zurückgekommen wäre. Seine Sicht klärte sich, sein Mund war voller Speichel. Essen. Sein Körper schrie förmlich danach. Fleisch, das über den Flammen briet und dessen Saft heruntertropfte und die Luft mit köstlichen Aromen erfüllte. Zischend und spuckend. Er musste beide Hände benutzen, um das Messer über der Flamme ruhig zu halten. Er zitterte vor Erwartung. Es war noch halb roh, als er es an seine Lippen führte und hineinbiss. Er hatte schon fast eine Offenbarung erwartet, ein Licht, das vom Himmel fallen und ihn als unrein und monströs kennzeichnen würde, aber nichts änderte sich. Er war so hungrig, dass er seine Mahlzeit kaum noch schmeckte, als er sie kaute und die blutigen Stücke hinunterschluckte. Als der Schmerz vorbei war und sein geschrumpfter Magen nicht mehr um das aufdringliche Fleisch krampfte, schleppte er sich zu der Leiche und schnitt ein größeres Stück ab. Er würde es richtig kochen und schmecken und verstehen, dass das Fleisch des Menschen nicht heilig oder gesegnet war. Aber in diesen ersten Momenten, als er sich in der Fötusstellung im Gras zusammenrollte, fühlte es sich an, als würde der Zorn Gottes auf ihn niederprasseln. Als der Morgen anbrach, bediente er sich wie immer an den Habseligkeiten des Jägers, brachte es aber nicht über sich, die Leiche anzusehen. Normalerweise verspürte er keine Gewissensbisse oder Scham. Er hatte sich längst selbst davon überzeugt, dass er gegen solche Dinge immun war, aber nun lag die Schuld schwer in seinem Magen. Er hatte die ganze Nacht hindurch gesessen und war immer wieder zur Leiche zurückgegangen, um sich noch mehr Fleisch zu holen und seinen Hunger zu stillen. Er hatte gegessen, bis sein Magen aufgedunsen und ihm übel gewesen war. Da er nicht wusste, wann er seine nächste Mahlzeit bekommen würde, musste er tun, was nötig war, um bei Kräften zu bleiben. Kaum war er aufgewacht, machte er sich wieder auf den Weg nach Westen, nun endlich wieder bei Kräften und mit neuer, fester Entschlossenheit. Jetzt konnte er nicht mehr versagen. Er hatte so schreckliche Dinge getan, um zu überleben, dass alles andere als ein Erfolg eine verdammte Schande gewesen wäre. Es war die versunkene Kostenfalle in ihrer schrecklichsten Form. Er hatte alles getan, was nötig war, um zu überleben. Er hatte alle Konventionen und Tabus gebrochen, die er je gelernt hatte, und um das zu rechtfertigen, musste er es nach Kalifornien schaffen, egal was er als nächstes tun musste. Am nächsten Tag hatte er wieder Hunger und alle Gedanken an Tabus, Moral und den Zorn Gottes waren angesichts dieser neuen Wahrheit in den Hintergrund getreten. Er würde alles tun, um zu überleben. Alles. Am späten Nachmittag verfluchte er sich für seine Schwäche. Wenn er nur den Mumm gehabt hätte, hätte er sich einen Vorrat an Fleisch zulegen können, der ihn eine Woche lang über Wasser gehalten hätte. Doch er würde nie wieder zulassen, dass diese Art von verweichlichtem Denken einem bequemen Leben im Wege stand. Inzwischen verfügte er über ein wahres Waffenarsenal, das er mit sich herumschleppte, sodass er bei der nächsten Begegnung mit einem Track einige Gewehre gegen Vorräte und ein Pferd eintauschen konnte. Seiner Meinung nach war er weit genug von Missouri entfernt, um der Verfolgung zu entgehen, und das Pferd würde auf einer Straße mit Wasserstellen und Handelsposten viel länger durchhalten. Sein langer Aufenthalt in der Wildnis ging zu Ende, gerade rechtzeitig, um die Grenze nach Kalifornien zu überqueren. 6. Der äußerste Westen. Boone erreichte schließlich Kalifornien und musste feststellen, dass die Äste des Stammbaums der Helm-Familie so weit getrieben waren, dass es auch hier Sprösslinge gab, die so weit vom Hauptstamm entfernt waren, dass sie die Nachricht von seinem Tun noch nicht erreicht hatte. Er hatte nur ein paar Drinks in einigen Saloons genommen, bevor er ihnen auf die Spur kam, und obwohl er zunächst einen großen Bogen um sie machen wollte, dauerte es nicht lange, bis die Geschichten über ihre Heldentaten ihn auf die Idee brachten, dass sie aus dem gleichen Holz geschnitzt sein könnten wie er. Diese entfernten Cousins, John Hamm und William Johnson, hielten sich selbst für zähe und widerstandsfähige Männer. Sie hatten andere in Duellen wegen kleinerer Streitigkeiten und Spielschulden erschossen, aber es gab einfach zu viele wilde Männer im Westen, als dass einer von ihnen auch nur ansatzweise eine Legende hätte aufbauen können. Außerdem waren solche Gewalttätigkeiten in den Goldrauschstädten die Norm. Aber ihre Taten hatten ausgereicht, um sich in das Gedächtnis der Menschen einzuprägen. Wie sich herausstellte, sollte Boone keine Zeit haben, ihnen hinterherzujagen. Die Johnsons hatten gehört, dass ihr Cousin in den Bundesstaat kommen würde und beschlossen, ihm entgegenzureiten, da sie davon ausgingen, dass ein Weichei aus der Prärie Schutz vor den Raubtieren des Goldrausches brauchte. Außerdem suchten sie nach einer Ausrede, um jemanden unter diesem Vorwand in einen Kampf zu verwickeln. Was sie vorfanden, hätte ihren Erwartungen nicht weniger entsprechen können. Boone sah doppelt so alt aus, wie sie erwartet hatten, mit abgewetzter Kleidung, die sich in den langen Wochen der harten Reise an seinen Körper angepasst hatte, und mit genug Whisky im Bauch, um ein Maultier zu töten. Sie stellten sich ihm vor und alle vier Männer begannen zu trinken, da es nun jemanden gab, der Boones Deckel bezahlen würde. Er schien nicht der Hellste zu sein, aber er hatte eine scharfe Zunge und einen bösen Blick, und sie fanden Gefallen an ihm. Bald ging das Gespräch zur Angeberei über, und diese entwickelte sich zu einem Endlosstreit zwischen den Brüdern, wer der härteste Johnson wäre. Einer erzählte von einer Schlägerei in einer Bar, bei der ein Mann ein Auge verloren hatte, der andere von einer Schießerei um Punkt 12 Uhr. Während der ganzen Zeit hob Boone nur eine Augenbraue, bis sie ihn schließlich irritiert darüber, wie wenig sich ihr kleiner Cousin von seinen zweifelhaften mörderischen Behauptungen beeindrucken ließ, anfuhren. »Was hast du eigentlich getan, dass du die Augen verdrehst?« Boone fletschte die Zähne zu etwas, was einmal ein Lächeln gewesen sein könnte. »Ich habe schon so manchen armen Teufel umgebracht, und es ist schon vorgekommen, dass ich einige von ihnen essen musste.« Das reichte aus, um alle Argumente zu begraben und dem Rest des Abends einen Dämpfer zu versetzen. Es würde keine Fragen mehr geben, ob Boone zäh genug war, um in Kalifornien zu überleben, und seine Cousins prahlten auch nicht mehr mit ihren Taten. Sie hatten ihren Platz in der Hackordnung rechtzeitig gelernt. Jeder der Johnson-Jungs hatte sein eigenes Abbaufeld in Kalifornien, die meist unbearbeitet blieben und von den Männern ignoriert wurden, die mehr darauf bedacht waren, Geld auszugeben, als es zu verdienen. Doch als ihre Taschen leer waren und sie sich wieder in die Berge aufmachten, ging Boone mit ihnen, um ihnen im Tausch gegen einen Anteil zu helfen. Keiner von ihnen war an die Arbeit gewöhnt und keiner von ihnen hatte viel Erfolg mit seiner Suche, obwohl ihr Land relativ reich an Gold war. Doch der Plan war, dass Boone von seinem Anteil an den Einnahmen jedes der drei Landstücke so viel sparen sollte, dass er sich sein eigenes Stückchen Land leisten konnte, wenn sich das nächste Mal die Gelegenheit bot, einen anderen Minenarbeiter auszuzahlen und sich dauerhaft niederzulassen. In den folgenden Monaten wechselte er von einem Stück Land zum anderen, wobei er jedes Mal, wenn sie in die Stadt zurückkehrten, um ihren Verdienst zu vertrinken, einem anderen Johnson-Bruder folgte. Zum ersten Mal in seinem Leben besaß Boone so etwas wie echtes Geld, und trotz der grassierenden Inflation, unter der die Goldrauschstädte litten, gab er es genauso wild aus wie seine Cousins, die während ihrer Aufenthalte in der Stadt tranken, herumhurten und keinen einzigen Penny für ihre Zukunft sparten. Er machte sich bald viele Feinde unter den anderen Bergleuten, sowohl wegen seines schlechten Benehmens als auch wegen der düsteren Gerüchte, die ihn wie eine dunkle Wolke verfolgten. Wann immer in einem Saloon eine Schlägerei ausbrach, standen die Chancen gut, dass er der Anstifter war, selbst wenn er keiner der beiden Männer war, die sich gegenseitig halb tot schlugen. Er lieferte sich dieselben Duelle wie alle anderen, aber während die meisten Männer sie nur zur Selbstdarstellung nutzten, schien Boone sie als Vorwand zu benutzen, um seinen Blutrausch zu stillen. Er tötete Männer nur so zum Spaß, und das Gesetz sah unter all den anderen, rechtmäßigen Tötungen, die an einem Abend stattfanden, darüber hinweg. Das harte Leben, für das er sich entschieden hatte, schützte den Mann einmal mehr vor den Folgen seines Handelns, und das machte ihn nur noch arroganter. Nun war er noch überzeugter davon, unantastbar zu sein. Sogar seine Cousins wurden seiner boshaften und streitsüchtigen Art bald überdrüssig und stellten fest, dass derjenige, der ihn in seiner Obhut hatte, am Ende auch die Hälfte seiner Arbeit erledigte, anstatt sich mit den Schikanen und dem Gejammer auseinandersetzen zu müssen, die es mit sich brachte, Boone zu bitten, seinen Teil der Arbeit zu übernehmen. Alle drei waren seiner Anwesenheit überdrüssig, und allen dreien war schmerzlich bewusst, dass sein Leben bei ihnen zu bequem war, als dass er sich in absehbarer Zeit allein auf den Weg in die Berge machen würde. Als Boone zum zweiten Mal mit nichts als Staub in den Taschen zu Ham zurückgekehrt war, wurde klar, dass der Plan, den Cousin einzuarbeiten und dann ihr Leben weiterzuleben, nicht funktionierte. Also setzten sich die Johnsons zusammen, um ihre Möglichkeiten zu besprechen. Eine direkte Konfrontation war ausgeschlossen. Sie hatten genug von Boone gesehen, um zu wissen, dass eine höfliche Aufforderung zu gehen in einem Kugelhagel enden würde. Ihn mit einem Trick zum Gehen zu bewegen, schien wesentlich einfacher zu sein, könnte aber auch zu mehr Gewalt führen, falls sie entdeckt wurden. All die Freude, die sie einst in ihrem wilden Leben gehabt hatten, war durch sein Eindringen getrübt worden. Selbst jetzt, wo sie normalerweise längst betrunken im Bett liegen würden, saßen sie nüchtern und schweigend da und überlegten, was sie tun könnten. Zum Glück löste Boone das Problem für sie. Als man ihm nicht die Gelegenheit gab, einen Streit mit einem der anderen Bergleute in der üblichen Kneipenschlägerei zu schlichten, verfolgte er den Mann am nächsten Tag und schoss ihn kaltblütig nieder. Endlich interessierte sich das Gesetz für seine blutigen Taten und dieses Interesse reichte aus, um ihn in die Flucht zu schlagen. Er entschuldigte sich bei seinen Cousins und bedankte sich für ihre Gastfreundschaft. Er hoffe, dass er irgendwann noch einmal zu ihnen zurückkehren werde, doch nun riefe der Nordwesten nach ihm und er müsse seinem Fernweh folgen, andernfalls würde er verrückt werden. Es wurde viel darüber geredet, dass er immer willkommen sei und es gab viele Umarmungen, aber als sein Pferd schließlich hinter dem Horizont verschwand, seufzten alle drei Brüder erleichtert auf, da Boone endlich weg war und sie ihr Leben wieder in Ruhe leben konnten. Keiner der Johnson-Brüder würde Boone jemals wieder über den Weg laufen, aber in den nächsten Wochen würden die Nachrichten vom Rest der Helm-Familie über den Mörder Boone Helm Kalifornien erreichen, der nach der Ermordung seines Cousins in eine Nervenheilanstalt eingewiesen worden war. Als sie diese Nachricht hörten, wurden die Johnson-Jungs ganz still. Ein Frösteln sickerte in ihre Eingeweide, als hätten sie Eis geschluckt. Entweder hatten sie in den letzten Monaten einen mörderischen Hochstapler beherbergt oder Boone war aus der Gefangenschaft geflohen, nachdem er genau das getan hatte, was sie befürchtet hatten, dass er ihnen antun würde. Darauf folgte eine weitere feierliche Besprechung, während die Jungen überlegten, welche Antwort sie schreiben sollten. Sie hatten Boone bei seiner Ankunft nicht erkannt und obwohl er einige Geschichten aus Missouri erzählt hatte, konnten sie nicht wissen, welche davon erfunden und welche wahr waren. Schließlich beschlossen sie, den Mund zu halten und das Beste zu hoffen. Denn erstens konnten sie sich nicht sicher sein, dass der Boone, der bei ihnen gelebt hatte, der war, für den er sich ausgegeben hatte. Und zweitens war er, selbst wenn er ein Krimineller und ein verdammtes Ärgernis war, immer noch ihr Verwandter und keine noch so große Verärgerung würde sie dazu bringen, ihre Verwandten zu verraten. Der letzte und ehrlichste Grund, warum keiner von ihnen etwas sagte, war, dass sie Angst davor hatten, was passieren würde, wenn sie erzählten, dass Boone in Kalifornien gewesen war und wenn er hörte, dass sie es waren, die ihn verraten hatten. Sie hatten sich in gutem Einvernehmen getrennt und wollten nichts tun, was dies gefährden könnte. Während sie in einer moralischen Zwangslage steckten, war Boone wieder unterwegs. Mit dem Geld, das er in Kalifornien verdient hatte und ohne ernsthaft befürchten zu müssen, von der Polizei erwischt zu werden, blieb ihm genug Zeit, um sich mit Vorräten einzudecken und über die Hauptstraßen in Richtung Oregon zu reiten. Er war zwar immer noch extrem ungesellig, aber diese gewisse Kameradschaft, die unter den Reisenden herrschte, hätte er vielleicht trotzdem vermisst, wenn er gezwungen wäre, in die Wildnis zurückzukehren. Seinem Pferd konnte er dieselben Geschichten nur begrenzt immer wieder erzählen, bevor es sich langweilte, und er hatte in Kalifornien herausgefunden, dass er die Aufmerksamkeit, die seine Heldentaten und seine Prahlerei ihm einbrachten, sehr genoss. Das Ganze erinnerte an den Messertrick, den er früher immer vorgeführt hatte, nur dass das Publikum inzwischen etwas reifer war. Er hatte sich Siedlern auf ihren Planwagen angeschlossen, erzählte ihnen vom Wilden Westen, wie er ihn erlebt hatte. Er war anderen rauen Reitern begegnet, von denen die Hälfte ihn wahrscheinlich noch vor dem Ende der Nacht ausrauben wollten, aber ohne es zu wissen, hatte er sie mit all den Horrorgeschichten über seine gewalttätigen Taten von diesem Vorhaben abgebracht. Tatsächlich wurde Boone unter den Gesetzlosen der Straße zu einer kleinen Berühmtheit und sammelte auf seinem Weg nach Oregon eine ganze Schar von Mördern und Banditen um sich. Unter den 6 Männern, die zu seinem festen Freundeskreis gehörten, fand Boone seinen Platz in der Welt als der wildeste unter den wilden Hunden, die an den Fersen der Zivilisation klebten. Sie lehrten ihn bald die hohe Kunst des bewaffneten Raubüberfalls und er lehrte sie im Gegenzug, dass ein toter Zeuge niemanden belasten konnte. Das Leben auf der Straße war immer noch hart, aber wenn sie genug Geld hatten, schlenderten sie in die Stadt und nutzten die Angebote der Zivilisation, während der jeweilige Sheriff sie nie aus den Augen ließ. Es war das Leben, für das Boone geboren worden war. Ein Ort, an dem er für das, was er war, respektiert und geschätzt wurde und an dem seine Fähigkeiten am ehesten belohnt wurden. Auf den Straßen von Oregon gab es eine reiche Beute. Männer, die in Kalifornien ihr Glück gemacht hatten, reisten nach Norden, um Land zu kaufen und sich niederzulassen, was bedeutete, dass sie eine Menge Gold transportierten, ohne über die Mittel zu verfügen, um es zu verteidigen. Hätte Boone nicht den Finger am Abzug gehabt, wären viele dieser ehemaligen Minenarbeiter gezwungen gewesen, nach Kalifornien zurückzukehren und neu anzufangen oder nach Oregon zu marschieren und dort im Elend zu leben. Er betrachtete es als eine Gefälligkeit, ihnen diese Last abzunehmen. In Oregon gab es unzählige Gasthäuser, Forts und Hütten, in denen sich Reisende ausruhen und vor schlechtem Wetter schützen konnten. Boons Bande lauerte in der Nähe dieser idealen Hinterhalte und zog bald zum nächsten weiter, bevor das Gesetz ihren Raubzügen auf die Spur kam. Sie reisten mit leichtem Gepäck und lernten, große Beute zu vergraben, damit sie vor der Rückreise in die Stadt wieder eingesammelt werden konnte, anstatt sie mit sich herumzuschleppen. Die Leichen warfen sie einfach in den Straßengraben und kümmerten sich nicht weiter um sie. Der Gestank der Verwesung markierte die Gasthäuser, in denen sie übernachtet hatten, und die Straßen nach Oregon waren mit Knochen übersät. Der nomadische Lebensstil eines Wegelagerers, der ständig unterwegs war, um nicht entdeckt zu werden, passte sehr gut zu Boone, aber je bekannter sie wurden, desto weiter mussten sie reisen, um nicht aufzufallen. Ein Ort, an dem sie nie mit Schwierigkeiten gerechnet hatten, war die Stadt The Dalles, einer ihrer bevorzugten Orte für Trinkgelage, der weit genug von der Grenze entfernt lag, an der sie ihr Unwesen trieben, sodass sie davon ausgingen, dass ihr Ruf niemals bis dorthin reichen würde. Doch irgendwie hatten es die Geschichten über eine umherstreifende Bande von 6 bösen Gesetzlosen, die Reisende überfielen, bis in den Norden geschafft. Der Sheriff von The Dalles hatte bereits jene Bande in Verdacht, die immer wieder mit weit mehr Reichtum in die Stadt kam, als man von Männern ihres Aussehens erwarten konnte, in Bordellen übernachteten und die Saloons leer tranken. Die Berichte von der südlichen Grenze bestätigten sowohl seinen Verdacht als auch die Gerüchte in den Saloons. Also schickte er Reiter in die südlichen Ortschaften, um nach Beweisen oder Klagen gegen Boone und sein Gefolge zu suchen, um einen Haftbefehl gegen sie begründen zu können. Wenn er sie lange genug in der Stadt festhalten könnte, würden sich sicherlich Männer melden, die genug Informationen hatten, um die Bande wegzusperren oder aufzuhängen. Leider waren seine Männer sehr redselig, und so erfuhren Boone und seine Bande davon noch bevor die Hilfs-Sheriffs den Stall verlassen hatten. Ihnen blieb also reichlich Zeit, ihren nächsten Schritt zu überlegen. Boons erste Reaktion fiel vorhersehbar heftig aus. Er war schon einmal von einem nervigen Sheriff aus seiner Stadt vertrieben worden und er hatte nicht die Absicht, sich aus einer zweiten kampflos verjagen zu lassen. Zum Glück für The Dalles und seinen Sheriff setzten sich kühlere Köpfe durch, als über die Entscheidung abgestimmt wurde. Vor die Wahl gestellt, den Sheriff zu ermorden und noch mehr Ärger auf sich zu ziehen oder weiterzuziehen, beschloss die Bande, sich nach einem neuen Ziel umzusehen. Außerdem beschlossen sie, dass es das Beste wäre, sich dieses Mal angemessen weit zu entfernen, damit sie nicht von Kopfgeldjägern verfolgt werden konnten. Oregon war zwar reif für die Ernte, als sie sich auf den Weg gemacht hatten, aber mit der Zeit und der Aufmerksamkeit des Gesetzes würde diese Arbeit mühsamer werden. Wenn sie auf unbestimmte Zeit an Ort und Stelle blieben, würden sie irgendwann auf ernsthaften Widerstand seitens der Gesetzeshüter oder der Bergleute stoßen, die vor ihren Raubzügen gewarnt worden waren. Und dann würde ihre 6-köpfige Bande zurechtgestutzt werden. Es gab eine kurze Debatte darüber, wohin sie gehen würden, wobei die Diskussion über die reiche Ausbeute in Kalifornien durch ein paar Lügen von Boone und ein halb verschmähtes Eingeständnis der anderen, dass wahrscheinlich überall an der Westküste Geschichten über ihre Heldentaten erzählt würden, schnell beendet wurde. Es gab nur wenige Orte auf der Welt, an denen so leicht Gold zu finden war wie an der Grenze zu Oregon, aber selbst wenn diese spezielle Goldmine versiegt war und anderswo nichts mehr gefunden werden konnte, war der Westen immer noch ein Ort voller Möglichkeiten. Das war auch der Grund, warum die Menschen trotz aller Gefahren hierher kamen. Innerhalb eines Jahres konnte ein Mann hier draußen am Rande der Wildnis sein Leben völlig umkrempeln. Schließlich wurde ein Konsens erzielt. Sie würden nach Camp Floyd in Utah reiten. Dort war gerade die Comstock Lode, ein riesiges Silbervorkommen, entdeckt worden, das wahrscheinlich einen ähnlichen Ansturm auslösen würde wie die Goldfunde in Kalifornien. Noch wichtiger war, dass das gesamte Gebiet von Mormonen regiert wurde. Aufgrund einiger grundlegender Missverständnisse über die Praxis der Polygamie dachten Boone und seine Bande, sie würden sich auf einen orgiastischen Spielplatz begeben, in dem Frauen frei und leicht zu haben wären. Außerdem war ihnen bekannt, dass die Mormonen sich nicht darum zu scheren schienen, welch schreckliches Schicksal den Siedlern in diesem Gebiet widerfuhr, wenn sie nicht ihrer Religion angehörten. Zwischen dem Versprechen lockerer Frauen und der stillschweigenden Erlaubnis des Gouverneurs, alle nicht-mormonischen Bergleute verfolgen zu dürfen, die kamen, um vom Silberfund zu profitieren, hatte Boone das Gefühl, ins Paradies einzuziehen. Also verließ die Bande im Oktober 1859 völlig sorgenfrei die Stadt. Die Hilfs-Sheriffs kehrten mit mehr als genug Beweisen nach Hause zurück, um eine Verhaftung zu rechtfertigen, nur um festzustellen, dass die Vögel bereits ausgeflogen waren. Für den Sheriff war das allerdings eine gute Nachricht, denn er hatte genauso wenig Interesse daran, bei einer Schießerei mit ein paar Schlägern zu sterben, wie jeder andere. Wenn die Nachricht von seinen Aktionen Boone und seine Männer abgeschreckt hatte, dann betrachtete er das als einen Sieg. Nun waren sie das Problem von jemand anderem. 7. Die Rote Straße. Mit der Überquerung des Grand Rondi River würde die Bande das vom Sheriff und seinen Leuten geschützte Gebiet verlassen und in die Wildnis zurückkehren, die Boone auf seiner Reise in den Westen so lange durchquert hatte. Keiner der Männer reiste mit leichtem Gepäck. Ihre Pferde waren mit genügend Vorräten beladen, um bis zum Camp Floyd durchzuhalten, sofern es nicht zu unnötigen Verzögerungen kam. In den ersten Tagen auf dem Weg zum Snake River kamen sie gut voran, da sie sich noch in vertrautem Gebiet befanden und die Angst vor einer Gefangennahme sie antrieb. Als sie zum Fluss kamen, wurden sie schließlich langsamer, sowohl aus der Notwendigkeit heraus, als auch wegen des wachsenden Gefühls, dass sie einer Verfolgung entkommen waren. Doch ihre Selbstzufriedenheit war nur von kurzer Dauer. Als sie das Wasser durchqueren wollten, wurden Schüsse auf die Gruppe abgefeuert. Die Kugeln prallten von den Steinen im Fluss ab, wirbelten Gischt auf und verwirrten die Reiter, als sie versuchten, ihre Angreifer auszumachen. Die Ausläufer des Flusses waren mit Geröll übersät und auf jeder Ebenenfläche wucherte Dickicht. Dort könnte sich eine ganze Armee versteckt haben, ohne dass Boone sie entdecken würde. Da sie das Feuer nicht erwidern konnten, taten Boone und seine Männer das Einzige, was sie tun konnten, um dem Tod zu entgehen. Sie gaben den Pferden die Sporen und trieben sie direkt durch den Fluss. Pures Glück verhinderte, dass eines der Pferde ausrutschte und sich ein Bein brach. Pures Glück verhinderte, dass der Kugelhagel einen von ihnen traf. Als sie aus dem Hinterhalt flüchteten, hatten die Gesetzlosen keine Gelegenheit innezuhalten und sich neu zu formieren, da ihre Angreifer auf ihren eigenen Pferden aus der Deckung kamen und die Verfolgung aufnahmen. Wären es Gesetzeshüter oder andere Banditen gewesen, hätten Boone und seine Bande umkehren und verhandeln können, aber ein einziger Blick auf die Kriegsbemalung genügte, um sie von dieser Idee abzubringen. Ihre Angreifer waren Maidu, die damals als Digger-Indians bekannt waren, weil sie ihre Behausungen in den Bergen teilweise unterirdisch bauten und sich von Knollen ernährten. Mit ihnen konnte man keine Friedensgespräche führen. Dies war ihr Land, in das sie eingedrungen waren und das von Männern besiedelt worden war, die sie grundlos abgeschlachtet hatten. Sie würden einen Weißen töten, einfach nur weil er existierte. Eine weitere Rechtfertigung brauchten sie nicht. Als sie sahen, wer ihnen auf den Fersen war, gaben Boone und seine Männer alles, um sie von der Verfolgung abzuhalten und eröffneten das Feuer in einem Laufgefecht, das sich bis zum Nachmittag hinzog. Keine der beiden Seiten war es gewohnt, vom Pferd aus zu schießen, und keine der beiden Seiten hatte ihre Waffen gut gepflegt. Jedes Mal, wenn sie abgefeuert wurden, verirrten sich die Schüsse und eine Spur aus Blei folgte den Reitern durch die Hügel und hinaus auf die Ebene. Als die Sonne sich dem Horizont zu nähern begann, riss ein Glückstreffer dem Pferd des Anführers der Indianer die Füße weg und die Verfolger kümmerten sich sofort um ihn, um sicherzugehen, dass er den Sturz überlebt hatte. Für Boones Bande war es das beste Ergebnis, das sie sich erhoffen konnten. Ihre Pferde waren schweißgebadet und schlammverschmiert, ihre Gewehre waren leer und sie waren alle erschöpft. Hätte er die Kraft oder die Lust gehabt, hätte Boone umkehren und einige der Maidu töten können, um den Ort für zukünftige Reisende sicherer zu machen und sie von weiteren Verfolgungsjagden abzuhalten. Doch er scherte sich einen Dreck um seine Mitmenschen und wollte sich zu diesem Zeitpunkt nur noch ausruhen. Ob sie nun erschöpft waren oder nicht, sie ritten so schnell sie konnten weiter, bis die letzte Spur der Indianer am Horizont verschwunden war und sie sich sicher waren, dass sie nicht länger verfolgt wurden. Trotzdem wagten sie es nicht anzuhalten und ritten weiter, bis sie auf unwegsames Gelände stießen. Die Sonne stand schon sehr tief, als sie den Bannock River erreichten. Also beschlossen sie, ihr Lager dort aufzuschlagen, anstatt in der stockdunklen Nacht eine Durchquerung zu riskieren. Von den Indianern war seit Stunden nichts mehr zu sehen gewesen und sie gingen davon aus, dass sie genauso erschöpft waren wie sie selbst. Solange sie früh aufstanden und den Fluss im Morgengrauen überquerten, würden sie sie bestimmt nicht noch einmal zu Gesicht bekommen. Die Dunkelheit mitten im ländlichen Oregon war anders als die Dunkelheit, an die diese Männer gewöhnt waren. Sie waren an Feuer, Gaslicht und den Komfort der Städte gewöhnt. Außer Boone war tatsächlich noch keiner von ihnen an den einsamsten Orten der Welt gewesen. Nun kauerten sie in einem Flussbecken, in dem ein Feuer ihre Position verraten könnte, zitternd nebeneinander, wobei sie sich im schwachen Mondschein kaum sehen konnten. Trotz alledem war Boone nicht bereit, die Männer ausruhen zu lassen. Zwei von ihnen wurden als Wächter aufgestellt, während die anderen schliefen. Da eine Seite ihres Lagers durch den Fluss geschützt war und die beiden anderen Ecken von den Wachen bewacht wurden, hätte jeder Angriff sie aufgeweckt. Das war die beste Verteidigung, die sie sich wünschen konnten. Boone wachte am Morgen auf, ohne von einer Wache geweckt worden zu sein. Der Grund dafür war, nun, da die Dämmerung die Umgebung erhellte, leicht zu erkennen. Einer der beiden Nachtwachen lag mit durchgeschnittener Kehle da und eines der Pferde war verschwunden. In der Dunkelheit der Nacht war einer der Indianer am Flussbett entlang geschlichen, hatte sich direkt an die schlafenden Männer herangepirscht und ihren Wächter getötet. Sie hätten alle von diesem stillen Mörder im Schlaf ermordet werden können, ohne dass es jemand mitbekommen hätte. Auch der andere Wächter hatte nichts gehört oder gesehen. Die Indianer konnten sich wie Geister durch ihr eigenes Land bewegen und Boones Gruppe würde niemals sicher sein, solange sie innerhalb dieser Grenzen blieb. Also überquerten sie den Fluss und wichen von ihrem geplanten Kurs in der Hoffnung ab, einer weiteren Verfolgung zu entgehen. Sie ritten in die Berge hinauf, anstatt weiter durch das offene Flachland zu reiten, wo sie leicht gesichtet und verfolgt werden konnten. Diese Hügel brachten jedoch andere Probleme mit sich. Abseits ihres Weges hielten sie immer Ausschau nach einem Orientierungspunkt, der ihnen den Weg zu ihrem Ziel weisen könnte, aber die hügelige Landschaft und die Bäume verdeckten ihnen die Sicht. Schlimmer noch, es begann zu schneien. Der frühe Wintereinbruch in Utah machte es noch schwieriger, den richtigen Weg auszumachen. Sie irrten im Kreis umher und verloren auf ihrem unberechenbaren Weg nicht nur ihre Verfolger, sondern auch die Hoffnung, dass ihre Vorräte bis zum Erreichen der Zivilisation reichen würden. Mehr durch Glück als durch rationale Planung gelangten sie schließlich zum Bear River, dem sie durch immer schlimmer werdende Schneestürme bis nach Soda Springs folgten, das über den Winter verlassen worden war. Ihre Pläne, sich dort Nachschub zu besorgen, wurden vereitelt. Sie konnten zwar Schutz in den verschlossenen Gebäuden suchen, aber es gab nichts zu essen oder zu trinken, da die Siedler offenbar alles in die Sicherheit einer größeren Stadt geschafft hatten. Boone und seine kunterbunte Truppe fluchten nicht schlecht, als ihnen keine andere Wahl blieb, als weiterzuziehen. Sie folgten dem Bear River und ließen sich von diesem einzigen Orientierungspunkt leiten, als neue Schneestürme aufkamen, die ihnen die Sicht raubten. Das Wetter wurde immer schlechter, bis sie Thomas Fork erreichten, wo sie eine verlassene Jagdhütte vorfanden. Ein Weiterkommen im Schneesturm schien unmöglich, und so wurde, wieder einmal im stummen Konsens beschlossen, dort zu überwintern. Boone, der an solche albtraumhaften Bedingungen gewöhnt war, war der Einzige, der jeden Morgen hinausging, um das Wetter zu prüfen und seine Ausrüstung stets aufbruchbereit hielt. Sobald sich das Wetter besserte, wollte er weiterziehen, ob mit den anderen oder ohne sie, da er etwas herausgefunden hatte, was sie nicht wussten. Ihre Vorräte würden nicht über den Winter reichen. Wenn sie nicht weiterzogen, würden sie alle verhungern. Vor der Hütte türmte sich der Schnee und obwohl es ein Feuer und einen Unterschlupf für ihre Bequemlichkeit gab, fanden die Männer nur wenig Beschäftigung. Kaum waren ihre Schnapsvorräte erschöpft, begannen sie zu streiten. Boone, der sich in der Regel als Erster in einen Streit oder eine Schlägerei einmischte, egal wie wenig er damit zu tun hatte, schien sich allerdings zurückzuhalten. Hier draußen, weit weg von den Lichtern der Stadt, schien er plötzlich ein kleinerer Mann zu sein, ruhig und in sich gekehrt, während er einst ein Riese und Angeber gewesen war. Der einzige andere Mann, an den sich Boone später aus der ganzen Gruppe erinnern sollte, hieß Burton, doch ob das sein Vor- oder sein Nachname war, ist heute nicht mehr bekannt. Er hatte sich aus den Diskussionen herausgehalten, um seine Energie für den entscheidenden Moment zu bündeln. Er hatte Boone beobachtet und wusste genau, dass der Mann bei einem Wetterumschwung gehen wollte. Da er nicht in dieser Hütte verrotten wollte, tat er sein Bestes, um Boones Vertrauen zu gewinnen. Er erklärte ihm, dass er nicht glaubte, dass die meisten dieser Männer den Winter überleben würden, dass er kräftemäßig Boone wahrscheinlich ebenbürtig war und dass er kein Klotz an seinem Bein sein würde, wenn die Zeit zum Weiterziehen gekommen wäre. Die Tage vergingen wie im Flug und der Schnee war unerbittlich. Der Weg von der Hütte zu den Ställen führte von einer Schlammpiste zu einem Graben, der zwischen weißen Wänden aus aufgeschichtetem Schnee ausgehoben worden war. Als Boone mit dem letzten Hafer für die Pferde in die Hütte kam, um daraus Haferflocken für die Wintermahlzeit zu machen, ahnten die anderen, dass etwas nicht stimmte. Doch erst als Boone einige Tage später eines der halb verhungerten Pferde durch den Schneegraben in die Hütte führte, um es zu schlachten, wurde der Gruppe klar, wie groß ihre Notlage geworden war. In der darauffolgenden Woche aßen sie alle Pferde, häuteten sie und machten aus den Fellen Schneeschuhe. Boone traf Vorbereitungen für den Aufbruch, auch wenn das Wetter nicht umschlug. Es gab genug Pferdeleder für jeden, um ein paar Schuhe herzustellen, auch wenn er davon ausging, dass es in den meisten Fällen Verschwendung wäre. Als das frische Pferdefleisch zur Neige ging, kündigte Boone an, dass er gehen würde, und stellte die anderen Männer vor die Wahl, ihm zu folgen und den Zorn des Sturms zu riskieren, oder zu bleiben, wo sie waren und einen langsamen und feigen Tod zu sterben. Wieder einmal herrschte ein stiller Konsens. Sie packten zusammen, was von ihren Habseligkeiten übrig war, und folgten Boone in den weißen Tod. Ihre einzige Hoffnung bestand darin, es über Soda Springs zurück nach Fort Hall zu schaffen. Der Rückweg zum Fluss war noch beschwerlicher als der Weg zu ihrer Winterhütte. Der Weg war durch den Schnee gefährlich geworden und die Orientierungspunkte, an die sie sich erinnerten, waren alle verschwommen und ihre Unterernährung machte Dinge, die sie beim ersten Mal noch als einfach empfunden hatten, zu einer Herausforderung. Boone selbst schien an der Spitze des Feldes zu schwächeln, bis er sah, dass Burton im Begriff war, ihn zu überholen. Das war alles, was er brauchte, um weiterzugehen. Die Schwächsten würden diesen Winter nicht überleben, das konnte Boone bereits vorhersagen. Und die Angst, ein Zeichen von Schwäche zu zeigen, wurde plötzlich zu seiner größten Stärke. Die anderen hätten vielleicht daran gezweifelt, dass sie die schrecklichen Bedingungen, die ihnen bevorstanden, überleben könnten, aber Boone tat das nicht. Er wusste, dass er durch die Hölle gehen und auf der anderen Seite wieder herauskommen könnte, weil er es schon einmal geschafft hatte. Er wusste, dass er vor nichts zurückschrecken würde, das zum Überleben nötig war. In Soda Springs hielten sie kurz inne, um sich neu zu formieren, während ihnen allen die Wahrheit über ihre Situation bewusst wurde. Nun begann Burton mit seinen eindeutigen Avancen und stellte fest, dass Boone nur allzu bereit war, sie zu hören. Welche Loyalität Burton auch immer gegenüber dem Rest ihrer Mörderbande empfunden haben mochte, es war offensichtlich, dass Boone seine Gefühle nicht teilte oder überhaupt irgendwelche Gefühle hatte. Nach einer kurzen Pause im geschützten Windschatten der verlassenen Stadt brach Boone erneut auf und ließ die anderen zurück. Nur ein Blick zurück verriet ihm, dass Burton ihm folgte, wobei er sich eher im Schatten als im Gleichschritt mit ihm entfernte, damit der Verdacht der anderen nicht zu plötzlich geweckt wurde. Die anderen waren totes Gewicht, das Boone nicht so weit tragen konnte, wie er gehen wollte. Bis nach Fort Hall war es schon zu den besten Zeiten ein anstrengender Marsch, aber bei diesem Wetter wäre er nahezu unmöglich. Einige von ihnen taumelten Boone und Burton hinterher, sobald sie die Täuschung durchschaut hatten, wurden aber in kürzester Zeit schneeblind und kamen vom Weg ab, als die Unterkühlung sie überkam. Sobald das Tauwetter einsetzen würde, würde man einige Kleidungsstücke in der Nähe des Weges finden, aber keine Spur von ihren Leichen. Ob sie von der Kälte, von den Indianern oder von einem Monster getötet wurden, wird ein Geheimnis bleiben. Sogar ihre Namen sind im Laufe der Zeit verloren gegangen und nur ihre vage Beschreibung hat den Zahn der Zeit in den über sie eingereichten Beschwerden überlebt. Burton war ihm dicht auf den Fersen, während Boone weiter in Richtung Fort Hall lief. Er aß eine Handvoll Schnee, anstatt innezuhalten, um das Eis zu schmelzen und Süßwasser zu holen, und kaute das getrocknete Fleisch seines Pferdes. Er schlief nicht, denn so lange nicht in Bewegung zu sein, hieße, den kalten Tod in seinen Körper einzuladen. Burton tat gut daran, mit Boone Schritt zu halten, indem er sich seinem Todesmarsch anpasste und nur dann langsamer wurde, wenn er langsamer wurde, und selbst dann nur so lange, wie es nötig war, um zu essen und zu trinken, bevor er den Marsch fortsetzte. Mit der Erschöpfung und der Dunkelheit verschwammen Zeit und Raum allmählich. Der Tag wurde zur Nacht. Die unendliche Spur, die sich von ihren Füßen ausbreitete und vom Sturm verdeckt wurde, hätte 1000 Kilometer oder 1 Zentimeter lang sein können, ohne dass es einen Unterschied gemacht hätte. In einem Waldstück in der Nähe des Forts versagte Burtons Wille schließlich. Er ging sang- und klanglos zu Boden und sah zu, wie Boone einfach weitermarschierte. Er rief nicht um Hilfe, denn selbst am Rande des Todes konnte er eine solche Heuchelei nicht begreifen. Wenn er starb, dann an Schwäche wie die anderen Männer in ihrer kleinen Bande. Jenseits des Wäldchens kam Fort Hall in Sicht und Boones Hoffnungen schwanden, als er es kalt und leer vorfand. Mit letzter Kraft eilte er weiter und fand die Tore offen, die Holzhäuser kalt und die Straßen schneebedeckt. Wie Soda Springs hatte man auch Fort Hall angesichts der aufziehenden Schneestürme frühzeitig für den Winter aufgegeben. Wie Soda Springs waren auch hier alle nützlichen Vorräte entfernt worden und die Häuser kaum mehr als eine Geisterstadt. Unterschlupf und Feuerholz gab es in Hülle und Fülle, aber das war auch schon alles. Burton glaubte wirklich, dass er tot war. Er spürte, wie die Kälte in ihn hineinkroch, er konnte sehen, wie das Weiß, das ihn verzehrt hatte, sich in Dunkelheit verwandelte. Er hätte nicht überraschter sein können, als er die Wärme von Händen an seinem Kragen und Boones scharfen Atem auf seinem Gesicht spürte. Er wurde halb getragen und halb durch den Schnee geschleift, seine Füße waren zu taub, um sie zu spüren, und seine Beine zu schwach, um ihn zu tragen. Trotzdem zog Boone ihn weiter. Es mag zwar heuchlerisch gewesen sein, um Hilfe zu bitten, aber jetzt, da sie ihm aus freien Stücken angeboten wurde, war Burton voller Dankbarkeit. Die Sonne war bereits untergegangen, als Boone den letzten Marsch über offenes Gelände zum Fort antrat, und das einzige Licht war das Feuer, das drinnen auf sie wartete. Warm und einladend. In dem Moment, in dem er den Teppich vor dem Feuer berührte, holten die schlaflosen Nächte Burton ein und zogen ihn in die Tiefe. Als er schließlich erwachte, spürte er seit Tagen wieder Wärme. Der Schmerz der Straße war immer noch da und zog ihn zurück in die Vergangenheit, aber bevor er ihn einholte, erhaschte er einen Blick auf das Feuer. Es war gut bestückt und leuchtete so hell, dass er sein Umfeld erkennen konnte. Was auch immer sie durchgemacht hatten, war nun vorbei. Boone war wegen ihm zurückgekommen. Boone hatte sie beide mit seiner Hartnäckigkeit und seiner wortkargen Kameradschaft gerettet. Sie würden überleben und das hatten sie Boone zu verdanken. Er sah zu dem anderen Mann hinüber, der mit dem Rücken zum Kamin und dem Gesicht zur Tür saß, seine Pistole auf den Knien. Er schnarchte vor sich hin, aber beim ersten Anzeichen von Ärger würde er wieder zum Leben erwachen und sie mit all seiner Kraft beschützen. Burtons Schutzengel. Mit einem Seufzer der Erleichterung sank Burton wieder in den Schlaf. Egal, was als nächstes passierte, Boone würde dort sein. Dieses beruhigende Gefühl hatte Burton in den Schlaf entlassen, doch dann holte ihn das Entsetzen wieder zurück. Er riss die Augen auf und sah Boone in einem Albtraum über ihm stehen. Der Mann hatte sein Bowie-Messer gezogen und einen Gesichtsausdruck, den man bei einem anderen Mann vielleicht als lüstern bezeichnet hätte. Bei Boone sah er hungrig aus. Sein Gesicht war durch die lange Reise hohl geworden, die ganze Weichheit den scharfen Knochen darunter gewichen. Erst beim Anblick dieser schaurigen Gestalt im Schatten der tanzenden Flammen erinnerte sich Burton plötzlich an all die Horrorgeschichten, die man ihm über Boone erzählt hatte, als sie sich zum ersten Mal getroffen hatten. Dass er mehr als nur ein Räuber war, dass er ein Menschenfresser war. Er hatte den Gerüchten nie viel Glauben geschenkt, weil er wie so viele davon ausgegangen war, dass Boone die Geschichten selbst verbreitet hatte, um seine Opfer zu verängstigen und seine Saufkumpane zu beeindrucken. Erst jetzt fiel Burton ein, dass es eine merkwürdige Lüge war, die man aus diesem Grund über sich selbst erzählte und die die Leute eher nervös als nachgiebig machte, wie es sich jeder gute Straßenräuber gewünscht hätte. Burton wollte etwas sagen, wollte flehen, aber seine Stimme schien zu einem Knistern in seiner Kehle versiegt zu sein. Sie schien erst zurückzukommen, als Boone das Messer nach unten drückte und das Blut floss. Boone benutzte dieses Bowie-Messer für so gut wie alles, weshalb es inzwischen so stumpf war, dass er sein ganzes Gewicht einsetzen musste, um die Haut zu durchdringen. Burton versuchte vergeblich, den Mann abzuwehren, was ihm nur einen Schlag gegen den Kopf bescherte, der den ganzen Raum zum Drehen brachte. Sein Kopf fiel nach hinten und er konnte ins Feuer sehen. Die Flammen schlugen hoch, als Boone wild hin und her sägte. Burton war beeindruckt von der Art und Weise, wie der Mann die Pferde geschlachtet hatte, mit einer Geschicklichkeit und Finesse, die sein brutales Verhalten Lügen strafte. All das fehlte hier. Vielleicht hatte er seine Fähigkeit irgendwo auf dem kalten Weg vergessen, vielleicht war er durch das ganze Geschrei abgelenkt. Es wurde geflucht und geschrien, was das Zeug hielt. Es gab Wut, Gehässigkeit und Hass, wobei alle Gefühle gerechtfertigt waren. Trotz Burtons Betteln und Flehen machte Boone weiter, sägte bis auf den Knochen und trat ihn dann auch mit seinem Stiefel durch. Burton betete, zu welchem Gott auch immer, ihn einfach sterben zu lassen. Doch der göttliche Plan, der für ihn vorgesehen war, wurde von Boone schnell umgeschrieben. Der letzte gute Gürtel, den sie noch besaßen, war um Burtons Bein geschnürt worden, als er noch geschlafen hatte. Wahrscheinlich war es das Zwicken des Lederriemens gewesen, das ihn aus seinem Schlummer geweckt hatte. Als alles vorbei war und der Druckverband abgebunden war, erfüllte der Geruch von gebratenem Fleisch den Raum, der nach all den Tagen auf der Straße so appetitlich war, dass Burtons Magen knurrte, obwohl er nicht wusste, was er da roch. Er fiel in einen Schock und einen traumlosen Schlaf, bevor Boone mit dem Festmahl begann, aber nicht bevor er das erwartungsvolle Schmatzen der Lippen des Mannes hörte. Etwa einen Tag später erwachte Burton erneut aus seiner Bewusstlosigkeit. Jedes Mal, wenn er dachte, der Tod wäre gekommen, gab es ein neues Elend, in das er versinken konnte. Das Feuer brannte so hoch wie eh und je, und nun erkannte Burton diesen Ort, seine letzte Ruhestätte, als das, was es war. Die Hölle. Egal wie schlimm seine Situation war, jedes Mal, wenn er aufwachte, wurde sie noch schlimmer. Jetzt, da die schreckliche Tat vollbracht war, schien Boone keine Scham mehr zu empfinden, dass er einen Mann abschlachtete, der ihm nach allem, was sie gemeinsam durchgestanden hatten, so nahe hätte stehen sollen wie sein Bruder. Er unterhielt sich recht freundlich mit Burton, während er Stücke seiner Keule über dem Feuer kochte und reichte dem Mann sogar einen Teller mit seinem eigenen Fleisch, das er essen konnte, als er fertig war. Allein der Gedanke daran drehte Burton den Magen um, aber es gab nichts anderes und er war kurz vor dem Verhungern. Boone hatte es bis hierher geschafft und die Oberhand gewonnen, weil es ihm nur ums Überleben ging. Er kümmerte sich nicht um andere Menschen oder seinen Ruf. Er kümmerte sich nicht um Tabus oder Moral. Überleben war sein einziges Credo. Burton konnte das hier nur überleben, wenn er stark blieb. Und die einzige Möglichkeit, stark zu bleiben, war zu essen. Einmal mehr richteten sie sich ein, um den Schnee abzuwarten. Das schlechte Wetter wütete nun schon so lange, dass keiner von ihnen glaubte, dass es noch viel länger anhalten könnte. Wenn sich die Lage entspannte, würde das Fort wahrscheinlich wieder mit Nachschub versorgt werden und eine Garnison würde zurückkehren. Mit den Überresten seines abgetrennten Beins als Proviant rechnete Burton damit, dass er so lange durchhalten würde, vorausgesetzt, ihm passierte kein weiteres Missgeschick. Boone ließ sich nicht dazu herab, seinem ehemaligen Freund und seiner jetzigen Vorratskammer seine Pläne mitzuteilen, aber man musste kein Genie sein, um zu erkennen, dass Burtons Überleben dabei keine Rolle spielen würde. Er war Zeuge vieler von Boons Verbrechen und Opfer dieses letzten Verbrechens. Schon bald würde überall in Fort Hall die Armee herumhuschen, die Finger am Abzug, nachdem sie das Blutbad entdeckt hätten, das dort angerichtet worden war. Dennoch machte Boone keine Anstalten, ihm etwas anzutun. Selbst als Burton sich zurückzog und sich nicht dazu durchringen konnte, den anderen Mann in ein Gespräch zu verwickeln, ließ Boone keine bösen Absichten erkennen. Wenn überhaupt, schien er mehr Freundlichkeit zu zeigen, indem er versuchte, den anderen Mann mit Witzen und Scherzen von seinem Kummer abzulenken. Als ob man ihn bei Laune halten könnte, während er einen Eintopf aus seinen eigenen Bestandteilen herunterschluckte. Boone gab zwar keinen Hinweis auf seinen Plan, aber die Ungewissheit machte Burton wütend. Er wusste, dass er nur eine Chance hatte, hier lebend herauszukommen, wenn Boone es nicht schaffte. Aber es gab keine Möglichkeit, den Spieß gegen seinen Freund, Schlächter und Kerkermeister umzudrehen. Selbst wenn er sich bewegte, hatte er solche Schmerzen, dass ihm die Tränen kamen. Wie sollte er aus dieser wenig beneidenswerten Position heraus einen Mann bei bester Gesundheit überrumpeln können? Wie sich herausstellte, bot Boone ihm die Gelegenheit auf dem Silbertablett an. Als der Holzvorrat im Fort langsam zur Neige ging, machte er sich auf den Weg zu dem Weidenwäldchen, in dem er Burton gerettet hatte, um mehr Holz zu sammeln, wobei er einen Schlitten hinter sich herzog, um seine Ernte zu transportieren. Er trug seine Pistole immer bei sich, aber es gab noch ein ganzes Arsenal an Schusswaffen, die überall verstreut waren. Sogar Burtons Pistole, die irgendwann zwischen ihrer Ankunft in Fort Hall und dem Zerlegen des Fleisches auf mysteriöse Weise verschwunden war, lag nun offen auf einem Tisch. Er brauchte nur durch den Raum zu kriechen, um sie zu holen und Boone bei seiner Rückkehr in einen Hinterhalt zu locken. Als Boone das erste Mal zum Holzhacken hinausging, versuchte der Mann sein Glück, wurde aber vor Schmerzen ohnmächtig und erwachte wieder an seinem Platz am Feuer, zurück in Boones liebevoller Obhut. Beim nächsten Mal, ein paar Tage später, bewegte er sich überhaupt nicht mehr. Stattdessen maß er sorgfältig ab, wie viel Zeit ihm blieb, bis Boone von seiner Arbeit zurückkehrte, berechnete das Tempo, das er vorlegen musste, um die Waffe zu erreichen, und überlegte, ob er es schaffen könnte, ohne ohnmächtig zu werden. Das Tauwetter, das er so sehr herbeigesehnt hatte, wurde nun zu seinem Feind, und jeder Hinweis darauf, dass der Schnee schwinden könnte, löste ein unangenehmes Gefühl der Angst aus. Boone brauchte nur noch einmal Feuerholz zu sammeln und er würde überleben. Der Schnee musste nur noch ein paar Tage reichen. Als Boone es leid war, herumzusitzen und nichts zu tun und ankündigte, er wolle Holz sammeln, bevor der Stapel aufgebraucht sei, dachte Burton, dass all seine Wünsche auf einmal in Erfüllung gingen. Er blieb noch ein wenig länger am Feuer liegen, sah den Flammen beim Tanzen zu und lauschte aufmerksam auf Boones knirschende Schritte. Dann begann er sich zu bewegen, wobei er seinen Stumpf vorsichtig hochhielt, damit er nicht über den Boden streifen und ihn erneut in Qualen versetzen konnte. Die Muskeln in seinem Bein waren auf halber Höhe des Oberschenkels durchtrennt worden, sodass sie mehr als unbrauchbar waren, und selbst der Versuch, sie zu beugen und den Stumpf auf diese Weise zu stützen, hätte ihn in Todesangst versetzt. Halb krabbelte er, halb zog er sich über den Boden. Zentimeter für Zentimeter. Jedes Mal, wenn er glaubte, draußen ein Geräusch zu hören, hielt er den Atem an und bemühte sich nach Kräften, seinen Stumpf nicht hängen zu lassen. Schließlich lehnte er sich gegen den Tisch. Seine Brust hob und senkte sich hastig, seine Stirn war schweißnass. Er hatte es geschafft. Es spielte keine Rolle, dass seine Verbände eine Spur zum Feuer hinterließen oder dass er frisch aus seinem abgetrennten Bein blutete. Der Sieg war sein. Er hob seine blutverschmierten Hände über den Kopf, fand die Pistole und ließ sie wieder in seine Arme sinken. Diese Waffe war seine Hoffnung und seine Freiheit, aber sie fühlte sich sehr leicht an. Er öffnete die Trommel und fand heraus, warum. Es befand sich nur eine einzelne Kugel darin. Die einfache Angelegenheit, Boone aus dem Hinterhalt anzugreifen, hatte sich gerade vom Schießen auf Fische in einem Fass zum Schießen auf einen Lachs entwickelt, der flussaufwärts sprang. Weder Burton noch Boone waren sonderlich gute Scharfschützen und beide hatten sich in der Vergangenheit zu sehr auf das schnelle Abfeuern ihrer Revolver verlassen, um ihre Opfer zu töten. So wurden auch die meisten Duelle im Westen ausgetragen, mit einer Reihe von Schüssen, um das fehlende Zielen auszugleichen. All die romantischen Vorstellungen von erfahrenen Revolvermännern, die die Straßen des Westens beherrschten, spiegelten sich nicht in der Ausrüstung wider, die ihnen zur Verfügung stand. Revolver waren die Waffe der Wahl, weil die Anzahl der Schüsse die oft schiefen Winkel ausglich, die ihre kurzen Läufe den Kugeln bescherten. Damals wurde sogar gewitzelt, dass man nur dann sicher sei, wenn jemand mit einem Revolver auf einen selbst ziele. Aber Spaß beiseite, Burton befand sich in einer schrecklichen Situation. Die einzige Möglichkeit, Boone zuverlässig mit einer einzigen Kugel zu töten, wäre aus kürzester Entfernung. Er müsste sich auf die Lauer legen, bis der andere Mann auf ihn zukam und ihn dann im letzten Moment überrumpeln. Aber wenn Boone wüsste, dass Burton eine Waffe hatte, könnte er seine eigene von der anderen Seite des Raumes auf ihn richten. Um diesen Plan in die Tat umzusetzen, müsste Burton den ganzen Weg zurück zum Feuer kriechen, sich in Pelze einwickeln und alle Spuren seines Weges durch den Raum verwischen. Die Verbandsfetzen, das Blut. Er müsste alles wegputzen, während er krabbelnd seinen Stumpf hochhielt. Das war zu viel. Niemand konnte sagen, dass er sich unter Umständen, die eher einem Albtraum als einer vernünftigen Realität entsprachen, nicht gut geschlagen hatte. Er hatte überlebt. Er war weitergekommen als jeder normale Mensch und hatte Schrecken ertragen, die kaum jemand je erleiden musste. Er hatte überlebt, aber es gab Grenzen, wie lange das Überleben ein lohnendes Ziel war. Er nahm die Pistole, hob den Lauf an seine Schläfe und stieß einen langen Atemzug aus. Das Überleben war all diese Schmerzen nicht wert. Es war all diese Qual nicht wert. Ob er nun für den Himmel oder die Hölle bestimmt war, jeder Ort musste besser sein als dieser hier. Burton drückte den Abzug und alle seine Sorgen waren verschwunden. Draußen im Weidenwäldchen hörte Boone den Schuss und eilte zum Fort zurück, weil er befürchtete, dass sein Begleiter von Eindringlingen angegriffen worden war. Der Anblick, der sich ihm bot, als er in den Gemeinschaftsraum stürmte, in dem sie ihr Lager aufgeschlagen hatten, war ernüchternd. Niemand war gekommen, um sie zu töten. Burton hatte sich einfach als zu willensschwach erwiesen, um weiter zu leiden. Dies war eine verdammte Schande. Solange er noch Luft geholt hätte, hätte er auf Wunsch Frischfleisch serviert. Nun waren Boons Pläne, den Winter zu überstehen, indem er ihn zerhackte und Stück für Stück verschlang, zunichte gemacht. Das Fleisch würde jetzt verderben, selbst wenn er das Risiko einging, es draußen im Schnee zu vergraben, wo es Tiere anlocken könnte. Das Fort war immer nur ein vorübergehender Aufschub gewesen, aber Boone hatte gehofft, dass sich das Wetter beruhigen würde, bevor er wieder losziehen musste. Nun hatte Burton ihm das in einem letzten Akt der Bosheit genommen. Es war einfacher, Burtons anderes Bein abzusägen, jetzt, wo er nicht mehr herumzappelte und jammerte, wie schmerzhaft es war. Boone ertappte sich dabei, wie ihm beim Anblick all dieses Fleisches das Wasser im Munde zusammenlief, und er bedauerte die Arme und den Torso, die er zurücklassen musste, aber es gab eine Grenze für das Gewicht, das er tragen konnte, ohne sich selbst in den Boden zu stampfen. Sein Winter der Isolation war vorbei. Von hier aus würde er sich in aller Eile auf den Weg nach Salt Lake City machen, dem Wetter zum Trotz, und er würde es schaffen. Er wusste, dass er es schaffen konnte, denn beim letzten Mal hatte er ganz Amerika durchquert, um Kalifornien zu erreichen, und das hier war nichts im Vergleich dazu. Was war schon ein bisschen Schnee im Vergleich zu 3000 Kilometer? Mit Burtons Bein in eines seiner roten Flanellhemden gepackt und über die Schultern gelegt, machte Boone sich auf den Weg. 8. Pistolenrauch am Salzsee und am Antler Creek. Eine Zeit lang verschwand Boone Helm spurlos in der Wildnis, lebte wie ein Wilder und labte sich am Fleisch von Mensch und Tier, ohne sich darum zu kümmern, ob es vom Feuer berührt worden war oder nicht. Wäre das Schicksal wieder einmal gnädig gewesen, hätte er ein grausames Ende in der Wildnis gefunden und niemand hätte jemals wieder seinen Namen hören müssen. Doch trotz allem, was er getan hatte, schien das Glück Boone Helm immer wieder hold zu sein. Die Jagd tat ihm auf unerklärliche Weise gut, nachdem das Bein seines alten Gefährten in den ersten Wochen der Reise verschlungen worden war. Und die Entbehrungen, die seine erste Reise allein durch das Land geprägt hatten, waren nun, da sich seine Fähigkeiten als Überlebenskünstler verbessert hatten, geringer geworden. Anstatt allmählich einzugehen, schien sein Körper eine fast baumartige Gestalt anzunehmen. Er war steif und langsam, zeigte aber keine Anzeichen eines Zusammenbruchs, wie bei seiner Reise durch Kalifornien. Sogar das Knurren seines Magens schien zu verstummen. Jetzt, wo das Wetter nicht mehr so tödlich war, konnte er sein Nachtlager aufschlagen, Fallen legen und auf sein Essen warten. Wenn der Winter näher rücken würde, würden all diese Vorteile schwinden, doch bis dahin sollte Hilfe in greifbarer Nähe sein. Sein Orientierungssinn hatte sich deutlich verbessert, sodass er in Richtung Salt Lake City gut vorankam, wobei er prompt auf ein Lager der Shoshonen stieß, als seine Kräfte nachließen und die Kälte einsetzte. Die Shoshonen waren alles andere als freundlich zu den mormonischen Siedlern in Utah. Nur ein Jahr zuvor war der lange und blutige Walker War zwischen ihren Verbündeten, den Ute und den weißen Siedlern, zu Ende gegangen. Doch da die Spannungen nach wie vor vorhanden waren, brauchte es nur einen Funken, um die Kämpfe wieder zu entfachen. Der Handel zwischen Indianern und Siedlern war zwar wieder aufgenommen worden, allerdings nur in Form von sorgfältig organisierten formellen Treffen und nicht in Form eines freien und unkomplizierten Austauschs, wie er in den früheren Jahren der Ausdehnung in Richtung Westen üblich gewesen war. Die Vorstellung, dass ein weißer Mann uneingeladen in ein Shoshone-Lager spazierte, war geradezu absurd und grenzte an Selbstmord. Doch genau das tat Boone. Er schlenderte einfach ans Feuer, ohne ein Wort zu den kämpfenden Männern zu sagen, die sich um ihn scharten. Nach einiger Zeit nahmen sie aufgrund seines Aussehens und Verhaltens an, dass es sich bei dem Mann um eine Art Verrückten handelte, und die Shoshonen taten, was sie konnten, um ihm Freundlichkeit zu erweisen, indem sie ihm zu essen gaben und ihn mit einer Decke versorgten, als es am Abend an der Zeit war, sich schlafen zu legen. Zu ihrer zunehmenden Verärgerung blieb er jedoch mehrere Tage in ihrem Lager, aber es war ihnen verboten, Gewalt gegen den Mann anzuwenden, um ihn zu vertreiben. Es sollte nicht lange dauern, bis ein Händler aus Salt Lake City eintreffen sollte und sie dieses Problem einfach weitergeben konnten. Dieser Händler war John W. Powell. Wie die meisten Männer im Grenzgebiet war er ein hartgesottener Mann, der nichts umsonst tat. Aber als er sah, in welch schlechtem Zustand Boone war, hatte er Mitleid mit ihm und mit den Shoshonen, die ihn schon so lange geduldet hatten. Er verlangte von den Eingeborenen ein paar zusätzliche Pelze, um ihnen den Verrückten abzunehmen, wobei er davon ausging, dass dies der einzige Gewinn sein würde, den er aus diesem Angebot ziehen würde. Er behandelte Boone sehr freundlich, bot ihm sämtliche Annehmlichkeiten an, die unterwegs zur Verfügung standen, und teilte sogar seinen knappen Whisky-Vorrat mit ihm, um die Zunge des Mannes ein wenig zu lockern und ein Gespräch darüber in Gang zu bringen, wie Boone zu den Wilden gekommen war. Doch Boone blieb wortkarg, was seine Vergangenheit betraf. Die Blutflecken auf seiner Kleidung und das verrottende Pferdeleder an seinen Füßen erzählten ihre eigenen Geschichten, aber nichts sprach lauter als das Klimpern und Scheppern seines Rucksacks, den er neben dem Feuer ablegte und darauf wartete, dass Paul das Lager für sie beide aufbaute. Es war nicht verwunderlich, dass ein Mann, der kaum etwas auf der Welt besaß, sein weniges Hab und Gut hütete. Und es war auch nicht verwunderlich, dass ein Mann, der über eine ansehnliche Summe Geld verfügte, sich scheute, dies zu erwähnen. Banditen und Plünderer durchstreiften die wilden Gegenden der Welt, und dieser arme Boone hätte alles verlieren können, was er bei sich trug, wenn auch nur ein Hauch seines Reichtums nach außen gedrungen wäre. In der Gewissheit, dass sich seine Investition auszahlen würde, sorgte John dafür, dass Boone seine schmutzigen Lumpen ablegte und gab ihm frische Kleidung. Damit ging er weit über seine ursprüngliche Rolle als Retter hinaus und widmete sich seiner neuen Aufgabe, diesen Mann in die Zivilisation zu bringen. Sie hatten Salt Lake City fast erreicht, als John einen Blick in Boones Tasche warf und sah, dass er fast $1,400 in Münzen darin hatte. Das war ein Vermögen, und selbst ein Bruchteil davon wäre eine gewaltige Belohnung für den Mann gewesen, der Boone vor dem Tod durch die Indianer bewahrt hatte. Als sich ihre Wege am Rande der Stadt trennten, erwartete John seinen Anteil. Stattdessen drehte Boone sich um, ohne auch nur ein Wort des Dankes zu sagen. John war so verblüfft über diese unglaubliche Unhöflichkeit des Mannes, dass er nicht einmal die Chance hatte, sich zu beschweren, bevor Boone außer Hörweite geschlendert war. Dieses Schweigen hatte ihm das Leben gerettet. Salt Lake City war eine geteilte Stadt. Auf der einen Seite standen die Mormonen, die als erste Utah besiedelt hatten, eine verfolgte Gemeinschaft des Christentums innerhalb der verfolgten Gemeinschaften des Christentums, die gezwungen worden waren, in der neuen Welt ein neues Leben zu beginnen. Hier in diesem Becken um den großen Salzsee wollten sie eine neue Utopie errichten, in der sie ihre Religion und die Polygamie frei ausüben konnten, ohne der ständigen Gefahr ausgesetzt zu sein, dass das Gesetz über sie hereinbrach und ihre Familien auseinanderriss. Als Utah noch eine wilde Einöde gewesen war, war dieser Ort für sie wie ein Garten Eden gewesen, wo es niemanden außer den Eingeborenen gab, die mehr als bereit schienen, in Frieden und Harmonie zu leben, solange die Stadt sich nicht auf die falsche Seite des Sees ausdehnte. Erst mit der Entdeckung der reichen Silberadern unter ihrem gelobten Land wurde der Anspruch der Mormonen auf den gesamten Staat in Frage gestellt. Dass diese seltsame Sekte isoliert mitten im Nirgendwo lebte, weit weg von dem beeinflussbaren jungen Osten, war für die neuen amerikanischen Bundesstaaten ein durchaus akzeptabler Zustand. Doch dass dieselben seltsamen Leute zu einer Wirtschaftsmacht werden könnten, die tatsächlich in der Lage war, die Weltmärkte zu beeinflussen, war eine ganz andere Sache. Geld hätte den Mormonen zu viel Einfluss verschafft, und so einigte man sich darauf, mit der Comstock Lode genauso zu verfahren wie mit dem Gold, das im Westen Kaliforniens entdeckt worden war, oder mit dem Öl in Texas. Anteile würden an jeden versteigert, der mutig genug war, sie zu beanspruchen, und der Reichtum würde über die gesamte große neue Nation verteilt werden, anstatt in den Taschen der Polygamisten zu landen. Diese einseitigen Entscheidungen von oben missfielen den Mormonen verständlicherweise. Gerade als es so aussah, als könnten sie ihre Utopie finanzieren und vielleicht sogar ihre Nachbarn missionieren, wurde ihnen diese Möglichkeit entrissen und an Fremde übergeben, die nichts über ihre Lebensweise wussten und sich noch weniger um die Lebensweise der Eingeborenen kümmerten, mit denen die Mormonen einen so schönen Frieden geschlossen hatten. Dass plötzlich Tausende von Ungläubigen einströmten und das Land beanspruchten, das einst den Ute gehört hatte, war nur wenige Jahre zuvor einer der Hauptgründe für den Konflikt gewesen. Doch nicht nur die Ute und Shoshonen waren über den plötzlichen Zustrom trinkfreudiger, spielsüchtiger und hurender Bergleute verärgert. Trotz all ihrer Exzentrik waren die Mormonen, die bis zu diesem Zeitpunkt in Utah regiert hatten, zutiefst gläubige Menschen, und als sie sahen, was aus ihrem Eden wurde, wurde ihnen ganz übel. Die Bergleute kümmerten sich nicht um die Gesetze Gottes, und man hatte ihnen quasi Immunität gegenüber den Gesetzen der Menschen versprochen, solange sie sich gegenseitig keinen Schaden zufügten und nur die Mormonen ins Unglück stürzten. Hand in Hand mit ihrem Glauben legten die Mormonen auch eine gewisse Passivität an den Tag. Sie glaubten nicht an Gewalt, und als es notwendig wurde, sie anzuwenden, um die Kontrolle über ihre Stadt zu behalten, mussten sie Hilfe anheuern. Kaum war Boone in Salt Lake City angekommen, geriet er in eine Kneipenschlägerei, die damit endete, dass er in den Keller eines prominenten Mormonen eingesperrt wurde, anstatt in eine Gefängniszelle in einem Sheriffbüro. Das war der größte Komfort, den er seit Monaten erlebt hatte. Ein weiches Bett, Wasser in Reichweite und Mahlzeiten, die ihm von den hübschen jungen Töchtern des Hauses gebracht wurden. Wenn er es nicht besser wüsste, hätte er vermutet, dass er gestorben und in den Himmel gekommen wäre. Offiziell wussten die Ältesten der Mormonen nichts von Boone Helm oder seiner Anwesenheit in der Stadt, aber inoffiziell war er die Antwort auf ihre Gebete. Kein Auftragsmörder, aber jemand, der im ganzen Land als halbverrückter Killer bekannt war und einen Menschen abschlachten würde, wenn er ihn nur falsch ansah. Er war das perfekte Bauernopfer. Ein wilder Hund, dem man zutrauen konnte, die Bestien zu erlegen, die bereits in ihrer Stadt frei herumliefen. Nachdem sie ihn etwa eine Woche lang in der Isolation eines Mormonenlagers gehalten und ihm reichlich Alkohol gegeben hatten, hielten sie die Zeit für gekommen, um ihn auf seine Ziele anzusetzen und freizulassen. Die beiden Bergleute, die in Salt Lake City den größten Ärger machten, waren genau solche lauten Männer, die auch ohne ihr Zutun mit Boone in Konflikt geraten wären. Jeder von ihnen war davon überzeugt, dass er der härteste und raueste Mann der Stadt war. Jeder von ihnen war sich sicher, dass ganz Salt Lake City vor ihm auf die Knie gehen sollte. Irgendwann, nachdem sie der Integrität der Gemeinschaft unermesslich Schaden zugefügt hatten, wäre jemand Stärkeres und Gemeineres gekommen und hätte ihnen eine Kugel verpasst. Es gab immer einen anderen Verbrecher, der bereit war, sich auf die Brust zu schlagen und sich König zu nennen. Es war der Schaden, der in der Zwischenzeit entstehen würde, um den sich die Mormonen Sorgen machten. Und die Frage, wie man das größere Monster verdrängen könnte, das in der Folge eines solchen Machtkampfes zurückbleiben würde. Boone hatte noch nie einen Vorwand zum Töten gebraucht. Er würde es wegen einer Kleinigkeit tun. Er würde es für einen Dollar tun. Er würde es einfach so tun, wenn man ihn nur schief ansah. Alle Versprechungen der Mormonen als Gegenleistung für seine Dienste waren unnötig gewesen. Er hätte diese Männer für das Versprechen einer warmen Mahlzeit getötet. Unter Dieben gab es keine Ehre und zwischen Boone und seinen Opfern gab es sie noch viel weniger. Die Illusion, dass Stärke einen Unterschied machen könnte, verschwand in dem Moment, in dem er ins Spiel gebracht wurde. In Wahrheit war er weder ein Duellant noch ein Schläger, obwohl er sich in beidem versucht hatte. Er war schlicht und einfach ein Mörder. Er wählte stets den kürzesten Weg zwischen dem Wunsch nach dem Tod eines Menschen und seiner Ermordung. In diesem Fall trat er einfach hinter eines seiner Opfer, während der Mann sturzbetrunken gegen die Hauswand des Handelsgeschäfts pinkelte, setzte ihm den Lauf seiner Pistole in den Nacken und drückte ab. Die Nachricht von diesem brutalen Mord hatte die zweite Zielperson gerade erst erreicht, als sie sah, wie Boone mit mörderischem Blick auf ihn zukam. Angeberei konnte einem im Wilden Westen weit bringen, aber dieser Bergmann war nicht so dumm zu glauben, dass sie ihn an diesem schönen Frühlingstag woanders hin als ins Grab bringen würde. Er drehte sich um und rannte weg, sodass Boone ein breites Ziel auf seinem Rücken hatte, auf das er schießen konnte. Die meisten seiner Schüsse gingen daneben, genügend von ihnen taten es nicht. Der Heldenempfang, auf den Boone bei seiner Rückkehr zu den Mormonen gehofft hatte, blieb jedoch aus. Ob es einem gefiel oder nicht, sie waren immer noch das Gesetz in dieser Gegend, und ein kaltblütiger Mord auf offener Straße war etwas, das sie nicht dulden konnten. Hätte er Finesse und Gerissenheit bewiesen, hätte er vielleicht eine Zeit lang in Salt Lake City im Luxus leben können. So blieb den Mormonen nichts anderes übrig, als ihn mit nichts als einem Bündel Dollarscheinen in der Tasche aus der Stadt zu jagen. Während seines kurzen Aufenthalts in Salt Lake City hatte Boone keinen wirklichen Gewinn gemacht, da er während seiner kurzen Zeit in Freiheit mehr Geld ausgegeben hatte, als er für seine Gräueltaten verdient hatte. Schlimmer noch, er wurde wieder einmal in die Wildnis hinausgejagt, in der die Dollarscheine in seiner Tasche totes Gewicht waren. So begann eine ruhige Phase in der Geschichte von Boone Helm, in der die von ihm begangenen Gewalttaten der Aufmerksamkeit der Behörden entgingen und folglich nicht in die Geschichtsbücher eingingen. Die Freunde, die er unter den Mormonen von Salt Lake City hatte, hatten ihm einen Kontakt mit einem Lager der Danniten hergestellt, von denen sie glaubten, er würde gut zu ihnen passen. Sie planten einen Krieg gegen die Ute anstelle eines wichtigeren Feindes. Doch selbst bei dieser Mörderbande schien Boone nicht gut anzukommen, denn er wechselte bald zu einer Söldnermiliz, die sich demselben Kampf verschrieben hatte, ohne jedoch dieselben moralischen Werte in ihr Handeln einfließen zu lassen. Der Krieg, der mit den amerikanischen Ureinwohnern in Utah begonnen hatte, wurde nun wieder angeheizt, aber die Ute waren nicht durch die Grenzen dieses Staates beschränkt. Ihr Land erstreckte sich in alle Richtungen, bis nach Colorado, wohin Boone als nächstes reiste. In der Miliz, umgeben von Männern, die ihr ganzes Leben lang im Krieg mit den Eingeborenen verbracht hatten, kultivierte Boone allmählich die rassistischen Ideale der Konföderierten, für die er später bekannt werden sollte. Doch selbst unter den Männern, die für ein Kopfgeld jeden Eingeborenen skalpierten, genoss Boone bald den schlechten Ruf, ekelerregend grausam zu sein. Vergewaltigungen waren im Krieg mit den Indianern keine Seltenheit, aber Boone schien mehr daran interessiert zu sein, die von ihm gefangenen Frauen zu verstümmeln, als sich mit ihnen zu vergnügen. Während die anderen Milizionäre ihre Opfer herumreichten, um das ganze Lager bei Laune zu halten, wollte niemand eine Frau haben, nachdem Boone sich an ihr vergangen hatte. Von ihr blieb oft nur wenig übrig. Dies und sein lächerlicher Blutdurst führten dazu, dass er bald von der Miliz ausgegrenzt und mit einem anderen Mann auf Erkundungstour geschickt wurde, der als zu labil galt, um ihm vertrauen zu können. Hier kamen ihm seine Fähigkeiten als Überlebenskünstler zugute und er lernte, die Ute aufzuspüren, obwohl sie ihre Spuren geschickt verwischten. Doch ohne das Lob und die Anerkennung der Miliz, die er anfangs genossen hatte, wurde Boone der Aufgabe bald überdrüssig. Seiner Meinung nach gab es zu viel Arbeit und zu wenig Spaß. Obwohl es ihm große Freude bereitete, Ute und andere Eingeborene, denen er begegnete, zu ermorden, war das Töten nicht das einzige Vergnügen, dem er sich hingeben wollte. Alkohol und Faulenzen fehlten ihm. Das einfache Leben eines Bandenkönigs, das er in Oregon genossen hatte, rief immer wieder nach ihm. Boone musste eine seltsame Ausstrahlung gehabt haben, denn als er beschloss, seinen Milizposten zu verlassen, beschloss der andere Späher, mit ihm zu gehen. Also machten sich Boone und sein neuer Freund von ihrem letzten Posten aus auf den Weg in den Norden, nach Caribou, wo sie gehört hatten, dass Goldstaub in großen Mengen geschürft und abgebaut wurde. Staub war die ideale Beute für einen Straßenräuber, leicht und einfach zu verbergen, aber für diejenigen, die damit handelten, ein Vermögen wert. Eine Ladung Goldstaub würde sie für die nächste Zeit gut versorgen, und eine ausreichend große Ladung könnte sie ihr ganzes Leben lang gut versorgen. Als sie weiterzogen und die Temperaturen sanken, machte Boone klar, dass er in der Stadt überwintern und jegliche Überlandreisen während der Jahreszeit, in der Schneestürme auftreten konnten, vermeiden würde, egal wie ihre krummen Geschäfte liefen. Boone war kein Genie, aber wenn er wollte, konnte er aus seinen Fehlern so leicht lernen wie jeder andere Mensch. 15 Kilometer von Bakerville entfernt machte das Duo in einem kleinen Ort namens Antler Creek Rast. Essen füllte ihre Bäuche, Gerüchte füllten ihre Ohren. Am Morgen waren Minenarbeiter durchgekommen, um nach Quesnel Forks und von dort aus in die Zivilisation zu gelangen, wo sie ihren Goldstaub gegen neue Abbaufelder eintauschen wollten. Genau danach suchte Boone. W.T. Collinson und Irish Tommy verließen Antler Creek, kurz nachdem sie ihre Eier und Steaks verputzt hatten. Es war der 18. Juli 1862 und nach der harten Arbeit im Frühjahr hatte jeder von ihnen mehrere hundert Dollar in seinem Rucksack verstaut und einen separaten Geldbeutel mit Münzen als Ablenkungsmanöver für den Fall, dass sie von Banditen überfallen werden würden. Das waren nicht die Bergleute, von denen Boone in Antler Creek erfahren hatte. Vielmehr begegneten sie diesen Bergleuten nicht weit von der Straße entfernt und zogen mit ihnen weiter. Ein Mann namens Sokolowski war der einzige in der Truppe, der der englischen Sprache mächtig war. Die anderen beiden waren Franzosen. Doch trotz des fehlenden Gesprächs zogen sie eine Weile gut gelaunt gemeinsam weiter. Zusammen waren sie ein weniger verlockendes Ziel für Indianer oder Banditen. Dennoch waren Irish, Tommy und Collinson bald frustriert angesichts ihres langsamen Fortkommens. Nach Collinsons Maßstäben fehlte es den Franzosen an Tempo. Sie hatten ein paar Pferde und ein Maultier dabei, um die riesige Menge an Rohgold zu transportieren, die sie abgebaut hatten, und die beladenen Tiere hatten selbst im Schritt Mühe mitzuhalten. In Collinsons Augen war es nichts als Gier, dass diese Männer nicht einen Bruchteil ihrer Einnahmen für den Kauf weiterer Lasttiere ausgegeben hatten, um die Last derer, die sie hatten, zu erleichtern, und mit einem Anflug von Abscheu trennten sich ihre Wege am späten Nachmittag. Am Keithley Creek beschlossen Sokolowski und die Franzosen, ihr Nachtlager aufzuschlagen und zu Abend zu essen, wobei sie hofften, dass sich ihre Tiere dadurch ausreichend erholen würden. Tommy und Collinson zogen es vor, die verbleibende Zeit des Tages zu nutzen, um noch ein paar Kilometer zurückzulegen und angesichts des vielen Goldes, das sie mit sich trugen, ein etwas diskreteres Lager zu suchen. Sie zogen noch 5 Kilometer weiter, bis sie den Schutz einiger Hügel fanden, wo sie sich versteckten und unter dem satten, purpurnen Himmel ein Abendessen zubereiteten. Sie ahnten nicht, dass der Himmel durch das Blut in dieser Farbe gefärbt war, das nur 5 Kilometer entfernt vergossen wurde. Sokolowski und die Franzosen wurden nicht gewarnt, als Boone und sein Begleiter auf sie zukamen. Es gab keine Forderungen oder Drohungen, nur das plötzliche Dröhnen von Waffen. Bei der Miliz hatte Boone eine Schrotflinte erworben, die ihm viel besser gefiel als die Revolver, auf die er sich zuvor verlassen hatte und die er mit Schrot füllte, um Menschen und Maultiere gleichermaßen zu töten. Viele Männer versteckten sich bei einem Feuergefecht mit Banditen hinter ihren Pferden, weil sie wussten, dass ihre Angreifer ein Lasttier brauchten, um ihre Beute wegzuschleppen, und weil sie wussten, dass ein gestohlenes Pferd an den richtigen Stellen immer noch eine ansehnliche Menge an Münzen wert war. Boone dachte nicht über solche Dinge nach. Das Leben der Menschen und das Leben der Tiere waren für ihn gleich. Er hatte das Fleisch von beidem gekostet und es in jeder Hinsicht für identisch befunden. Das Feuergefecht war kurz, aber brutal und endete damit, dass alle 3 Bergleute und ihre Pferde tot waren und ihre Beute auf der Straße verteilt war. Da er nicht wusste, wie lange es dauern würde, bis neue Reisende die Straße entlang kamen und er nichts hatte, um eine so reiche Beute wegzuschleppen, griff Boone nach seinem Werkzeug. Gemeinsam gruben die Banditen die ausgetretene Straße auf und vergruben den Schatz, den sie gerade gewonnen hatten, um ihn später zu holen und ihre Träume vom Luxusleben zu verwirklichen. Sie versteckten Gold im Wert von über $30,000 in dieser Landstraße. Genug, um für den Rest ihrer Tage wie Könige zu leben. In Boones Kopf drehten sich bereits die Rädchen. Sein kleiner Milizkumpel hatte ihm gute Dienste geleistet, aber er hatte sicher nicht genug Arbeit geleistet, um sich $15,000 zu verdienen. Es wäre sinnvoller, wenn sich die Wege der beiden trennen würden, bevor diese Hauptader ausgehoben wurde und einer von ihnen zu Reichtum gelangen und der andere auf dem Armenfriedhof landen würde. Obwohl er ein Loch grub, das groß genug war, um 12 Männer zu begraben, schien es Boone nicht in den Sinn zu kommen, die toten Bergleute oder ihre Tiere zu begraben. Er dachte nicht einmal darüber nach. Sie hatten reichlich Vorräte und waren in Reichweite der Zivilisation. Er brauchte das Fleisch nicht, also konnte es von ihm aus dort liegen bleiben und verrotten. Auf ihrem Weg durch die Nacht kamen Boone und sein Freund direkt an Collinsons und Irish Tommys verstecktem Lager vorbei und setzten ihren fröhlichen Weg zu einer Unterkunft in Quesnil Forks fort, wo Männer mit viel Geld auch am späten Abend noch warme Betten vorfinden würden. Während Boone und sein Begleiter bis in den späten Nachmittag hinein schliefen, kamen Collinson und Irish Tommy zum Frühstück in die Stadt. Der vorangegangene Tag war lang gewesen und so beschlossen die Männer, sich vor der nächsten Etappe auszuruhen und eine Nacht im relativen Komfort zu verbringen, bevor sie wieder zum harten Leben auf der Straße zurückkehrten. Um die Mittagszeit sahen Collins und Irish Tommy, wie die ermordeten Männer auf Bahren in die Stadt gebracht wurden. Alle 3 hatten ihre 6 Schüsse vergeblich geleert und alle 3 hatten eine letzte Kugel aus so kurzer Entfernung direkt zwischen die Augen bekommen, dass sie Pulververbrennungen auf der Stirn hatten. Es war ein Gemetzel gewesen und der Grund dafür war allen Beteiligten klar, sobald Collinson von dem Gold sprach, das sie dabei gehabt hatten und von dem es nun keine Spur mehr gab. Das einzige Rätsel, das blieb, war der Täter dieses abscheulichen Verbrechens und selbst das wurde am Nachmittag gelöst, als ein Reiter in vollem Galopp und mit einer Warnung auf den Lippen in die Stadt galoppierte. Der als Boone Helm bekannte Räuber und Mörder war nach seiner Abreise aus Antler Creek wiedererkannt worden und eine Gefahr für alle. Mit dem Namen des verruchten Mistkerls war es ein leichtes, eine Beschreibung zu beschaffen und noch weniger Mühe machte es, ein Kopfgeld von $700 auf ihn auszusetzen. Kein Mann, der den Mut hatte, sich Boone zu stellen, würde hungern müssen und der Gerechtigkeit würde mit Sicherheit Genüge getan werden. Der Bursche in der Unterkunft verdiente einen Hungerlohn für seine Arbeit. $700 würden ausreichen, um ihn aus seinem Elend zu befreien und darüber hinaus hatte er, wie jeder andere Junge im Westen, Visionen von sich als rächender Held. Er nahm eine Pistole in die Hand und stürmte auf eine Art und Weise in Helms Zimmer, bei der er von jedem fähigen Mann im Handumdrehen erschossen worden wäre. Zum Glück waren keine fähigen Männer anwesend. Niemand war anwesend. Boone und sein Komplize waren geflohen, nachdem die Leichen in die Stadt gebracht worden waren. Man überlebte nicht lange als Gesetzloser, wenn man nicht roch, dass Ärger im Anmarsch war, und ein kurzer Hauch hatte genügt, um Boone aus dem Bett zu holen. Nachdem seine Hoffnungen enttäuscht worden waren, berichtete der Junge dem versammelten Aufgebot von Boones Anwesenheit in der Stadt und seiner übereilten heimlichen Abreise. In der Gewissheit, dass sein Mörder die nächstgelegene Grenze ansteuern würde, machten sich die meisten Reiter aus Quesnel Forks in diese Richtung auf. Bei einigen verklang der Ruf nach Rache jedoch ungehört. Irish Tommy und Collinson mochten die letzten gewesen sein, die die Franzosen und Sokolowski lebend gesehen haben, aber sie trauerten nicht besonders um sie. Da sie ihren Goldstaub bei sich trugen, hielten sie es für unklug, einen Mann zu jagen, der dafür bekannt war, aus Spaß zu töten. Stattdessen setzten sie ihren Weg fort, und zwar in aller Eile und mit dem festen Vorsatz, so viel Abstand zwischen Boone Helm und sich selbst zu bringen, wie nur irgend möglich. Die Gräber von Sokolowski und den Franzosen befinden sich noch immer im umbenannten Quesnel Forks. Die beiden Franzosen liegen in nicht gekennzeichneten Gräbern auf dem Friedhof und Sokolowski mit allen Ehren auf der anderen Seite des Zauns. Wegen seines jüdischen Glaubens konnte er nicht auf dem Friedhof begraben werden, aber die Bürger taten ihr Bestes, um ihm im Tod die gebührende Ehre zu erweisen. Da sie nun wussten, dass Banditen auf den Straßen unterwegs waren, erhöhten Irish und Collinson ihr Tempo. Sie kamen am Beaver Lake, Deep Creek und Williams Lake vorbei und das alles in einer kurzen Zeitspanne von gerade einmal 4 Tagen. Mit so viel Abstand zwischen ihnen und dem grausigen Anblick von Quesnel Forks beruhigten sie sich allmählich und sprangen nicht mehr bei jedem knackenden Zweig außerhalb des Lichts ihres Lagersfeuers auf und griffen nach ihren Pistolen. Als sie Little Bloody Run erreichten, nur ein paar Kilometer von der Fähre zwischen Cook und Kimball entfernt, die sie in die eigentliche Zivilisation bringen würde, schienen sie frei und sicher zu sein. Collinson wusste erst, dass er in Schwierigkeiten steckte, als er eine Stimme hinter sich auf der Straße hörte, die »Hände hoch!« rief. Die Mündung einer doppelläufigen Schrotflinte war auf sein Gesicht gerichtet, und dahinter lauerte wie das Schreckgespenst des Todes das grinsende Fratzengesicht von Boone Helm. Während Boone sein Gewehr auf sie richtete, kümmerte sich sein Partner um die Entwaffnung der Bergleute und schüttete jede Kugel aus ihren Revolvern in seine Tasche. Als nächstes machte er sich daran, alle Riemen ihrer Rucksäcke durchzuschneiden und ihre Habseligkeiten zu durchwühlen. In Collinsons Geldbörse befanden sich nur ein paar Dollar, sein Goldstaub war eingepackt und in einer Hemdtasche in seinem Rucksack versteckt. Zu seinem Glück wurde Boones Begleiter abgelenkt, bevor er darauf stieß, und fand stattdessen die Munitionstasche von Irish Tommy. Er stieß einen Freudenschrei aus, als er sie entdeckte, und rannte zurück zu Boone, um ihm seinen Fund zu zeigen. In Collinsons Hinterkopf nagte der Verdacht, dass diese Männer ihn mit leeren Waffen überfielen, aber bevor er ihn äußern konnte, hatten sie ihre Waffen wieder geladen und richteten sie erneut auf die Bergleute. Die leeren Gewehre wurden den Bergleuten zurückgeworfen und Boone rief, »Verschwindet und schaut nicht zurück!« Von dieser Stelle an ging es nur noch bergab und weder Tommy noch Collinson zögerten länger als nötig und legten ein Tempo vor, das ihr bisheriges Fortkommen wie ein Schneckentempo erscheinen ließ. Wie alle, die vor ihnen ähnlich schmachvolle Niederlagen erlitten hatten, beschwerten sie sich bei der Justiz über Boones Verhalten, aber es gab einfach nicht genug Kommunikation zwischen den Siedlungen, um diesen Berichten irgendeine Wirkung zu verleihen. Ein Mann wie Boone, der ständig unterwegs war, konnte monatelang durch einen ganzen Staat reisen, ohne dass seine Verbrechen je bekannt wurden. Nach so langer Zeit, in der ihn die Konsequenzen nicht eingeholt hatten, glaubte Boone allmählich wirklich, dass die Regeln nur für weniger bedeutende Männer als ihn galten. Unnötig zu sagen, dass diese neu gewonnene Arroganz seine Chancen, seiner Strafe zu entgehen, nicht gerade verbesserte. Selbst die rationale Antwort, die Grenze nach Amerika zu überqueren, um dem auf ihn ausgesetzten Kopfgeld zu entgehen, schien Boone nicht in den Sinn zu kommen. Stattdessen reiste er jenseits von jeder Moral und Vernunft durch Kanada, als wäre es das wilde Land, in dem er so viele Jahre verbracht hatte. Mit einer gewissen Zwangsläufigkeit hatte er begonnen, den Mord an seinem Komplizen zu planen, damit er die gesamte Ernte einfahren konnte, die sie an der Straße bei Antler Creek angebaut hatten. Als sie in Victoria ankamen, waren die beiden allerdings immer noch zusammen. Boones Ruf war ihm nicht bis hierher vorausgeeilt, und als er den Adelphi Saloon betrat, bot man ihm wie jedem rechtschaffenen Mann die Möglichkeit eines Deckels an, während er zu trinken begann. Er hatte eine Pechsträhne am Kartentisch, die ihn einen guten Teil des Geldes kostete, das er bei sich hatte, und dieselbe Unkenntnis über Boone Helm, die Victoria für ihn zu einem sicheren Ort machte, bedeutete, dass die anderen Männer nicht vorsorglich eingeschüchtert wurden, damit sie ihm einen Teil seines Geldes wieder zurückgaben, um Unmut zu vermeiden. Im Laufe des Abends wurde er mürrisch, und als die Glocke zum Zapfenstreich läutete und der Barkeeper ihn zum Gehen aufforderte, antwortete er auf die höfliche Bitte mit einem bösen Grinsen. »Weißt du nicht, dass ich ein zweifelhafter Charakter bin?« Der Barkeeper wusste nichts über Boons Charakter, aber er hatte im Laufe der Jahre mit genügend Männern zu tun gehabt, die zu groß für ihre Hosen waren. Er schickte einen Jungen los, um die Polizei zu holen, und Sergeant Blake war schnell zur Stelle. Das einfache Volk von Victoria wusste zwar nichts von Boon Helm, was man von den Gesetzeshütern jedoch nicht behaupten konnte. Blake selbst erkannte den Namen des Mannes, bevor er die Verhaftung vornahm, da er sich daran erinnerte, dass der Mann etwas mit einem gemeldeten Mord in Salmon River, Florence, zu tun hatte. Während der Ruf nach Gerechtigkeit in diesen Gegenden längst von neueren Kopfgeldern und Beschwerden überlagert wurde, war Blake überzeugt, dass in dem Moment, in dem bekannt wurde, dass jemand Boon Helm am Kragen hatte, die Litanei der gegen ihn eingereichten Beschwerden den Mann so lange ins Gefängnis bringen würde, dass er sich wünschte, nie eine Flasche Whisky gesehen zu haben, ganz zu schweigen von den Flaschen, die er und sein Kumpel aus dem Adelphi geplündert hatten. Nach geltendem Recht konnte Boon 3 Tage lang festgehalten werden, bevor Anklage erhoben werden musste. Während er also dort festsaß, auf seinen Verhandlungstag wartete und seinen Komplizen anstarrte, um sicherzugehen, dass er kein Wort sagte, war Blake damit beschäftigt, Briefe ins ganze Land zu schicken, um sowohl diejenigen ausfindig zu machen, denen Boon Unrecht getan hatte, als auch diejenigen, die Anklage gegen ihn erheben wollten. Der Stichtag rückte immer näher, ohne dass sich eine der Stellen meldete, die er informiert hatte. Victoria war ein beliebtes Überwinterungsquartier für die Minenarbeiter auf dem Weg nach Quesnel Forks, aber der Wechsel der Jahreszeiten, der Boon bei seiner Überlandfahrt vor ein paar Jahren so brutal bestraft hatte, kam ihm jetzt zugute. Das schöne Wetter führte dazu, dass die Bergleute zu ihren Arbeitsplätzen zurückkehrten, anstatt nach Victoria zu gehen, um sich dort auf den Winter vorzubereiten, wodurch wiederum die Nachricht von den Morden in Antler Creek nie so weit vordrang. Blake traute keinem einzigen Wort von Boon, weshalb nicht mit Sicherheit festzustellen war, wohin ihn seine Reisen in den Monaten vor seiner Ankunft in Victoria geführt hatten. Daher war es auch nicht festzustellen, wo genau nach Beweisen gegen ihn gesucht werden sollte oder wo er möglicherweise ein Verbrechen begangen hatte. Selbst eine sorgfältige Untersuchung von Boons Eigentum, das sichergestellt worden war, lieferte keine Hinweise. Zum Teil waren es Dinge, die er aus Missouri mitgebracht hatte, zum Teil waren es Relikte aus seiner Zeit in Kalifornien, Oregon, Utah und bei der Miliz. Doch selbst diese gaben keinen wirklichen Aufschluss über Boons Route, denn sie wurden durch ebenso viele Gegenstände ergänzt, die er seinen Opfern gestohlen hatte. Dank seiner Vorliebe, Bergleute um ihren Reichtum zu bringen, kamen seine Opfer aus dem ganzen Land und von der ganzen Welt, um für ihr Gold zu schuften und das mit ihrem Leben zu bezahlen. Die Tage vergingen und Boon hatte es irgendwie geschafft, sich einen Anwalt zu besorgen, dem er eine reiche Bezahlung versprach, und Blake war verzweifelt und besorgt, dass ihm dieses Monster entwischen könnte. Also richtete er seine volle Aufmerksamkeit auf Boons Begleiter, den er als das schwächere Glied ausgemacht hatte. Der Mann konnte seinem Verhör nicht standhalten. Das Leben in der Wildnis, das Boon so gut gefiel, hatte ihn völlig geschwächt, und ein harter Schlag gegen den Kopf war einer zu viel gewesen. Er wurde in aller Stille auf dem Armenfriedhof außerhalb von Victoria beigesetzt und sein Name für den nächsten Morgen von der Verhandlungsliste gestrichen. Boons Anwalt, ein Mr. Bishop, wartete am Tag seines Prozesses vor dem Gefängnis auf ihn. Sein Gesicht sollte sich wohl zu einem angenehmen und professionellen Lächeln verziehen, das in Wirklichkeit jedoch wie die selbstgefällige Miene eines Mannes aussah, dem eine beträchtliche Geldsumme versprochen worden war, unabhängig davon, ob er den Fall gewinnen würde oder nicht. Noch bevor das ehrenwerte Gesäß des Richters auf der Bank Platz genommen hatte, trug Mr. Bishop seinen Fall vor. Die Polizei von Victoria habe den guten Namen und Charakter von Mr. Boon Helm mutwillig zerstört, indem sie falsche Informationen über ihn verbreitet habe, die unweigerlich zu einem unfairen Verfahren vor den Geschworenen führen würden. Die Polizisten, die zwischen Bishops Erklärungen kurz zu Wort kamen, erklärten unmissverständlich, dass sie nichts von einer solchen Vereinbarung wüssten, woraufhin Bishop seine immer weiter ausufernde Verschwörungstheorie aufstellte. Während der ganzen Zeit stand Blake am Rande des Wahnsinns. Sie hatten endlich den abscheulichen Mörder Boon Helm gefasst und nun würde er, dank einiger fadenscheiniger Tricks seines Anwalts, wahrscheinlich mit einem kleinen Loch in seinem Geldbeutel davonkommen. In der Sitzungspause vor der Urteilsverkündung legte er sich mit dem Richter an, womit er genau das Gegenbild zu Bishops sorgfältig ausgearbeitetem Blödsinn ablieferte. Er forderte, dass der Mann für seine Verbrechen die höchstmögliche Freiheitsstrafe erhielt, dass Victoria ihn länger festsetzte und dass weitere Anklagen gegen ihn erhoben oder sogar eine Auslieferung beantragt werden sollten. Am Ende war der Richter so erschöpft von der ganzen Situation, dass er schließlich sowohl die mildeste Strafe verhängte, die angesichts der glasklaren Beweise dafür, dass Boone seinen Deckel im Saloon nicht bezahlt hatte, möglich war, als auch die härteste, die er verhängen konnte, um den tobenden Sheriff zu besänftigen. Als Gegenleistung in Form einer äußerst angemessenen Kaution von $50 wäre Boone auf freiem Fuß und niemandem außer seinem Gewissen verpflichtet. Da er sich die Dienste eines so guten Anwalts wie Mr. Bishop sichern konnte, gingen alle davon aus, dass er diese Summe ohne Probleme aufbringen und mit etwas Glück aus Victoria verschwinden würde, bevor er noch mehr Ärger verursachen konnte. Blake fluchte in den hinteren Reihen des Gerichtsgebäudes. Dieser Schurke würde ihnen durch die Lappen gehen, und wenn er das nächste Mal von ihm hörte, war wahrscheinlich ein Kopfgeld von Tausenden von Dollar auf ihn ausgesetzt, weil er eine noch größere Untat begangen hatte. Er hatte die Hand am Dienstrevolver an seinem Gürtel und überlegte, was es bringen würde, wenn er Boone auf den Stufen des Gerichtsgebäudes niederschießen würde, als er die gute Nachricht hörte. Boone besaß kein Bargeld. Er besaß auch nichts, was er hätte verpfänden können. Am Ende des Tages, an dem er wirklich fantastische Arbeit geleistet hatte, fragte Mr. Bishop, ob er wohl für seine Bemühungen bezahlt werden würde. Und so trat stattdessen die zweite Hälfte des Urteilsspruchs in Kraft. Als Strafe für seine Verbrechen würde Boone einen Monat lang in einer Sträflingskolonne harte Arbeit im Dienste der Stadt Victoria verrichten, und die Entschädigung für diese Arbeit würde mit seinen Schulden im Adelphi Saloon und bei Mr. Bishop verrechnet werden. Blake blieben nur 4 Wochen Zeit, um von seinen amerikanischen Kollegen zu hören. Das war so viel Zeit, dass er sich fast sicher war, dass es zu einem Auslieferungsersuchen kommen würde. Er hielt zwar Ausschau nach der Postkutsche, entspannte sich ansonsten aber, da er sich sicher war, dass der Verbrecher Helm seine gerechte Strafe bekommen würde. In seinem ganzen Leben hatte Boone noch nie so hart gearbeitet wie in diesen 4 Wochen. In aller Herrgottsfrühe wurde er von seiner kalten Strohpritsche geholt und an die Männer neben ihm gekettet. Anschließend wurden sie mit der Bergbauausrüstung ausgestattet, mit der Boone bereits bestens vertraut war, und zum Straßenbau ausgesandt. Es war knochenharte Arbeit. Ihr Gehorsam und ihre Arbeitsmoral wurden durch die Schrotflinte gesichert, die einer der Deputies stets auf sie gerichtet hielt, und selbst bei einem rebellischen Geist wie Boone sorgte der sichere Tod bei Ungehorsam dafür, dass er bis weit über den Punkt der Erschöpfung hinaus arbeitete. 4 Wochen lang konnte er sehen, wie die andere Hälfte lebte, die Welt der gehorsamen Menschen, die die Regeln befolgte und ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verrichteten und dafür eine angemessene Entlohnung erwarteten. Er verabscheute es mehr, als er sich je hätte träumen lassen. Erst nachdem er seine Strafe verbüßt hatte und freigelassen worden war, traf endlich das Auslieferungsersuchen bei Sergeant Blake ein, 3 Tage nach Ablauf der Frist. Nur 3 Tage zuvor hatte Blake mit ansehen müssen, wie Boone sein gesamtes Waffenarsenal zurückgehalten hatte. Boones seltsame Ausstrahlung hatte wieder einmal seinen Dienst getan und einen der anderen frisch entlassenen Häftlinge angezogen. Der Mann nannte sich Dirty Harris und, wie es der Zufall so wollte, endete seine weitaus längere Haftstrafe am selben Tag wie Boones. Kurz nach ihrer Entlassung verließen sie gemeinsam die Stadt, immer noch unter Blakes wachsamem Auge, der sich wieder einmal in eine bittere Wut über die Fehler des Systems hineinsteigerte, dem er verpflichtet war. Als er an diesem Morgen aufgestanden war, hatte er eine Abmachung mit sich selbst getroffen. Er würde Boone so lange beobachten, bis er die Grenze seines Zuständigkeitsbereichs überschritt. Sollte der Mann bis dahin auch nur 1 Zentimeter aus der Reihe tanzen, würde er das als Rechtfertigung dafür nehmen, ihn zu erschießen und seiner Bedrohung ein für allemal ein Ende zu setzen. Zu Blakes anhaltender Frustration benahm sich Boone bis zur Stadtgrenze und darüber hinaus mehr als gut, während er ein neues Ziel verfolgte. So schnell wie möglich, so viel Abstand wie möglich zwischen sich und seine schlechten Erinnerungen an einen harten Arbeitstag zu bringen. 9. Die Hand beißen, die einen füttert. Wie sich herausstellte, war Dirty Harris der Besitzer eines Packzugs, und während seine Untergebenen die Dinge während seiner Abwesenheit am Laufen gehalten hatten, nahm er nun wieder seine Position an der Spitze des Zuges ein. Boone reiste gern mit ihm, zum einen wegen der Sicherheit und des Komforts, den er ihm auf dem Weg zurück nach Antler Creek bot, zum anderen wegen der Schätze, die ihn dort erwarteten. Boone und seine Begleitung kamen im Frühjahr 1863 auf ihrer Reise durch Sumas in der Nähe von Vancouver, als er ein vertrautes Gesicht entdeckte. W.T. Collinson, der Bergarbeiter, den er nur wenige Tage nach den Morden in Antler Creek überfallen hatte, stand dort auf der Straße und sah ihm direkt ins Gesicht. Normalerweise hätte Boone den Mann, der ihn als Verbrecher identifizieren könnte, auf der Stelle ermordet, doch das war in diesem Fall einfach nicht möglich. Der Bergmann Collinson hatte in jenem Jahr in Sumas überwintert und sich die Freundschaft vieler einheimischer Männer erworben, die sich um ihn scharten, als er sich zu erkennen gab. Schlimmer noch, Boone und Dirty Harris standen gerade direkt vor der örtlichen Polizei. Beim Klang der Schüsse wären die Polizisten mit ihren Gewehren herausgestürmt und während Boone gegen einen Bergarbeiter und seine Leute vielleicht eine Chance gehabt hätte, war es eine ganz andere Sache, sich mit sämtlichen Polizisten einer Stadt anzulegen. Hier, im Angesicht der sicheren Niederlage, wurde der berühmte Schneid von Boone Helm auf die Probe gestellt und für unzureichend befunden. Er schlich mit eingezogenem Schwanz aus der Stadt, bevor ein Aufgebot zu seiner Verhaftung zusammengestellt werden konnte und war fest entschlossen, allein in die Freiheit zu fliehen. Doch davon wollte Dirty Harris nichts wissen. Die Strafkolonie hatte die beiden zu Brüdern gemacht, und wenn er seinen Packzug zurücklassen musste, damit die beiden inkognito das Land durchqueren konnten, dann würde er genau das tun. Genauso schnell, wie sie in die Stadt gekommen waren, verschwanden die beiden Männer wieder in der Wildnis. Nun stand Collinson vor derselben Situation wie zuvor. Selbst als der Trupp versammelt war, gab es keine Hoffnung, die erfahrenen Überlebenskünstler in der Wildnis der Welt zu finden. Also traf der Bergmann stattdessen eine unternehmerische Entscheidung. Er wusste wie alle anderen, die in Quesnel Forks gewesen waren, dass Boone seine unrechtmäßig erworbenen Gewinne irgendwo in der Gegend vergraben hatte. Also beschaffte er sich das schnellste verfügbare Pferd und nahm den kürzesten Weg nach Fort Yale, wo die britischen Behörden ihre Truppen stationiert hatten und erstattete ihnen Bericht. Während ein Trupp überwinternder Farmer kaum eine Chance hatte, Boone einzuholen, war eine organisierte Suche durch eine gut ausgebildete Kavallerieeinheit eine andere Sache. Sie wussten, wohin Boone unterwegs war, und sie kannten alle Trapperpfade und Abkürzungen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie ihn einholten. Obwohl alle Städte zwischen Vancouver und Antler Creek von Booten in Alarmbereitschaft versetzt wurden, gab es weiterhin keine Spur von Boone oder Dirty Harris, was die Behörden ziemlich verblüffte. Wie konnten Männer ohne Vorräte solche Entfernungen zurücklegen? Ein Mann könnte sich vielleicht von der Jagd ernähren, aber zwei würden sicher verhungern. Die Jagd war einfach nicht so ergiebig. Nachdem es wochenlang kein Zeichen von Boone gegeben hatte, vermuteten die Briten, dass er einfach irgendwo in der Wildnis der Welt verschwunden war. Also stellten sie ihre Suche ein und wandten sich dringenderen Dingen zu, als plötzlich der erste Hinweis auf Boones Aufenthaltsort entdeckt wurde. Einige Pelztierjäger waren mit einer seltsamen Geschichte in die Stadt zurückgekehrt. Offenbar liefen zwei Männer an einem Flussbett entlang in Richtung Norden. Das kam den Trappern seltsam vor, vor allem weil das Flussbett zu diesem Zeitpunkt keineswegs trocken war, sondern dank der Schneeschmelze stellenweise fast hüfthoch stand. Für die Briten, die dafür bekannt waren, dass sie Hunde einsetzten, um gesuchte Verbrecher aufzuspüren, war diese Geschichte ein klarer Beweis dafür, dass Boone immer noch da draußen war und sich der Verfolgung entzog. Also wurde die Jagd wieder aufgenommen. Als sie Boone schließlich entdeckten, ergab er sich widerstandslos. Einmal mehr schien es, als würde er sich freiwillig in Gewahrsam nehmen lassen, um seinen widrigen Umständen zu entkommen. Nach einem langen Monat harter Reise war er halb verhungert und völlig erschöpft. Von Dirty Harris gab es keine Spur. Die Briten befürchteten einen Hinterhalt und stellten Boone sofort zur Rede, um herauszufinden, wo sich seine Wege mit Harris getrennt hatten. Boone erklärte, dem sei nicht so, Harris sei immer noch bei ihm. »Meinen Sie, ich wäre so dumm zu verhungern, wenn ich es verhindern kann? Ich habe ihn natürlich aufgegessen.« Zunächst hielten die Kavalleristen dies für eine Art kranken Scherz, den Boone in seinem oberflächlichen Tonfall machte. Doch nachdem sie sich über die Gerüchte, die sich um Boone Helms Namen rankten, ausgetauscht hatten, wurde es als grausame Tatsache akzeptiert. Sie führten Boone den Fraser River hinauf, wobei dieser mit so viel Eisen gefesselt war, dass ein Fehltritt ihn in die Tiefe hätte stürzen können. Diesmal würde man ihn nicht unterschätzen. Als sie in Fort Yale ankamen, war auch nicht die Rede davon, ihn bis zum Vorliegen von Beweisen festzuhalten. Boone sollte in die Vereinigten Staaten von Amerika gebracht und dort für die von ihm begangenen Verbrechen vor Gericht gestellt werden. Im Grunde genommen wurde er ins Exil geschickt, denn sollte er jemals nach Kanada oder in ein anderes Land unter britischer Herrschaft zurückkehren, würde er wegen der Ereignisse in Antler Creek, wegen des Mordes angeklagt und für dieses Verbrechen mit Sicherheit gehängt werden. Die amerikanischen Behörden schickten einen gewissen Mr. Brandian, um Anspruch auf Boone zu erheben. Als Sonderbeauftragter der Bundesregierung erhielt er Sonderrechte und Erleichterungen, um seine Aufgabe in vollem Umfang wahrnehmen zu können. Es würde keinen Todesmarsch in Ketten durch Kanada geben, bei dem er reichlich Gelegenheit hätte zu entkommen. Stattdessen wollte Brandian ihn in Ketten legen, mit einer Kutsche nach Victoria und von dort aus nach Washington bringen, wo er seine Strafe absitzen würde, nachdem er kurz in einen Gerichtssaal gebracht worden war. Brandian empfand Boone während dieser Reise als äußerst mürrisch und schweigsam. Das war eine große Enttäuschung für den Gesetzeshüter, der gehofft hatte, einige neue Horrorgeschichten zu erfahren, die er später bei einem Drink vor seinen Kumpels zum Besten geben könnte. Als er sich Boones eingefallenen Augen und die hohlen Wangen besah, konnte er nur schwer glauben, dass man ihn jemals als imposant empfunden hatte. Da alle Muskeln aus seinem Körper verschwunden waren, sah er seltsam aus, fast schon dürr. Wo war der Barbarenkönig, der sich an den Feinden seiner Feinde labte? Wo war der Verbrecher, der die Menschen in Angst und Schrecken versetzen konnte? Alles, was übrig blieb, war ein in Haut gehülltes Skelett mit dunklen Augen, die in den grenzenlosen Horizont starrten und sich wahrscheinlich fragten, ob sie jemals wieder das große, weite Nirgendwo sehen würden. Der Aufenthalt im Gefängnis von Victoria war nur kurz und Brandian ließ sein Mündel nur selten aus den Augen. Er zog es sogar vor, im Gebäude zu schlafen und nicht im bequemen Gästezimmer des Richters, das man ihm angeboten hatte. Trotz des aktuellen Zustands von Boone unterschätzte er ihn nicht und allmählich schien sein Gefangener zu erkennen, dass es sinnlos war, sich totzustellen. Als sie mit dem Schiff nach Port Townsend aufbrachen, war Boone wieder in seine gewohnte Prahlerei verfallen und erzählte Brandian all die Horrorgeschichten aus seinem langen Leben, Details, die schon bald in zeitgenössischen Büchern über die bösen Männer des Wilden Westens zu finden waren. Als Entschädigung für diese Geschichten, von denen Brandian in den Jahren des Ruhestands sicher gut leben konnte, versorgte er Boone gerne mit Zigaretten und Whisky. Das stets wachsame Auge, das er auf Boone gerichtet hatte, verwandelte sich in das weniger vertraute Gefühl, in guter Gesellschaft zu sein. Am Ende der Fahrt mit der Fähre nach Süden war Brandian halb davon überzeugt, dass er Boone die Eisen abnehmen und sie beide in einer netten Hütte unterbringen konnte, ohne dass er befürchten musste, dass sein Freund sich aus dem Staub machen würde. Zu seinem Glück tat er das nicht, denn schließlich war er nicht so dumm zu glauben, dass Boones Freundschaft etwas wert war. Er hatte gesehen, wie Boone Helm seine Freunde behandelte. Nach einem Streit sahen die meisten Männer jene, die sie einst für Freunde gehalten hatten, auf der Straße grußlos vorbeigehen. Boone sah seine auf dem Plumpsklo wieder. Kurz nach dem Einlaufen in Port Townsend trennten sich Brandians und Boones Wege. Boone kam zunächst in die Hände des örtlichen Sheriffs und dann in die liebevolle Obhut des Gefängnisdirektors von Port Townsend, wo er den Rest seines Lebens in Elend und Verwahrlosung verbringen sollte. Brandian hatte zwar alle Warnungen über Helms Gerissenheit weitergegeben und darauf hingewiesen, wie wichtig es war, ihn zu bewachen, aber die schiere Menge der Gefangenen im Gefängnis selbst ließ kaum Gelegenheit für diese Art von besonderer Aufmerksamkeit. Innerhalb weniger Tage gelang es Boone, ein Messer zu seinem Schutz an sich zu bringen. Außerdem ergatterte er eine der Kellen, die im Gemüsegarten des Gefängnisses verwendet wurden, um damit den Boden seiner Zelle umzugraben. Er würde so lange in Port Townsend einsitzen, bis ein Richter über die volle Dauer seiner Strafe entschieden hatte. Bis dahin nutzte er jedoch seine hart erarbeiteten Fähigkeiten als Bergarbeiter dazu, um nicht nur unter der Mauer seines Zellenblocks, sondern auch unter den Außenmauern des Gefängnisses hindurch zu entkommen. Sein Verschwinden blieb 3 Tage lang unbemerkt, bis schließlich eine Wache an dem Haufen Lumpen rüttelte, den er in seinem Bett zurückgelassen hatte. Der Arbeitsgruppe fehlte an diesem Tag ein Mann und der faule Kerl hatte die perfekte Figur, um diese Lücke zu füllen. Es dauerte sehr lange, bis sie die Bedeutung der Lumpen erkannten, das ganze Gefängnis durchsuchten und schließlich den abgedeckten Tunnel entdeckten. Doch inzwischen waren 4 Tage vergangen und er bereits so weit weg, dass nicht einmal die schnellsten Pferde ihn noch einholen konnten. Sein Name wurde an alle Städte im Nordwesten weitergegeben. Doch er lebte nach wie vor nicht unter zivilisierten Menschen, sondern in den Bergen, wo er jagte und Fallen aufstellte, um sich zu ernähren und mit den amerikanischen Ureinwohnern handelte, wenn er Waren benötigte, die er nicht von einem toten Körper bekommen konnte. Von da an war seine Reise gen Süden eine schrittweise Verbesserung. Er wechselte von seinem Gefängnismesser zu einem Bowie, von seiner Gefängniskleidung und seinen ungegerbten Pelzen zu etwas, das einem Herrenanzug ähnelte, wenn auch einem geflickten. Aus diesem größeren Messer wurde bald eine Pistole, als Boone auf einen Reisenden stieß, der nachts allein in den Ebenen von Oregon kampierte. Mit dieser Pistole kam er zu einem Pferd und so weiter, bis er wieder im goldenen Staat Kalifornien ankam, wo er schnell feststellte, dass die Nachricht von seinem Ausbruch aus dem Gefängnis vor ihm eingetroffen war. Berühmtheit war schon immer Boones bester Freund gewesen, vom Ruhm als harter Kerl in Missouri bis hin zu dem Schrecken, den sein Name in den Herzen seiner Opfer ausgelöst hatte, als er noch ein Straßenräuber gewesen war. Doch nun schlug ihm eben diese Berühmtheit die Türen vor der Nase zu. Als er San Francisco erreichte, war es für ihn noch nicht einmal sicher, die Stadt zu betreten, was seiner Meinung nach ungerecht war, da er in dieser Stadt überhaupt keinen Mord begangen hatte. Zumindest nicht, dass er sich erinnern konnte. Auf der Flucht und ohne den Vorteil eines vertrauten Gebiets spürte Boone, wie sich die Schlinge um seinen Hals allmählich zuzog. Wenn er keinen Unterschlupf fand, bis die schlimmsten Kopfgeldjäger und Gesetzeshüter zu neuen Unternehmungen aufbrachen, würde man ihn sicher bald gefangen nehmen. Auf den weiten Feldern jenseits der sanften Hügel um San Francisco musste er sich jedes Mal hinter Zäunen verstecken und in Gräben springen, wenn ein Pferd vorbeikam. Sein eigenes Pferd war zu auffällig, sodass er es verscheuchte, bevor er sein Lager aufschlug. In den Feldern gab es jede Menge Beute, um seinen Magen zu füllen, und er hatte nicht die Zeit, das Tier zu schlachten oder zu kochen, selbst wenn er Lust dazu gehabt hätte. Selbst ein Lagerfeuer hätte seine Position verraten, und so musste sich Boone an der Schwelle zur Zivilisation und seiner Rettung unter Heuhaufen kauern, um sich zu wärmen, als wäre er ein hirnloses Tier. In einem dieser Heuhaufen wurde er schließlich entdeckt, allerdings nicht von der Polizei oder einem Kopfgeldjäger, sondern von einem Farmer. Unter normalen Umständen hätte die Begegnung mit einem Bleigeschoss zwischen den Augen des Mannes geendet, aber die Umstände waren weit davon entfernt, normal zu sein, und der erschöpfte Boone war kurz davor, sich zu stellen, um eine Nacht im Haus zu verbringen und sich eine ordentliche Mahlzeit in den Bauch zu legen. Der Farmer war kein gewöhnlicher Mann. Er hatte sich das Geld, das er für den Kauf dieses grünen Paradieses brauchte, während des harten Vordringens in den Westen verdient, als Männer wie Boone und er noch den Respekt erhielten, den sie als Krieger und Beschützer verdient hatten, anstatt wegen ihrer gewalttätigen Neigungen aus den Städten vertrieben zu werden. Dieser Mann sah sich selbst in Boone, und anstatt ihn der Justiz zu übergeben oder selbst das Kopfgeld zu kassieren, tat er das Undenkbare und bot ihm Schutz an. Boone schlief in der nächsten Nacht in einem weichen Daunenbett und aß am nächsten Tag einen feinen Rindereintopf. Man gönnte ihm all die Annehmlichkeiten, die er während seiner langen Reise von Washington hierher vermisst hatte, und behandelte ihn mit einer Freundlichkeit, die jedes Herz erweicht hätte. Die Männer tauschten eine Zeit lang Geschichten aus, wobei jedes kleine Eingeständnis seiner Verbrechen Boone dazu brachte, noch mehr zu gestehen. Als er erzählte, dass er seine Begleiter gegessen hatte, rechnete er fast damit, dass der Farmer ihn vor die Tür setzen würde, aber am Ende des Tisches erwartete ihn nur ein gleichmütiges Nicken. Während der Reise in den Westen hatte es harte Zeiten gegeben, in denen das Überleben auf Kosten der Moral gegangen war, in denen die Entscheidung, einem Freund eine Kugel zu verpassen, den Unterschied bedeutet hatte, ob der Track sein Ziel erreichte oder als ein weiteres verlassenes und verrottendes Denkmal der Unfähigkeit in der Prärie endete. Dies war ein Mann, der die Grenzen dessen verstand, wozu Menschen in der Wildnis getrieben werden konnten, und der verstand, dass Überleben oft bedeutete, die dunklen Täler in sich selbst zu durchqueren, genauso wie es bedeutete, gefährliche Landschaften im wirklichen Leben zu durchqueren. Die Wochen vergingen und Boone war immer noch Gast auf der Farm. Nichts wurde von ihm verlangt und nichts wurde von ihm gegeben. Es war so nah an seinem Traumleben, wie er es noch nie erlebt hatte, und es gab keine Anzeichen für ein baldiges Ende. Selbst als die Jagd auf ihn mit der Zeit nachließ, wurde Boone nicht unter Druck gesetzt oder ihm ein Ultimatum gestellt, wann er mit dem Faulenzen aufhören und mit dem Packen beginnen solle. Der Farmer besaß genug Arbeit, um sich selbst zu beschäftigen, ohne jemand anderen dazu zu drängen, und sein einsames Leben wurde durch ein wenig Gesellschaft aufgehellt, insbesondere durch die Gesellschaft eines der wenigen jungen Männer in seiner Umgebung, von denen er vermutete, dass sie ein wenig darüber wissen könnten, wie er sein Leben gelebt hatte. An den meisten Abenden tranken sie Whisky und spielten Karten ohne Einsatz, nur um sich die Zeit zu vertreiben. Schließlich besaß Boone keinen einzigen Penny, also konnte er auch nicht spielen, und wenn sein Besucher um Geld gebeten hätte, hätte der Farmer es ihm höchstwahrscheinlich gegeben, ohne Fragen zu stellen. Schließlich waren sie aus demselben Holz geschnitzt. Der Farmer hätte Boone nichts abschlagen können. Der Mann mochte sich selbst in Boone gesehen haben, doch das war eine Illusion. So wie eine bodenlose Grube sich manchmal anhörte, als würde sie sprechen, wenn Töne an die Oberfläche zurückkehrten, so war es auch mit der Leere, in der sich Boones Seele hätte befinden sollen. Es war nicht der Farmer, der Boone schließlich zum Handeln anregte, sondern seine Langeweile. Die Kopfgeldjäger hatten sich zerstreut, und während das auf ihn ausgesetzte Kopfgeld nicht kleiner wurde, wurden die Fahndungsplakate allmählich mit neueren Verbrechen und heißeren Spuren überklebt. Er hätte einfach in einen anderen Staat fliehen können. Er hätte sich einfach aus dem Staub machen und all die großzügigen Geschenke, die der Farmer ihm gemacht hatte, ohne jeglichen Dank mitnehmen und in der Nacht verschwinden können. Stattdessen beschloss er, sich alles zu nehmen. Während der Farmer in seinem Bett schlief, nachdem er mit Boone ein ausgiebiges Mahl genossen und eine ordentliche Menge Whisky getrunken hatte, schlich Boone in sein Zimmer und erschoss ihn. Der Körper des Farmers zuckte unter dem Laken, als Boone alle Kugeln seines Revolvers in die Haut des ahnungslosen Mannes jagte. Falls er Gewissensbisse hatte, weil er einen Mann getötet hatte, der ihm nichts als Freundlichkeit entgegengebracht hatte, so hielt ihn das nicht davon ab, methodisch jede Schublade, jede Truhe und jeden Schrank im Haus nach Wertvollem zu durchsuchen. Auch hier schien Dankbarkeit einfach nicht zu Boones Fähigkeiten zu gehören. Sie war ihm so fremd wie der tiefste Ozean einem Vogel. Er nahm sich, was er wollte und wann er es wollte. Manche Leute gaben es einfach ab, andere erst, als man es ihnen aus den kalten, toten Händen riss. Für Boone machte es jedoch keinen Unterschied. 10. Das Verfahren in Oregon. Nachdem der gesamte tragbare Reichtum des Farmers in den Satteltaschen seines frisch gestohlenen Pferdes verstaut war und er ein paar neue Kleidungsstücke trug, die ihm gerade gut genug passten, um nicht aufzufallen, beschloss Boone, dass der beste Ort, um sich vor Verfolgern zu verstecken, direkt vor deren Nase lag. Die Warnung würde die Südstaaten erreichen, und wenn er weiter aus Washington fliehen würde, würde er nur der Nachricht von seinen Verbrechen hinterherlaufen und sich Ärger einhandeln. Also ließ sich Boone stattdessen von seinen Erinnerungen an Oregon und die angenehme Wildheit leiten, die er dort erlebt hatte. Von allen Zeiten in seinem Leben war die Zeit, in der er die Straßen von Oregon beherrscht hatte, wohl die befriedigendste gewesen, und nun wünschte er sich nichts sehnlicher, als in diese glücklichen Tage voller Mord, Chaos und Goldstaub zurückzukehren. Doch als er in Oregon ankam, stellte Boone fest, dass sich das Land völlig verändert hatte. Seit er das letzte Mal dort gelebt hatte, hatte die Zivilisation es nach und nach in Besitz genommen. Die wilden Nebenstraßen, auf denen er sich früher frei bewegt hatte, waren jetzt gut gepflegt und bewacht. Die Dörfer, in denen er früher sein Unwesen getrieben hatte, hatten solide Mauern errichtet. Der Zustrom von Wohlstand aus dem Süden hatte diese letzte Grenze in einen Ort verwandelt, der der Ostküste ähnlicher war, als die meisten der dort lebenden Männer zugeben wollten. Er könnte seinen Lebensunterhalt nicht allein auf sich gestellt als Straßenräuber bestreiten, und all die Männer, die sich einst unter seiner Fahne versammelt hatten, waren inzwischen tot und in unmarkierten Gräbern entlang der Straße begraben. Er wagte es kaum, seinen Namen laut zu sagen, und was er sich als triumphale Rückkehr vorgestellt hatte, hatte sich in ein wahres Elend verwandelt. Die Welt schien in seiner Abwesenheit kleiner geworden zu sein, die endlose Wildnis gezähmt. Das gefiel ihm nicht, und in seiner Wut machte sich der namenlose Reisende bald selbst einen Namen als stolzer Besitzer eines juckenden Abzugsfingers. Als er nach Florence kam, war dieser Ruf so ziemlich das Einzige, was ihm noch etwas zu essen einbrachte. Unter den Siedlern von Florence gab es Männer, die Boone als den erkannten, der er bei seinem letzten Aufenthalt in Oregon war, aber es gab auch andere, wohlhabendere Männer, denen diese Späher Bericht erstatteten. Und es waren diese wohlhabenden Männer, die Boone von der Straße holten, bevor das Gesetz Wind von ihm bekommen konnte. Ähnlich wie in Salt Lake City sahen sie in Boone die Gelegenheit, sich eines lästigen Schädlings zu entledigen, nämlich eines Bergarbeiters namens Dutch Fred, der von seinen Kollegen oft einfach Chief genannt wurde. Dieser Fred war ihren Plänen für die Zukunft der Stadt nicht so gefügig wie Boone, sodass er entfernt werden sollte. Mit einem kleinen Geldbetrag, der ihm für die Ermordung angeboten wurde, und genug Whisky im Körper, um alle Bedenken und den gesunden Menschenverstand zu ertränken, wurde Boone auf die Stadt losgelassen, um diesen neuen Feind zu töten, der ihm vorgesetzt worden war. Er wollte es schnell machen, einen Vorwand finden, um einen Streit mit diesem Mann anzuzetteln und dann seine Pistole ziehen. Doch es sollte anders kommen. Als er Fred in einem Saloon antraf und eine Schlägerei anzetteln wollte, musste er feststellen, dass sowohl er als auch der Holländer von den Einheimischen zurückgehalten wurde und dass man ihm seine Pistole aus dem Gürtel stahl, um sie sicher zu verwahren. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Boone keine wirkliche Feindschaft gegenüber Dutch Fred empfunden. Das Ganze war nur der letzte in einer langen Reihe von Mordaufträgen, die er angenommen hatte. Doch nun, wo er sich unbewaffnet und entmannt vor den Augen einer ganzen Stadt sah, flammte die lange schwelende Glut von Boone Helms Stolz zu einem gewaltigen Inferno des Zorns auf. Er würde Dutch Fred tot sehen, auf welche Weise auch immer. Als er in den frühen Morgenstunden in denselben Saloon zurückkehrte, ließ Boone sich seine Waffe wiedergeben und versprach, die Stadt still und leise zu verlassen, doch dann ging er auf Dutch Fred los, verfehlte ihn mit seinem ersten Schuss, zielte dann aber genauer und traf ihn mit seinem zweiten Schuss ins Herz. Der ganze Saloon war wie betäubt, als er hinausstolzierte, aber es dauerte nicht lange, bis er für dieses Verbrechen bestraft wurde. Als er an die Türen der wohlhabenden Männer von Florence klopfte und um seinen Lohn bat, öffneten sie ihm nicht und taten so, als hätten sie seinen Namen noch nie gehört. Als er hartnäckiger wurde und ihnen mit Gewalt drohte, weil sie sich nicht an die Abmachung hielten, erschien auf wundersame Weise der Sheriff. Solch einen kaltblütigen Mord hatte es in Florence noch nie gegeben, und die Nachricht von dieser Schandtat verbreitete sich schnell, als Boone sich auf den Weg zur kanadischen Grenze machte. Ob er seinen vergrabenen Schatz zurückholen oder nur der amerikanischen Justiz entkommen wollte, war unklar. Auf jeden Fall wurde er von Kopfgeldjägern an der Grenze aufgespürt und nach Portland zurückgebracht, wo er inhaftiert wurde und auf seine Auslieferung nach Florence wartete, um sich dort vor Gericht zu verantworten. Die Monate zogen sich hin und die Welt ließ ihn nur zu gern in seine Einzelzelle verrotten. Doch so gern sie auch den Schlüssel wegwerfen und Boone vergessen wollten, das Gesetz des Landes würde dies nicht tolerieren, ganz gleich wie gerechtfertigt es war. Damit ein Mann eingesperrt werden konnte, musste er sich vor Gericht verantworten. Und damit ein Mann sich vor Gericht verantworten konnte, musste er in dem Land, in dem das Verbrechen begangen wurde, angeklagt werden. Nach 6 Monaten Einzelhaft wurde Boone wieder ans Tageslicht geholt. Seine eingefallenen Augen waren vom Licht halb geblendet und seine einst furchterregende Gestalt war durch die Haferschleimdiät im Gefängnis von Portland zu Haut und Knochen verkümmert. Als er zur Postkutsche geführt wurde, die ihn ins Verderben bringen sollte, machte man sich nicht einmal die Mühe, ihn in Ketten zu legen. Boone war ein Mann, der jede Hoffnung auf Rettung verloren hatte. Er sah kaum auf, als sein Name gerufen wurde. Alle Anwesenden waren überzeugt, dass die lange Isolation ihn gebrochen hatte. Doch das hatte sie nicht. Er hatte im Laufe der Jahre weitaus Schlimmeres erlitten, als das Gefängnis von Portland gegen ihn aufbringen konnte, oft durch seine eigene Hand. Isolation war keine Strafe für Boone. Für ihn waren andere Menschen die Hölle. Er schwankte zwischen der Bewunderung seiner Weggefährten und dem Abscheu vor der gesamten Menschheit, und in all den Monaten in Einzelhaft war er durchaus zu beidem in der Lage gewesen. Er träumte von den Geschichten, die hinter vorgehaltener Hand über ihn erzählt wurden, von dem Monster, das so furchterregend war, dass sie ihn nicht einmal zum Essen aus seiner Zelle lassen konnten, und er verfluchte die Feiglinge, die ihm das angetan hatten. Man nahm an, dass Florence das Ende der Fahnenstange für diesen Schurken sein würde. Ein ganzer Saloon voller Menschen hatte entsetzt zugesehen, wie er eine bewunderte Legende der Stadt kaltblütig erschossen hatte. Das waren genug Zeugen, um einen Richter davon zu überzeugen, dass der Himmel in Wirklichkeit nicht blau war. Ohne Freunde und ohne Ressourcen gab es allen Grund zu der Annahme, dass die blutige Geschichte von Boone Helm endlich ihr Ende fand. Doch als er in Florence ankam, konnte kein einziger Zeuge gefunden werden, der ihn als den Mörder von Dutch Fred identifizieren würde. Einige meinten, Boones Gönner in der Stadt hätten interveniert, aber in einer geheimen Konferenz hinter verschlossenen Türen wollte keiner von ihnen die Verantwortung übernehmen. Für sie war es weitaus sinnvoller, die einzige Verbindung zwischen ihnen und dem Verbrechen schwanken zu sehen, als ein weiteres Eingreifen zu riskieren. Es stand jedoch außer Frage, dass eine beträchtliche Geldsumme geflossen war, um das Schweigen in diesem Saloon voller Menschen zu erkaufen, weit mehr als Boone selbst zur Hochzeit seiner Verbrecherlaufbahn hätte aufbringen können. Da sich niemand meldete, um Boone zu identifizieren, brach der Fall innerhalb weniger Augenblicke zusammen und dem Richter blieb keine andere Wahl, als ihn freizulassen. Boone verließ das Gerichtsgebäude und wurde von seinem Bruder Old Tex in die Arme genommen. Während der langen Tage seiner Gefangenschaft in Portland, in denen er auf seinen Abtransport gewartet hatte, hatte Boone fleißig Briefe geschrieben. Den Wachen, die sie weitergegeben hatten, hatte er erklärt, dass er sein Testament gemacht und diejenigen um Verzeihung gebeten habe, denen er Leid angetan hatte. In Wahrheit war er auf der Suche nach der Adresse seines ältesten und reichsten Bruders gewesen. Old Tex hatte sich einen Namen gemacht, weil er der Erste in der Helm-Familie war, der sich von der Farm in Missouri losgerissen hatte, um in Texas sein Glück zu finden. Ursprünglich hatte Boone in seine Obhut kommen sollen, bevor er seinen ersten Mord begangen hatte und nach Kalifornien geflohen war. Trotz allem, was geschehen war, gab es immer noch eine gewisse familiäre Verbindung zwischen den beiden. Und in den ruhigen Zeiten, in denen er überwintert oder in der Miliz gedient hatte, hatte Boone versucht, trotz seiner Ungeschicklichkeit im Umgang mit der Feder seine Korrespondenz mit dem Mann aufrechtzuerhalten. In dieser Zeit der Krise, in der er keine Option mehr zu haben schien, hatte Boone endlich seinen ultimativen Fluchtplan in die Tat umgesetzt. Einen Plan, den er nur ein einziges Mal anwenden konnte, bevor jegliches Vertrauen zwischen ihm und Old Tex zerstört war. Von Portland aus schickte er einen flehenden Brief, in dem er erklärte, dass er einen dummen Fehler begangen und einen Mann in einer Kneipenschlägerei getötet hatte. Eine kindliche Indiskretion, die nun das vorzeitige Ende seines Lebens bedeuten würde. Er hatte Tex angefleht, für ihn zu intervenieren, und Old Tex entpuppte sich tatsächlich als der pflichtbewusste große Bruder. Er war einen Monat vor der geplanten Verhandlung in Florence angekommen und hatte Nachforschungen über die Ereignisse angestellt, die zur Verhaftung seines Bruders geführt hatten. Boones Geschichte und die der Stadtbewohner wichen deutlich voneinander ab, aber wenn Tex die Augen zusammenkniff, könnte er ähnliche Orientierungspunkte ausmachen und verstehen, wie beide Seiten die Dinge anders gesehen haben könnten. Seine nächste Aufgabe bestand darin, alle Personen zu identifizieren, die an diesem Abend im Saloon gewesen waren, als Boone zurückgekehrt war, um seine Waffe zu holen. Der Barkeeper war leicht zu finden und billig genug, um ihn zum Schweigen zu bringen, aber die anderen Männer waren ein schwierigeres Unterfangen. Goldgräber waren reich, ihr Schweigen zu erkaufen wäre ein weitaus schwierigeres Unterfangen. Glücklicherweise brauchte Tex ihr Schweigen nicht zu erkaufen, er musste nur ein paar starke Männer anheuern, die mit Waffen und Drohungen umgehen konnten. Alles in allem erwies sich das ganze Verfahren als wesentlich kostengünstiger, als er erwartet hatte, und so war das schiefe Lächeln, das er dem kleinen Boone schenkte, als er aus dem Gerichtsgebäude huschte, nur mit einem Hauch von Ironie behaftet. Sie verließen Florence sofort, bevor der Unmut der Freunde des Verstorbenen in weitere Gewalt umschlagen konnte, und kamen auf dem Weg zur Südgrenze des Staates gut voran, bevor sich das Gespräch von der gemeinsamen Vergangenheit auf die Zukunft richtete. Tex hatte zwar sein Bestes getan, um seinem Bruder zu glauben und ihn beim Wort zu nehmen, aber er wäre tatsächlich ein solcher Narr gewesen, hätte er es in der halsabschneiderischen Welt, in der er lebte, nicht weit gebracht. Gerüchte über Boones Heldentaten waren bis zu ihm durchgedrungen, selbst im fernen Texas, und er glaubte, dass sein kleiner Bruder seinen Lebensweg ein für allemal ändern müsse. Wenn nicht, wäre der Galgen seine unausweichliche Endstation. Das gefiel Boone gar nicht. Er war inzwischen daran gewöhnt, selbst Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen zu tragen, und die Vorstellung, dass eine Person mit Autorität über ihn den Verlauf seiner Zukunft diktieren könnte, stieß ihm sauer auf. Er wurde mürrisch und schwieg, bis Old Tex schließlich seine Optionen erläuterte. So wie Tex es sah, hatte Boone zwei Möglichkeiten, seinen Namen reinzuwaschen. Die eine bestand darin, den Weg der Gewalt fortzusetzen, aber seine bösen Impulse in ein höheres Gut umzuwandeln, und die andere darin, sich von der blutigen Vergangenheit, die er hinter sich gelassen hatte, zu lösen und Kurs auf Wohlstand und Hoffnung zu nehmen. Um die erste Option zu erfüllen, schlug Tex vor, Boone dabei zu helfen, sich in die Armee der Konföderierten einzuschreiben. Er wollte sogar dafür sorgen, dass er sich nicht von unten nach oben durcharbeiten musste. Er warb bei Boone für die Sache und stützte sich dabei auf die bereits vorhandene und lautstark zum Ausdruck gebrachte Zuneigung seines Bruders für die Konföderation und alles, wofür sie stand, sowie auf die aufregenden Möglichkeiten, die ihm der Dienst in einer solchen Armee bieten würde. Nur wenige Männer kannten das Land so gut wie Boone, und wenn man ihm das Kommando über Späher übertrug, könnte er die Aufmerksamkeit und den Beifall des konföderierten Präsidenten Jefferson Davis auf sich ziehen, eines der einzigen menschlichen Wesen auf diesem Planeten, dem Boone jemals die geringste Bewunderung entgegengebracht hatte. Sollte dieser Weg der Ehre und des Ruhmes Boone nicht gefallen, wäre die Alternative, mit seinem Bruder nach Texas weiterzureisen, wo er eine Stelle bei der inzwischen angesehenen Boone Mineral Company finden würde. Dort könnte er seine früheren Erfahrungen als Bergmann und Überlebenskünstler nutzen, um reiche Vorkommen aufzuspüren, die das Unternehmen für sich beanspruchen und abbauen könnte. In einem Unternehmen, in dem es um so viel Geld ging, wurden immer loyale Männer gebraucht, und Old Tex wünschte sich von ganzem Herzen, seinen Bruder an seiner Seite zu haben, der ihm bei all dem Verrat, der ihn umgab, den Rücken frei hielt. Selbst dort wäre Boones gefährlicher Ruf ein Segen, denn er würde bei Verhandlungen mit lästigen Kunden helfen und es dem Unternehmen ermöglichen, auf diejenigen, die sich ihm widersetzten, eine ganz andere Art von Druck auszuüben. Doch es ging Tex nicht nur um die Vorteile. Denn im nächsten Atemzug versprach er, dass Boone nach Ablauf einer vorab festgesetzten Zeit einen immer größer werdenden Anteil an der Firma erhalten würde und ein sehr komfortables Leben führen könnte, bis er sich schließlich in den Ruhestand zurückziehen würde. Beide Aussichten waren von der Art, für die die meisten durchschnittlichen Männer töten würden, doch Boone schaute diesem geschenkten Gaul ins Maul und fand ihn unbrauchbar. Die Wahrheit war, dass sein Bruder immer noch seine Entscheidungen für ihn treffen würde. Er wäre Tex gegenüber verpflichtet, egal welchen Weg er einschlagen würde. Wenn er auf Geheiß seines Bruders einen Posten in der Armee erhielt, könnte ein schlechtes Wort von Tex seine militärische Karriere beenden. Wenn er ihm in das Familienunternehmen folgen würde, wäre Tex sowohl sein Chef als auch sein großer Bruder. Keine dieser Optionen klang für Boone verlockend, denn während er die saftige Karotte sah, die sein Bruder ihm vor die Nase hielt, konnte er sich die Peitsche bereits vorstellen. Alle Freude, die er im Leben hatte, lag in der Schlechtigkeit und der Sünde. Wenn er nicht töten, jagen und frei herumlaufen konnte, was war denn der Sinn des Lebens? Er traf keine Entscheidung, sondern sagte Tex, dass er auf der Reise nach Süden lange darüber nachdenken würde, da es sich um die wichtigste Entscheidung in seinem Leben handeln könnte. Tex, der endlich etwas von sich selbst in Boone sah, war erfreut über diese Neigung zur Selbstbeobachtung. Nachdem diese Unannehmlichkeiten aus dem Weg geräumt waren, fanden Boone und Tex, dass sie ein recht freundschaftliches Verhältnis zueinander hatten. Und obwohl die dunkelsten Teile von Boones krimineller Vergangenheit geheim gehalten werden mussten, wenn er das Beste aus seiner Beziehung zu Tex machen wollte, konnte er immer noch genügend aufregende und gefährliche Geschichten von der Straße erzählen, auch wenn er sie oft bearbeiten musste, damit er selbst nicht länger die Quelle der Aufregung und Gefahr war. Mit Tex und seinem Gefolge um sich herum hatte Boone auf ihrem langen Ritt nach Süden wenig Gelegenheit für Unfug, aber er kannte den Vorteil, eine große Gruppe um sich zu haben. Wenn er mit seinen Banditenfreunden unterwegs gewesen war, hatte er immer mit einem offenen Auge geschlafen und auf einen Verrat gewartet, aber hier unter den Männern seines Bruders gab es keine Spur von Gefahr, wenn sie sich nachts hinlegten, ganz gleich ob am Straßenrand oder in einem Gastraum. Er war nicht von Hass erfüllt, sondern von einer sanften Sehnsucht, einen Platz zu finden, wo er hingehörte, so wie Tex ihn gefunden hatte. Einen Ort, der ihm zustand und nicht auf den Lügen beruhte, die er erzählen musste, um als normal zu gelten. Das Einzige, was er mit Sicherheit wusste, war, dass er diese Utopie, wo immer sie auch sein mochte, nicht in Texas unter den wachsamen Augen seines Bruders finden würde. Sie waren bereits in Idaho, als Tex einen Fehler unterlief. Er hatte zu viel vorausgesetzt. Er war davon ausgegangen, dass sein Bruder ihn begleiten wollte, dass er aus Dankbarkeit keine Dummheiten machen würde, dass ein Mann ohne Mittel und Vorräte in der Wildnis nicht einfach abhauen würde, wenn er überleben wollte. Keine dieser Annahmen traf zu. Während Tex und sein Gefolge in einer Hütte schliefen, schlich sich Boone im Schutz der Dunkelheit hinaus und stahl nichts weiter als ein Pferd, um sich die Reise zu erleichtern. Er hatte immer gewusst, dass Tex nur eine einmalige Gelegenheit war, um ihn aus dem Gefängnis zu holen. Jetzt, da er sie genutzt hatte, sah er keinen Grund mehr, noch einen Moment länger im Schatten seines Bruders zu verweilen, nicht, wenn es so viele Orte gab, an die er gehen konnte und so viele Dinge, die er sehen konnte. Als Tex aufwachte und feststellte, dass sein Bruder, den er gerade mit viel Zeit, Mühe und Geld vor seinen eigenen dummen Fehlern bewahrt hatte, mitten in der Nacht verschwunden war, zog er die Augenbrauen zusammen und seine fröhliche Miene verhärtete sich. Während der restlichen Reise nach Texas sprach er kaum noch ein Wort und wurde wütend, wenn jemand vorschlug, nach Boone zu suchen. Seiner Meinung nach hatte der Junge sich sein Bett gemacht, also sollte er auch darin liegen. 11. Die Unschuldigen. Es dauerte nicht lange, bis Boone wieder aktiv wurde. Während sich die Nachricht von seiner Verhaftung in ganz Amerika herumgesprochen hatte, bevor er überhaupt vor Gericht gekommen war, hatte sich die Nachricht, dass er ohne eine Gefängnisstrafe davongekommen war, nicht annähernd so schnell verbreitet. Um seine Situation noch weiter zu verbessern, waren alle Kopfgelder, die auf ihn ausgesetzt waren, nach Bekanntwerden seiner Verhaftung zurückgenommen worden. Mit seinem kleinen Trick mit Tex hatte er nicht nur ein Problem gelöst, sondern gleichzeitig die Uhr bei all seinen anderen Verbrechen zurückgedreht. Er konnte ohne Angst in jede Stadt gehen und das bedeutete, dass jeder Mann, der ihm jemals über den Weg gelaufen war, das Fürchten wieder lernen würde, sobald er wusste, was ihn erwartete. In den Monaten nach seiner Trennung von Tex tötete Boone ein halbes Dutzend Männer und raubte ein weiteres halbes Dutzend auf der Straße aus. Auf diese Weise erwarb er ein wenig Reichtum und lebte recht sorglos, fand aber dennoch nicht die Zufriedenheit, die ihm dieses Leben früher verschafft hatte. Er war allein auf der Welt und der einzige Mensch, den er je getroffen hatte, der so leben konnte, wie er oder es sogar wollte. All die anderen Banditen und Mitläufer, denen er im Laufe der Jahre begegnet war, hatten einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Hinter all seiner Angeberei und Boshaftigkeit litt Boone immer noch unter der Ablehnung, die er in seiner Jugend erfahren hatte, und sehnte sich nach einem Ort, an den er gehörte. Es lag nahe, die Grenze nach Montana zu überqueren, um nach neuen Möglichkeiten zu suchen und den Horizont zu erweitern, sobald sein Rachefeldzug beendet war. Es kursierten bereits Geschichten über die Gesetzlosigkeit dieses Staates und die Gefahren auf seinen Straßen, und für Boone war es nur logisch, dass das, was für andere funktionierte, auch für ihn funktionieren würde. Er ahnte nicht, dass die letzte und beste Phase seines Lebens in dem Moment beginnen würde, in dem er den roten Boden von Montana betrat. Hier trieb eine Bande namens Innocence, die Unschuldigen, scheinbar unbehelligt von den örtlichen Ordnungshütern ihr Unwesen. Das Territorialrecht war in jenen Jahren noch nicht bis zu den Goldfeldern von Elder Gulch und Grasshopper Creek vorgedrungen und sollte erst gegen Ende des Jahres 1864 mit Richter Hezekiah L. Hosmer endgültig Einzug halten. In der Zwischenzeit sorgten die örtlichen Städtebauer und Sheriffs für die Einhaltung des Gesetzes, doch diese schienen chronisch überfordert und nicht in der Lage zu sein, die schiere Menge der begangenen Verbrechen zu bewältigen. Vor allem die Strecke zwischen den reichen Goldvorkommen von Bannock und der Stadt Virginia hatte unter den Raubzügen der Innocence zu leiden, wobei einige Berichte der Bande über 100 Morde in ihrem kurzen Aktionszeitraum zuschrieben. Das Hauptquartier der Innocence befand sich auf der Rattlesnake Ranch, nur einen Tagesritt von Virginia City entfernt, wo jedes Bandenmitglied Sicherheit und Hilfe finden konnte. Doch sie operierten auf eine für Kriminelle jener Zeit sehr raffinierte Art und Weise und hatten Maulwürfe in den verschiedenen Minensiedlungen, die Goldtransporte ausspionierten und Informationen an sie weitergaben. Sie kommunizierten untereinander in einem Code und banden sogar spezielle Knoten in ihre Krawatten, um die anderen Mitglieder über ihre Zugehörigkeit zu informieren. All dies deutete für misstrauische Personen darauf hin, dass diese Innocents selbst zwar Gangster und Straßenräuber waren, ihr Anführer aber ganz sicher nicht. Es war dieser Anführer, den Goldgräber und Städter in ganz Montana Tag und Nacht verfluchten und gegen den sie Ränke schmiedeten. Aber leider hatten sie keine Ahnung, wer er sein könnte. Es dauerte nicht lange, bis die Innocents auf Boones Handeln aufmerksam wurden und noch weniger lange, bis er abgefangen wurde, bevor er einen der Wagen angreifen konnte, die Gold in die relative Sicherheit der Stadt brachten. Das System, das diese Bande aufgebaut hatte, funktionierte wie eine gut geölte Maschine, und wenn Boone sich nicht sauber in diesen Mechanismus einfügen könnte, würde er schneller als ihm lieb war mit einem halben Dutzend Pistolen bedroht werden. Nachdem er sich gegenüber den bewaffneten Fremden zu erkennen gegeben hatte, ließen sie ihn auf der einen Straßenseite stehen, während sie auf der anderen Seite leise besprachen, was sie mit ihm machen sollten. Selbst hier in diesem jungfräulichen Land fürchteten gesetzestreue Bürger seinen Namen. Er hatte seine Fähigkeiten nicht nur als Straßenräuber unter Beweis gestellt, sondern auch als ein Mann, der eine eigene Banditenbande anführen konnte. Während es auf der unteren Ebene der Organisation der Unschuldigen immer einen ausreichenden Nachschub an niederen Schlägern gegeben hatte, waren die höheren Ränge derzeit eher spärlich besetzt. Ihr Anführer vertraute nur wenigen Menschen so weit, dass er sich mit ihnen traf, geschweige denn sie in seinen inneren Kreis einlud. Diese Räuber waren ihrem schattenhaften Vorgesetzten noch nie begegnet, aber sie wussten, wer in der Hackordnung über ihnen stand, und sie wussten, wer über diesen Vorgesetzten stand, und so weiter bis ganz nach oben. Schließlich kamen sie zu dem Schluss, dass die Frage, was mit Boone geschehen sollte, für sie zu groß war. Jemand Höheres in der Organisation musste das klären. Also brachten sie ihn in ein sicheres Haus, wobei sie ihn unterwegs aus reiner Vorsicht wie einen Ehrengast behandelten. Er nahm nicht an diesem Treffen zwischen dem Anführer dieser Teilgruppe und den ranghöheren Mitgliedern teil, aber nach einem angenehmen Abend mit Kartenspiel und Alkohol wurde bekannt gegeben, dass man ihn nach Bannock bringen würde, um jemanden zu treffen, der über seine Zukunft in diesem Gebiet entscheiden würde. Boone wehrte sich vehement dagegen, dass sein Schicksal in den Händen eines anderen Mannes lag, aber man erklärte ihm, dass es sich um eine Art Vorstellungsgespräch handelte. Entweder wäre ihr Zahlmeister von Boone beeindruckt, oder man würde ihn wegschicken, damit er tun konnte, was er wollte. So oder so würde er nur ein paar Tage seines Lebens verlieren, und in Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Männer, die den Weg der Innocence kreuzten, wesentlich mehr verloren, sollte er sich wirklich glücklich schätzen. Boone war nicht für sein ruhiges Temperament bekannt, doch irgendwie schaffte er es, auf den 100 Kilometern zwischen Virginia und Bannock die Fassung zu bewahren. Ihm war völlig klar, dass sein Leben ein jähes Ende finden würde, wenn diesem mysteriösen Chef nicht gefiel, was er sah, wenn Boone durch die Tür kam. Und er wusste, dass er bei weitem nicht der geeignetste war, wenn es darum ging, einen guten Eindruck auf potenzielle Arbeitgeber zu machen. Seine neuen Freunde wussten jedoch nicht, dass sie, als sie ihn mit vorgehaltener Waffe seine Munition beraubt hatten, nicht nur eine, sondern gleich zwei seiner sorgfältig versteckten Pistolen übersehen hatten, mit denen er ihren Anführer als Geisel nehmen wollte, sollten die Verhandlungen scheitern. Bei seiner Ankunft in Bannock war Boone überzeugt, dass die Sterne für ihn günstig standen. Der Sheriff der Stadt, ein Mann namens Henry Plummer, begegnete ihm und seinen Begleitern auf der Straße und ritt eine Zeit lang neben ihnen her, während er mit ihm über seine Reisen plauderte und einen freundlich-fröhlichen Eindruck machte. Sollten diese Bastarde doch versuchen, Boone in der Dunkelheit der Nacht unbemerkt zu töten? Er kannte jetzt den verdammten Sheriff mit Vornamen. Wenn mitten in der Nacht Schüsse ertönten und er schreiend weglaufen würde, würde der Sheriff sofort angerannt kommen. Wenn er spurlos verschwinden sollte, würde dieser Plummer seine Abwesenheit bemerken und nach ihm suchen. Was auch immer die Innocents vorhatten, dies würde ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Er schlenderte grinsend und schwungvoll in den Bannock Saloon House, wobei sich seine Hochstimmung noch verstärkte, als er sah, wie Plummer hereinkam und einen Tisch weiter Platz nahm. Er spürte, wie die ganze Anspannung von ihm abfiel. Die Stunden vergingen, aber der geheimnisvolle Anführer der Innocents tauchte nicht auf und allmählich vergaß Boone alles um sich herum. Er vergaß den Gesetzeshüter, der einen Tisch weiter saß, und versank in die Gespräche, den Alkohol und das Glücksspiel, die ihm angeboten wurden. Als er nach Geschichten gefragt wurde, erfreute er die ganze Bar mit Gruselgeschichten, den Höhepunkten seiner grausamsten und bösartigsten Werke aus all den Jahren, durchsetzt mit albtraumhaften Abstechern in seine Zeit in der Wildnis, als er halb verhungert zum Kannibalismus getrieben worden war. Am Ende des Abends hatten seine freimütig erzählten Geschichten die ganze Bar von der guten Stimmung und Kameradschaft befreit, die er anfangs dort vorgefunden hatte, und als er über den Tisch blickte, stellte er fest, dass ihm nicht die Schläger, die ihn hierher geschleppt hatten, gegenüber saßen, sondern dass es der Sheriff war, der sich über Boones letzte Geschichte kaputtlachte. Erst als er am Morgen in einer unverschlossenen Zelle im Büro des Sheriffs verkatert aufwachte, wurde ihm klar, dass die durchzechte Nacht sein Vorstellungsgespräch gewesen war. Der Mann, der an jedem seiner Worte gehangen und darauf geachtet hatte, nüchtern zu bleiben, war Sheriff Plummer gewesen. Der Mann, der sich die Aufrechterhaltung des Gesetzes in Montana auf die Fahne geschrieben hatte. Und der Mann, der sein Wissen über die Schwachstellen der Strafverfolgung nutzte, um seine 100-köpfige Privatarmee von Räubern, Mördern und Schlägern bei der Verfolgung der Bergarbeiter genau von dieser Stadt aus zu führen. Er war es, der Boone einen Morgenkaffee anbot. Er war es, der Boone einlud, sich seiner lustigen Truppe anzuschließen. Nicht als ein weiteres Rädchen im Getriebe, sondern als einer seiner persönlichen Begleiter. Diese wenigen, fast schon legendären Männer hatte Henry Plummer hier im Hinterland von Montana um sich geschart, um sein kleines Reich der Gesetzlosen aufzubauen. Männer, die mit ähnlichen Mitteln einen ähnlichen Ruhm erlangt hatten wie Boone und nun Plummers Vorschlag als Chance betrachteten, sich auf ihren Lorbeeren als Könige unter den Menschen auszuruhen. Aber der wichtigste unter ihnen war damals wie heute Henry Plummer selbst, ein Mann, der auf dem umgekehrten Weg zum Banditenleben gekommen war wie Boone und der gehofft hatte, in den Augen der Bestie Verwandtschaft zu sehen. Henry Plummer war der Gegenpol zu Boone Helm. Er hatte sein Leben im Osten in Maine begonnen und war nach dem Tod seines Vaters in den Westen gezogen, um in den Goldminen von Kalifornien sein Glück zu suchen. Seine Arbeit im Bergbau war sehr erfolgreich gewesen und innerhalb von 2 Jahren besaß er sowohl die Mine als auch eine Ranch und eine Bäckerei in Nevada City, wo er kurz darauf zum Sheriff und Stadtverwalter gewählt wurde. Seine Popularität in der Stadt war so groß, dass alle glaubten, er sei auf dem Weg zu etwas Größerem und würde in naher Zukunft für das Amt des Staatsvertreters kandidieren. Während Boones abscheuliches Verhalten gegenüber Frauen im gleichen Alter seine Zeit in Missouri beendete, war es Henrys Ritterlichkeit, die ihm zum Verhängnis wurde. Er nahm eine Frau namens Lucy Fedder in Schutzhaft, um sie von ihrem misshandelnden Ehemann zu befreien, doch dann tauchte derselbe Ehemann John vor seiner Tür auf und versuchte, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. In der darauffolgenden Schlägerei musste Henry seine Pistole zücken, um John Fedder Einhalt zu gebieten, und der Schuss erwies sich als tödlich. Während Henry beteuerte, er habe im Interesse des Gesetzes gehandelt und die Tötung sei Notwehr gewesen, waren viele Männer der Meinung, er habe sich und das Gesetz in eine unangemessene Situation gebracht. Wie ein Mann seine Frau behandelte, ging nur die beiden etwas an und kein Sheriff dürfe sich zwischen sie stellen. Er wurde zu 10 Jahren Haft im Staatsgefängnis San Quentin verurteilt. Doch auch wenn er sein Vermögen verloren hatte und sein Ruf in Scherben lag, erinnerten sich die Leute immer noch an Henrys aufrichtigen Charakter. In zahlreichen Briefen forderten sie den Gouverneur auf, Plummer zu begnadigen, und angesichts der schweren Tuberkulose-Diagnose, die Henry im Gefängnis erhalten hatte, wurde die Begnadigung schließlich gewährt. Nicht lange nach seiner Entlassung tötete Henry erneut, auch diesmal zum Wohle der Allgemeinheit. William Riley war aus St. Quentin geflohen und Henry gut bekannt, als er versuchte, den Mann zu verhaften, bevor die Situation blutig wurde. Er stellte sich sofort der Polizei, die diesmal auf unerklärliche Weise auf seiner Seite war. Der örtliche Sheriff glaubte nicht, dass Henry angesichts seiner früheren Verurteilung einen fairen Prozess bekommen könnte und befahl ihm, den Staat zu verlassen und ein neues Leben zu beginnen. Trotz all seiner Bemühungen, jeden Ärger zu vermeiden, geriet Henry in eine Schießerei mit einem Verbrecher im Bundesstaat Washington, wo er gerade nach Gold schürfte. Wieder einmal griff das Gesetz zwar nicht ein, aber er musste weiterziehen. Zu diesem Zeitpunkt schien Henry alle Hoffnung auf ein besseres Leben aufgegeben zu haben und wollte nach Maine zurückkehren, um dort ein ruhiges Leben zu führen. Doch auch das sollte nicht sein. Während er auf ein Dampfschiff wartete, das ihn in den Osten bringen sollte, bat ihn ein Mann namens James Vale um Hilfe, dessen Familie in Montana von einigen Eingeborenen angegriffen wurde. Nachdem er die Familie Vale so lange heldenhaft beschützt hatte, bis die Angriffe aufhörten, heiratete er James' Schwägerin, die schöne Electra Bryan. Nachdem er von den neuen Goldvorkommen in Bennec gehört hatte, zog er mit seiner neuen Familie dorthin, um sich eine Existenz aufzubauen. Doch der Tod heftete sich an seine Fersen. Einer von Electras zahlreichen Verehrern folgte Henry nach Bennec und forderte ihn zum Duell, der mit seinem Tod endete. Doch im Gegensatz zu allen anderen Orten, in denen die Zivilisation Fuß gefasst hatte, feierte diese Stadt Henry als Helden, weil er für seine Ehre eingetreten war. Kurz darauf wurde er zum Sheriff von Bennec gewählt, weil er so gut mit der Waffe und mit den Menschen umgehen konnte. Sein Leben lang hatte Henry alles getan, um Verbrechen und Gewalt zu vermeiden, und das einzige Ergebnis war, dass er an den Rand der Welt gedrängt worden war. Da ihm als Sheriff der Zugang zum Gold verwehrt war und er eine wachsende Familie zu versorgen hatte, schmiedete er bald unter seinem breitkrempigen Hut neue Pläne. Kurz darauf kam es zum ersten Überfall der Innocents. Seine Verbrechen waren äußerst erfolgreich und wie in jedem anderen Lebensbereich zog dieser Erfolg andere an. Schon bald war die Anzahl seiner Innocents stark gestiegen und einige der größten Namen des Wilden Westens standen ihm zur Seite. Boone war nur der Letzte in einer langen Reihe von Revolverhelden und Mördern, die seinen Weg kreuzten. Henry hatte keinen Grund zu der Annahme, dass er anders sein würde als die anderen. Der eine war das Spiegelbild des anderen. Henry, ein im Grunde guter Mensch, der von einer grausamen Welt zu schlechten Taten getrieben wurde, und Boone, ein Monster, das sich als Mensch verkleidet hatte. Die Welt sah sie beide als gleich an. Die Welt sah entweder das heroische Ideal des Grenzgängers oder den bösen, unverbesserlichen Verbrecher, je nach der persönlichen Sichtweise des Betrachters. Doch ihre Beweggründe hätten nicht unterschiedlicher sein können. Boone führte in Bennec ein angenehmes Leben, das nur durch kurze Ausbrüche grausamer Gewalt gegen die Bergleute unterbrochen wurde, die er abfangen sollte. Kein einziger Mann, den Boone in Montana angriff, überlebte, was man von den anderen Bandenmitgliedern nicht behaupten konnte. Dutzende von Überlebenden machten sich auf den Weg nach Virginia City und berichteten über die Innocents, die sie auf der Straße gesehen hatten. Doch trotz dieser vielen Meldungen wurde nicht viel unternommen. Der seltsame Mann wurde identifiziert, verschwand dann aber aus dem Blickfeld der Zivilisation, wartete den Sturm auf der Rattlesnake Ranch ab und tauchte nur auf, um die blutigen Geschäfte der Bande zu erledigen. Die Organisation war groß genug, um die Mitglieder zu unterstützen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt war. Für Boone hätte es nichts Schöneres geben können als diese Monate in der Gesellschaft von Gleichgesinnten. Jeden Tag ritt er aus, um mit ebenso grausamen und bösartigen Männern an seiner Seite Böses zu tun, und jeden Tag waren sie von seiner Neigung zur Gewalt und Grausamkeit beeindruckt. Es dauerte nicht lange, bis er von vielen als der Vollstrecker der Innocents angesehen wurde, sogar noch gefährlicher als ihr berühmter Anführer. Diesen Ruf festigte er Mitte Oktober mit der kaltblütigen Ermordung der Cavalier-Brüder. Boone trat allein aus seinem Versteck, während sich seine Begleiter Alex Carter und Bob Zachary hinter den Bäumen versteckt hielten, und anstatt eine Geschichte zu erzählen oder zu versuchen, die Cavaliers auf unblutige Weise von ihrem Gold zu trennen, eröffnete Boone einfach das Feuer. Die Beute war beachtlich, aber es war die Art von Verbrechen, die man nicht so schnell vergessen würde. Brutal und sinnlos. Als klar wurde, dass das Gesetz sie nicht schützen würde, beschlossen die Bergarbeiter von Montana, ihre eigene Organisation zu gründen. Als die Bergarbeiter in die Städte kamen, um dort zu überwintern, gründete Elder Gulch im Dezember 1863 eine Bürgerwehr, die Vigilance. Ihre Struktur spiegelte die Organisation wider, die sich in Nevada angesichts einer ähnlichen Krise zusammengetan hatte. Die Vigilance fühlten sich ebenso wenig dem Gesetz verpflichtet wie ihre Feinde, die Innocents, und fanden bald mittels ebenso einfacher wie brutaler Methoden ihren Namen heraus. Während diejenigen, die der Mitgliedschaft bei den Innocents beschuldigt wurden, verschwanden, bevor das Gesetz sie erreichen konnte, konnten sich ihre bekannten Komplizen immer noch frei bewegen. Den Bergleuten standen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, die nicht in den Werkzeugkasten eines rechtmäßigen Gesetzeshüters gehörten, und durch diese alternativen Verhörmethoden wurden alle möglichen Geständnisse erzwungen. Die meisten Männer wurden ausgepeitscht und verbannt, wobei es jenen, auf denen sie mit dem Finger gezeigt hatten, genauso erging, aber erst als man begann, Männer aufzuhängen, richtete sich der Verdacht schließlich gegen Plummer. Ein Mann beschuldigte ihn, um selbst dem Strick zu entgehen. Dann folgte eine Flut von weiteren Anklagen. Einem Bergmann, der sein gesamtes Geld auf der Straße verloren hatte, bot Plummer bei seiner Ankunft in Bannock eine Entschädigung an und verstand dies als Angebot, einen Teil des gestohlenen Goldes zurückzugeben. Die Vigilants machten sich auf, um Plummer und seine Bande festzusetzen. George Lane war der Erste aus seinem inneren Kreis, der sich dem Strick stellen musste, doch bis zuletzt weigerte er sich, den Sheriff der Verbrechen zu beschuldigen, derer ihn nun alle verdächtigten. Am 10. Januar 1864 wurde Plummer gefangen genommen und in eine Zelle in seinem eigenen Büro geworfen, wo er auf seinen Prozess wartete. Er versuchte vergeblich, sich freizukaufen. Er konnte nur dasitzen und abwarten, während das Gerüst, dessen Errichtung er angeordnet hatte, fertiggestellt wurde und der Rest der Innocents sich austobte. 4 Tage später wurde Boone in Virginia City verhaftet, als er gerade an einer Bar stand und trank. 3 Mitglieder der Vigilance schlichen sich von hinten an ihn heran, wobei 2 seine Arme ergriffen und der dritte ihm eine Waffe in den Rücken drückte. Später bemerkte er, dass es klug von ihnen gewesen war, ihn auf diese Weise zu überrumpeln, denn wenn er gewusst hätte, was sie vorhatten, hätte er sie sicher abgeschlachtet. Carter, Zachary und Jack Gallagher befanden sich bereits in der einen großen Zelle im Keller der Vigilance, als Boone hineingekarrt wurde, und hatten sowohl ein Kartenspiel als auch eine Flasche Whisky geöffnet. Es war ein so normaler Abend für sie, dass Boone kaum einen Gedanken daran verschwendete, bevor er an seinem gewohnten Platz am Tisch Platz nahm. Zigaretten wurden herumgereicht, die Unterhaltung war heiter. Es war, als würden sie morgen mit ihrem gewohnten Kater aufwachen und feststellen, dass ihre Gefangennahme nur ein Traum gewesen war. Am nächsten Tag wurde Boone allein auf dem Marktplatz der Stadt vorgeführt, um sich für seine Verbrechen zu verantworten. Jeder seiner Gefährten hatte sich ebenfalls allein demselben Urteil stellen müssen, sodass sie ihre Geschichten nicht aufeinander abstimmen konnten. Boone sah die Gelegenheit gekommen, schwor auf die Bibel und beschuldigte sofort Jack Gallagher aller Verbrechen, die man ihm selbst vorwarf. Jack, der am Kellerfenster zuhörte, fluchte und schrie während der gesamten Aussage von Boone, aber es war vergeblich. Alle seine Lügen wurden gehört und ebenso schnell als Meineid entlarvt. Das Einzige, was Boone sich über die Abscheu der Leute hinaus verdient hatte, war die Abscheu seiner Kumpane. Boone konnte nicht in die Zelle zurückgebracht werden, da man befürchtete, er würde von den Männern, die er gerade verraten hatte, zerfleischt werden. Also wurde er stattdessen auf eine Kiste auf dem behelfsmäßigen Schafott gestellt, das die Bürger hastig errichtet hatten, um auf seine rechtmäßige Strafe zu warten. Die anderen Männer wurden hinausgeführt, die den Verräter Boone wütend anstarrten. 3000 Menschen nahmen an den Hinrichtungen teil. Die Berühmtheit eines einzelnen dieser Männer hätte ausgereicht, um eine Menschenmenge anzulocken, aber da alle vier anwesend und im Begriff waren, erhängt zu werden, würde es so etwas nie wieder geben. Jack wurde als erster die Kiste unter den Füßen weggetreten. Da es kein richtiger Galgen war, brach ihm nicht das Genick. Stattdessen schwankte er hin und her, strampelte mit den Beinen und zappelte, während sich sein Gesicht lila färbte. Als er sich umdrehte, um seinem Verräter ins Gesicht zu sehen, brüllte Boone: »Mach schon, alter Knabe, jetzt bin ich an der Reihe. Wir treffen uns gleich in der Hölle.« Die Henker versuchten, den brüllenden Boone zum Schweigen zu bringen, doch er gehorchte nicht. Wenn dies sein Tod sein sollte, dann wollte er seinen Willen durchsetzen, so wie er es sein ganzes Leben getan hatte. »Jeder Mensch für seine Prinzipien. Ein Hoch auf Jeff Davis. Lasst es krachen.« Er sprang mit solcher Wucht von der Kiste, dass der Sturz ihm das Genick brach. Beim Rückschwung traf sein toter Körper zuerst den Mann, der ihn töten wollte, und stieß dann Zachary von der Kiste, was ihn zu einem langsamen Erstickungstod verdammte. Selbst im Tod ließ Boone auf alle um ihn herum Zerstörung niederregnen. 12. Die Schuldigen. Boone wurde auf dem Booth Hill Friedhof beigesetzt, wo sein Grab noch heute besucht werden kann. Plummer wurde kurz nach Boones Tod auf seinem eigenen Schafott gehängt, wodurch den Innocents ein für allemal ein Ende gesetzt wurde. Die Montana Vigilance setzten dagegen ihre gewalttätige Arbeit in den kommenden Jahren fort, doch als schließlich das Territorialrecht in Montana eingeführt wurde, gaben sie freiwillig auf. Offenbar hatten selbst diese abgehärteten Männer genug Tote gesehen. Der Wilde Westen war ein Ort mit moralischen Grundsätzen, die unserem modernen Empfinden völlig fremd sind. Der Gedanke, dass die persönliche Ehre mehr wert sei als das Leben eines Mitmenschen, war so weit verbreitet, dass die Duelle jener Zeit noch heute in Liedern und Geschichten festgehalten werden. Viele Historiker sind der Meinung, dass der Mensch durch die Zeit geprägt wird, in der er lebt. Man könnte leicht argumentieren, dass dies bei Boone der Fall war. Er lebte in einer wilden Zeit, in der sein wildes Verhalten gerne mit Reichtum und Ruhm belohnt wurde. Der Grund für sein Handeln war jedoch nicht der Wunsch nach Geld oder Ruhm. Er genoss zwar die Früchte seiner Arbeit, aber sie spornten ihn nicht zu seinen Taten an. Boone wollte töten. Und er tat es bei jeder sich bietenden Gelegenheit, egal ob es ihm nützte oder nicht. Hätte Boone in einer früheren Zeit gelebt, als die Welt noch wilder gewesen war, dann wäre er ein König unter den Menschen gewesen und wäre für seine Kampffähigkeiten und seine Bereitschaft, alle abzuschlachten, die ihn auch nur schief ansahen, reich belohnt worden. Hätte er in einem zivilisierteren Zeitalter gelebt, wie das heutige, hätten ihn sein Verhalten und seine Taten in die Reihe jener Mörder eingeordnet, die für Taten berühmt werden, die sie nicht zum persönlichen Vorteil, sondern aus Zwang begehen. Aus dem Kontext des Wilden Westens herausgelöst wird klar, dass Boone Helm einfach nur ein Serienmörder war. Es ist unmöglich, moderne Maßstäbe an einen Mann wie Boone Helm anzulegen, weil es in der heutigen Zeit kaum eine Vergleichsgrundlage gibt. Mörder brauchen heute ein Maß an Vorsicht, das er nie angestrebt hatte. Sein mörderischer Amoklauf würde in der heutigen Zeit ein jähes Ende finden, weil die von ihm so verhasste Zivilisation immer besser in der Lage ist, sich gegen Bedrohungen wie ihn zu verteidigen. Wir haben bewaffnete Polizisten, die einen bewaffneten Mann abfangen würden. Wir haben Beamte der Mordkommission, die jeden aufspüren würden, der eine solche Spur von Leichen hinterlässt. Aber am wichtigsten ist, dass wir zivilisierte Menschen haben, die einen Blick auf seine Taten werfen und ihn als das Monster verurteilen würden, das er war. Niemand würde es für gerechtfertigt halten, dass er jemanden wegen einer Beleidigung auf offener Straße erschoss. Niemand würde seinen Kannibalismus als eine persönliche Marotte abtun, die die Umstände notwendig gemacht hatten. Die Vorstellung, dass Boone nur aus einem Impuls heraus und nicht nach einer dunklen Fantasie oder einem höheren Plan gehandelt hat, widerlegten seine Taten immer wieder. Er tötete Menschen, um sie zu essen. Er bereitete Menschenfleisch zu und packte es als Verpflegung für seine weiten Reisen ein. Jedes Mal, wenn er sich in eine lebensbedrohliche Situation begab und diese als Entschuldigung für sein weiteres Handeln nutzte, so war es dennoch seine freie Entscheidung. Seine Verbrechen sind ebenso wenig zu rechtfertigen wie die eines heutigen Serienmörders. Im Laufe der Geschichte gab es immer das Böse, und im alten Westen trug es den Namen Boone Helm. Sie hörten Der Kannibale aus Kentucky. Die wahre Geschichte eines gesetzlosen Mörders und Kannibalen. Von Ryan Green. Übersetzt von Tanja Lampa. Gelesen von Jakob Seel. Copyright 2024 bei Ryan Green. Produktionscopyright 2024 bei Ryan Green.